Karl Schlögl, Planet der Nomaden, WJS Verlag, 2006. Teil 1. Vorwort. Angst und Geistesgegenwart. Nachrichtensendungen sind so etwas wie Nachhilfeunterricht. Sie klären uns auf über den Stand der Dinge und katapultieren uns auf die Höhe der Gegenwart. Anders als Kommentare, die der Leser sich auch schenken kann, sind die Bilder, die uns Tag für Tag von den Rändern Europas ins Haus geliefert werden, eine Botschaft, die man nicht ungestraft ignoriert. Wer wusste bis vor kurzem etwas von Ceuta und Melilla? Aber wir haben viel dazugelernt seit den Interviews mit den Schwarzafrikanern, die nach einer Nacht, von der niemand so genau weiß, was in ihr geschehen war, wieder nach Marokko zurückgeschickt worden waren, mit notdürftig verbundenen Händen, die sie sich am Stacheldrahtzaun und an einer über 6 Meter hohen Mauer zerschnitten hatten. Wir hatten schon vergessen, dass es spanische Exklaven auf afrikanischem Boden gibt und dass dort Wanderungs- und Flüchtlingsrouten zusammenlaufen, die südlich der Sahara beginnen, durch die Wüste führen und irgendwann vor den Mauern der spanischen Exklave enden. Und wir hörten von den Leuten, die da im Sande ausgestreckt saßen und auf ihren Abtransport warteten, dass sie nach Einbruch der Nacht ihren nächsten Versuch unternehmen würden. Wir haben uns inzwischen mit der Geografie der Flucht, der Meerengen, der kürzesten Routen zwischen Festland und vorgelagerten Inseln vertraut gemacht und uns fast schon an die mit Menschen überfüllten Fischkutter gewöhnt, die von Mundschutz und Plastikhandschuhe tragenden Grenzpatrouillen aufgebracht werden, so als seien die Flüchtlinge an Bord allesamt mit einem gefährlichen Virus infiziert. Die Kameras arbeiten fast immer bei Nacht. Die Gesichter treten aus dem Dunkel hervor, die Küsten liegen in der Dämmerung. Gibraltar, Algeciras, Lampedusa. Angeschwemmte Leichen, weit aufgerissene Augen, in denen sich der Schrecken der Ertappten mit dem überraschten Blick der unverhofft Geretteten verbindet. Zahlen tauchen auf, von Tausenden, die in den letzten Jahren auf seeuntauglichen Schiffen zu Tode gekommen sind, bei der Überfahrt von der mauretanischen Küste zu den spanischen Urlaubsinseln, von Tunesien nach Sizilien oder bei der Überschreitung eines gar nicht so harmlosen Gewässers wie dem der Oder. Wir folgen den Reportern auf den sich verändernden Routen und lernen etwas von der Wachheit einer zielstrebigen und überlebenstrainierten Intelligenz, die sich nicht einfach abweisen lässt, sondern Scheitern und Niederlagen auf dem Weg zum Ziel schon einkalkuliert hat. Wir machen uns mit einer neuen Geografie Europas vertraut, mit Küstenverläufen, Inselgruppen und Flüssen, die wir bisher allenfalls aus den Urlaubsprospekten kannten. Ein neues Vokabular hält Einzug. Schlupflöcher, Drittland, Schengen-Raum, Schleusen, Trafficking. Aber Ceuta oder Melilla sind fern, sind Sache von Grenzpatrouillen, einer hochgerüsteten Gruppe von Experten zur Verhinderung illegalen Grenzübertritts nach Europa. Andere Bilder kommen aus der nächsten Umgebung, fast aus der Nachbarschaft. Aus der Banlieue von Paris, Lyon und Marseille. Mit einem Mal wird klar, die Wanderung hat längst die europäischen Metropolen erreicht. Die dritte Welt hat in den Städten der ersten Welt ihre Zelte aufgeschlagen. Die unsichtbaren Städte, die sich in einer stummen, jahrzehntelangen Wanderung gebildet haben, sind aus dem Untergrund hervorgetreten und haben sich zu erkennen gegeben. Milieus, Zusammenhänge, Subkulturen von großer Kohärenz sind entstanden, wie sie nur dort entstehen, wo die eigene Existenz, die der Familie und der eigenen Kinder auf dem Spiel stehen. Sie verfügen über alles, was Milieus von Dauer haben müssen, um überlebensfähig, lebenstüchtig zu sein. Improvisationstalent, um sich in fremden Umgebungen zurechtzufinden, Not, die zusammenschweißt, ein Bewusstsein der Herkunft und der Diskriminierung, das Gefühl der Isolation, das ein Aufgehen der Gemeinschaft in der Gesellschaft, des Clans in der Nation verhindert. Auch Resignation und Hass, der, wenn es darauf ankommt, in Aktion umschlägt. Man muss kein gelernter Stadtsoziologe sein, um zu begreifen, dass der Gewaltausbruch in den Pariser Vorstädten nicht nur das Werk einzelner jugendlicher Brandstifter war. Wie immer man das Konglomerat der Ursachen und Motive, die den Ausbruch herbeigeführt haben, auch gedanklich entschärfen will, etwa mit dem Hinweis auf die soziale Not der Zurückgewiesenen und Zurückgebliebenen und Abgehängten. Es bleibt ein ethnischer oder rassischer Beiklang. Die Gemeinschaft der Revoltierenden ist stark, da sie unter sich und bei sich bleibt. Sie ist von außen kaum zu durchschauen und zu verstehen, meist auch nicht interessant und der Rede erst wert, wenn etwas passiert ist. Sie lebt nach ihrem eigenen Rhythmus, umso mehr, als sie aus den Verbindlichkeiten, die die Arbeitsgesellschaft auferlegt, herausgefallen ist. Sie lebt in ihrer eigenen Sprache umso mehr, als sie den Anschluss an die Umgebung verloren hat und im Zeitalter von Kabel- und Satellitenfernsehen, von International Call Centers an jeder Straßenecke und per Handy jederzeit mit der Welt zu Hause verbunden ist. Zum ersten Mal handelt es sich vielleicht um eine Diaspora, die keinen Anlass mehr hat, in der Diaspora einen Notbehelf, ein Provisorium zu sehen, das man so rasch als möglich hinter sich bringt, sondern einen passablen Zustand, der auch dauerhaft werden kann. Man ist unter sich, von der Geburt bis zum Tod. Man bewegt sich in seiner Sprache, ohne dass sie die einzige bliebe, in der man sich ausdrücken können muss. Man lebt nicht in einer Scheinwelt, sondern in einer parallelen Wirklichkeit, an die Umgebung angedockt, solange es von Vorteil oder unausweichlich ist, zu der die Verbindungen aber auch aufgekündigt und gekappt werden können, wenn sie hinderlich oder überflüssig geworden sind. Isolation und Rückzug als Lebensbedingung. Eine Ghettoisierung, in der das Ghetto nicht nur als Fluch, sondern als Existenzbedingung des Bei-sich-Seins und Unter-sich-Bleibens erscheint. Die brennenden Autos, die zerschlagenen Schaufenster sind von allem etwas. Ohnmächtiger Protest, gezielter Angriff, blinde Kontaktaufnahme mit der Welt draußen, kriminelles Spiel, Selbstbehauptung, Wiederaufnahme eines Gesprächs, das abgebrochen und gescheitert ist, dass es bei der blinden Wut, der rasenden Artikulation von jungen arabischen oder schwarzen Männern nicht bleibt, sondern der Kampf in den öffentlichen Raum übergesprungen ist und dort aller Voraussicht nach auch entschieden wird, zeigen wiederum Bilder auch aus anderen europäischen Großstädten. Die Vorstöße der Banlieue in den öffentlichen Raum der Metropolen zeigen, dass der Clash of Civilizations nicht irgendwo weit draußen an den Bruchlinien der klassischen Zivilisationen stattfindet, sondern vor Ort, dort, wo sie am intensivsten aufeinandertreffen und sich vermischen, oder auch nicht. Es kommt zu Manifestationen und Randalen in Lyon, Brixton, Manchester oder in Berlin-Neukölln, zu Demonstrationen muslimischer Gemeinden vor den Botschaften westlicher Länder, die man für die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen verantwortlich macht, zu Hinrichtungen von Ungläubigen auf offener Straße, zu Vorführungen von Filmen, in denen ein heimisches Massenpublikum anti-westlichen Tiraden, rassistischer Hetze unter Verherrlichung von Gewalt begeistert applaudiert. Es waren diese Situationen, in denen sensible Zeitgenossen gleichsam ein neues Kapitel in der Geschichte Europas anbrechen sahen. Europäer in der Rolle der künftigen Minderheit. Europäer, die die Definitionsmacht verloren hatten. Europäer, die sich zu rechtfertigen hatten und nicht mehr darauf bauen konnten, dass die von ihnen entwickelte und bis dahin allgemein anerkannte Lebensform auch weiterhin von allen anerkannt werden würde. Europa unter Rechtfertigungsdruck. Nun aber nicht mehr nur an seiner Peripherie, sondern im Zentrum seiner Zivilisation. Alles, was fraglos gegolten hatte, bedurfte mit einem Mal der Rechtfertigung, das Zeigen des unverhüllten Körpers, die Interpretation von Glaubenssätzen, die Angemessenheit der Verhaltensweisen von Männern und Frauen im öffentlichen Raum, der Umgang mit wissenschaftlichen Methoden oder mit der geschichtlichen Wahrheit. Mit der Selbstermächtigung zur Vollstreckung des Willens Gottes auf offener Straße war ein Stück Barbarei zurückgekehrt. Jeder verstand, was damit auf dem Spiel stand. Die Spielregeln gesitteten Zusammenlebens, die Alltagsroutinen, auf deren Funktionieren unsere Zivilisation beruht. Das zeigen schon die Themen, über die neuerdings heftig diskutiert wird. Es sind allesamt Dinge des gewöhnlichen Alltags. In welcher Sprache unterrichtet werden soll, ob Mädchen am Sportunterricht teilnehmen können, ob Ehen von Eheleuten freiwillig eingegangen oder von Familienvorständen gestiftet werden, ob Vergewaltigung als Sache der Ehre verständnisvoll interpretiert oder rigoros als Verbrechen geahndet werden soll. Die Konflikte haben aber auch die Fantasie beflügelt und man merkt sogleich, dass hier nur etwas ausgesprochen wird, was im Untergrund längst latent vorhanden war. Die Angst derer, die im eigenen Haus in die Minderheit geraten könnten. Daher gibt es Bestseller, in denen über den Türmen von Notre-Dame in Paris schon die grüne Fahne des Propheten weht und über den Mauern des Kreml die Kuppel einer Moschee emporwächst. In der Fiktion hat sich die Pariser Urbevölkerung schon ins Ghetto zurückgezogen, während die Burka im einstigen Weltzentrum der Haute Couture triumphiert. Aber man muss nicht einmal in die ferne Zukunft ausweichen. Längst gibt es die Schulen, in denen die Landessprache zur Minderheitensprache geworden ist. Und die Filme, in denen Propaganda für den Dschihad gemacht wird, erreichen uns jeden Abend, zu Hause per Satellit oder im Kino. Dies ist ganz plötzlich in einer Art kumulativen Effekt klar geworden. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass nun auf das Desinteresse und die Gleichgültigkeit der vergangenen Jahre und Jahrzehnte deren Zwillingsschwester, die Hysterie, folgt. Die neuen Erfahrungen lassen eine Gedankenformation hinter sich, die von heute aus betrachtet einem Reich des ewigen Friedens anzugehören schien. Nicht, dass Demografen, Historiker, Migrationsforscher und Anthropologen die Prozesse nicht beobachtet, konstatiert und interpretiert hätten. Aber die neue Situation, ja das Zusammenschießen vieler für sich stehender Erscheinungen zu einem Bild, in dem sich eine neue Lage zu erkennen gibt, hat doch andere Seiten hervortreten lassen und andere Aspekte in den Vordergrund geschoben, die vieles an dem Migrationsdiskurs der vergangenen Jahre als hoffnungslos überholt erscheinen lassen. Die integrative Kraft, die Attraktivität einer Gesellschaft, die die Bereitschaft weckt, sich auf die neuen Verhältnisse einzulassen, sich zu integrieren, hat aus bekannten Gründen stark nachgelassen. Die Bundesrepublik, aber dies gilt auch für viele andere Länder in Europa, ist nicht mehr jener Magnet, der mit einer mächtigen Volkswirtschaft Arbeitskräfte absorbiert, in sich hineinzieht und nach eigenem Vorbild umgestaltet. Einer Ökonomie, der die Arbeit ausgegangen ist, fehlt das wichtigste Medium für Akkulturation und Integration. Die Zugewanderten brauchen sie auch nicht mehr. Man kann heute dank der Umwälzung in Verkehr und Kommunikation mit der fernen Heimat in Verbindung bleiben, die Beziehungen in einer zur Routine gewordenen Pendelbewegung über große Distanzen hinweg aufrechterhalten. Wegzugehen muss nicht mehr eine Entscheidung für immer sein. Wenn die Kohäsion der bürgerlichen Gesellschaft schon für die eigene Bevölkerung nachgelassen hat, dann erst recht für jene Zugewanderten, die in ihren eigenen Normen und Wertesystemen groß geworden sind. Die große Sehnsucht, die unter dem entzauberten Himmel der säkularen Gesellschaften gedeiht, geht auf das Ursprüngliche, auf das Wesentliche, auf einen Kernbestand von fundamentalen Überzeugungen und Bindungen. Kein Wunder, dass in Zeiten der Krise die Kraft dieses Kernbestandes zunimmt, statt schwächer zu werden. Das Ende des goldenen Zeitalters, jenes kurzen Ausnahmezustandes in Zeiten des Kalten Krieges, hat die Gesellschaft erodieren lassen. Risse und Sprünge gehen durch das Gebäude des einmal unverwundbar erschienenen Sozialstaates. Elementare Zustände der Not, wie Erwerbslosigkeit, Armut, das Herausfallen aus dem System von Ausbildung und Versorgung sind wiedergekehrt und entziehen dem Diskurs, der stillschweigend von einer gleichsam automatischen Integration, von einem Hineinwachsen der Zugewanderten in die Gesellschaft ausging, weitgehend die Basis. Nicht zur Abschwächung, sondern zu einer Verhärtung der Fronten zwischen den konkurrierenden Wertesystemen kommt es. Nicht nur die Auflösung traditioneller Muster wird befördert, sondern auch ihre Regeneration. Nicht der kosmopolitische Citoyen, sondern der ressentimentgeladene Underdog hat den meisten Zulauf. Nicht der vielsprachige und in vielen Kulturen zugleich beheimatete Hybride nimmt Gestalt an, sondern eine eher amphibische Existenz, die weder hier noch dort zu Hause ist und schon gar nicht, oder nur in der Ausnahme, in jenem Third Space, dem gelobten Land aus postmodernen Zeiten. Die Vorstellungen von einem neuen Kosmopolitismus offenbaren sich als unzulässige und übertriebene Extrapolation und Verallgemeinerung durchaus vorhandener Trends aus glücklicheren Zeiten. Der Hype transnationalistischer Euphorie ist vorüber, auch wenn es noch nicht überall eingestanden wird. Man möchte noch nicht lassen von der alten Rhetorik, schickt die eigenen Kinder aber schon an Schulen, in denen wenigstens die eigene Literatur gelesen wird, und der Lehrer vor den Attacken jugendlicher Banden sicher ist. Man hat die Idee vom Zusammenleben der Kulturen vielleicht noch nicht beerdigt, aber zieht doch besser weg in Gegenden, wo man unter sich bleiben kann. Die Tugenden des neuen Zeitalters stellen sich im Nachhinein oft als Projektion und Selbstbeschreibung einer relativ wohlhabenden Mittelklasse dar. Ein klassischer Fall von Selbstillusionierung. Vieles von dem, was einmal als Lebensform der Zukunft angepriesen wurde, war nicht mehr als Lokalkolorit und Exotik. Die prallen Farben des Türkenmarktes am Cottbusser Damm in Berlin-Kreuzberg oder eines marokkanischen Fleischerladens waren nur die eine, die sichtbare, die angenehme Seite urbaner Koexistenz. Nun erfuhr man mit einem Mal, dass man kaum etwas wusste über das Leben der anderen. Man verstand weder die Ansprachen, die in der Moschee gehalten wurden, noch die Schlagzeilen der Zeitungen, die am Kiosk aushingen. Niemand hatte sich in den Videotheken umgesehen, geschweige denn sich erklären lassen, was in den Sportvereinen, in den Fitnesscentern oder Teestuben so besprochen wurde. Es mussten erst Schüsse fallen, die Lanze in den Körper eines Journalisten gerammt und Frauen, die der Familienfeme nicht entgangen waren, hingerichtet werden. Was wir seither erleben, ist eine Art Abwicklung eines ganzen kulturellen und ideologischen Komplexes. Es wäre leicht, dies alles als das Werk einer schon in ihren Anfängen von Kitsch nie ganz freien Multikulti-Ideologie abzutun. Dann wäre es ja getan mit einer Entlarvung oder einer Kritik. Aber es handelt sich um einen Komplex, in dem die reiche Ausstattung sozialer und karitativer Institutionen ebenso eine Rolle spielt, wie das aufrichtige Engagement von Menschen, die es mit der Lektüre des Neuen Testaments ernst gemeint haben. Ein Komplex, in dem das Politisieren von Pastoren und Bischöfen mit einem elementar christlichen Engagement einhergehen konnte und Fernstenliebe sich mühelos mit echter Nächstenliebe zu einem unauflösbaren Konglomerat verband. Dieser Komplex löst sich nun auf. Und die Bestandteile, in die er sich auflöst, sortieren sich neu. Die Bilder, mit denen wir konfrontiert werden, sind so neu wie die Welt, die sich am Horizont abzeichnet. Die am 11. September 2001 zum Einsturz gebrachten Wolkenkratzer mitten in New York. Wer hätte sich das vorstellen können? Bilder von Folterungen, mit privaten Videokameras von den Soldaten einer Armee gefilmt, die für die Menschenrechte in den Krieg gezogen war. Ein öffentlicher Raum, in dem ernsthaft das Für und Wider von Folter und Außerkraftsetzung des Völkerrechts erörtert werden. Wohl niemand hätte sich dies nach jenem Annus Mirabilis 1989 vorstellen können. Die Bilder sind die Vorboten der neuen Wirklichkeit, in der anzukommen wir immer noch Schwierigkeiten haben. Freilich gibt es immer die Avantgarde der Erfahrenen, die Spezialisten der Sicherheits- und Geheimdienste, die Hintermänner des Trafficking, die Verfasser von Worst-Case-Szenarien, die Zivilisationsapokalyptiker, die sich in die Trends und Umrisse der nächsten Dekade schon längst hineingedacht haben. Wir sind in einen anderen Denkraum eingetreten. Dort wird mit dem bis dahin Undenkbaren gearbeitet. Dort stoßen sich die Dinge, weil der Raum so ist, wie er ist, begrenzt, eng, zu klein für die vielen. Dort stellt man sich darauf ein, dass man nicht nur nicht Herr des Verfahrens ist, sondern noch nicht einmal die Regeln durchschaut hat, nach denen die Geschichte abläuft. Dort erlaubt man sich nicht einmal einen düsteren Ton, denn auch der könnte als Lamoyanz missverstanden werden. Der neue Ton ist nicht die Farbe des Übergangs, grau in seinen unendlichen Schattierungen, sondern das harte Entweder-Oder, das Schwarz-Weiß oder das militante Grün der Fahne des Dschihad. Darwin als Denker des Sozialen ist zurück. Die Gestalt des Kriegers ist wieder da. Nicht nur in irgendwelchen Schluchten des Balkan, sondern in der City of London, durch die man Planquadrat für Planquadrat satellitengestützt navigieren kann. Die Binnenbezirke der westlichen Zivilisation, in denen seit Jahrhunderten die Gewalt gezähmt war, werden wieder aufgerüstet. Städte, die mit ihrer Weltoffenheit renommieren, umgeben sich mit Sicherheitszonen und tief gestaffelten Kontrollsystemen. Die harmlosesten Orte des Menschenverkehrs, U-Bahnen, Vorortzüge, Busse sind zu den Zielscheiben geworden, an denen jene Verwirrung und Angst erzeugt werden, die Zivilisationen mehr verletzen können als die Explosion von Sprengkörpern. Wir müssen, vorsichtig und reflexiv wie wir sind, alles tun, um nicht alles miteinander zu vermischen. Migration, Banlieue, den Wahnsinn durchgeknallter Individuen, die demografische Revolution, die Strukturprobleme der postindustriellen Gesellschaft, das Elend der Arbeitslosen und Abgehängten und den Kick fundamentalistischer Desperados. Alles verdient eine eigene Analyse und eine eigene Antwort. Aber irgendwie hängen all die Dinge doch zusammen und manchmal werden sie wie in einem Dominospiel oder in einer Kettenreaktion durch ein Ereignis beschleunigt und zur Explosion gebracht. Dann wird klar, wie unübersichtlich die Lage wirklich ist und dass die Unübersichtlichkeit nicht eine Abweichung und Entgleisung, sondern der neuen Weltordnung am meisten angemessene Zustand ist, auf den man sich am besten mit dem Eingeständnis seiner Ratlosigkeit einstellt. Es wäre verführerisch, den Strom der Bilder, die uns erreichen, zu unterbrechen, den Ton abzuschalten und sich aus der Allzuständigkeit für die Probleme der Welt, in die wir aus verschiedenen Gründen wirklich oder auch nur vermeintlich hineingeraten sind, zurückzuziehen. Aber es gibt kein Zurück, sondern allenfalls eine Moderierung, eine Minderung der Geschwindigkeit, um Zeit zu gewinnen. Man könnte sie nutzen, um eine Klärung und Auseinandersetzung zu eröffnen, für die es in der Vergangenheit keine Zeit und keinen genügend starken Erfahrungs- und Leidensdruck gegeben hat. Jetzt ist es soweit. Die Wanderung in Europa ist wieder in Gang gekommen. Es ist gleichsam eine große, nachholende Bewegung, die aufgestaut war von jener Grenze, die Europa ein halbes Jahrhundert lang teilte. Sie ist eine Folge der durch die bekannten Katastrophen des 20. Jahrhunderts erzeugten Asymmetrie, und sie wird wahrscheinlich in dem Maße zum Stillstand kommen, wie diese Asymmetrie ausgeglichen wird. Polnische Handwerker und Studenten, die ins Vereinigte Königreich und nach Irland ziehen, litauische und estnische Ärzte, die sich in Deutschland oder Frankreich niederlassen, sind nichts anderes als nachholende Bewegungen in einem offenen Raum, eine Europäisierung von unten. Es sind individuelle Krisenbewältigungsprogramme in Gesellschaften, denen der Staat oder wenigstens der Sozialstaat abhanden gekommen ist, wie dies in den ehemaligen Ostblockstaaten der Fall war. Auf die Abwicklung Ost folgt nun die Abwicklung West. Den Gesellschaften des Westens, die mit dem Rücken zur Mauer gelebt und sich auf dem hohen Wohlstandsniveau einer Spätzeit eingerichtet hatten, fällt es schwer, sich auf diese Transformation einzustellen. Anders als für die Gesellschaften des Ostblocks, die ein Ende des alten Zustandes herbeigesehnt und eine mehr oder weniger genaue Vorstellung von den wünschenswerten Veränderungen und so etwas wie ein Ziel hatten, ist die Wende von 1989 für die Gesellschaften des Westens mit Verlusten verbunden. An ideellen und materiellen Besitzständen Stabilität und Gewissheiten. Die Wiedervereinigung Europas, in Festtagsreden immer wieder beschworen, ist in Wahrheit über das westliche Europa wie ein Naturereignis gekommen, gleichsam hinterrücks, und die wieder in Gang gekommene innereuropäische Migration zeitigt bereits Folgen. Die Arbeitsmigration über die Grenzen hinweg ist längst zu einer Alltagserscheinung geworden, ebenso wie die Abwanderung von Kapital und die Verlagerung von Industrien in die entgegengesetzte Richtung. Es kommt zu einer Bildung neuer ethnischer und kultureller Communities in den europäischen Städten. Der polnische Klempner, der ukrainische Bauarbeiter, die bosnische Krankenschwester, sie sind kein Gespenst, das in Europa umgeht, sondern bereits fester Bestandteil einer Ökonomie, die ohne sie gar nicht mehr funktionieren würde. In gewisser Weise nehmen sie nur die alte Tradition der Saisonarbeiter aus der Vorweltkriegszeit wieder auf, beschleunigt auf das der Globalisierung angemessene Tempo. Es ist nicht einzusehen, weshalb die Europäer, genauer die EU-Europäer, nicht mit der Anpassung an die veränderten Umstände fertig werden sollten. Nicht so eindeutig ist es bestellt um die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit der europäischen Gesellschaften, wenn es um die wachsende Zahl der sich auf sich selbst zurückziehenden Gemeinde von Staatsbürgern ausländischer Herkunft in den Ländern der Europäischen Union geht. Die hitzigen Debatten um die Bedeutung symbolischer Gesten wie das Tragen des Kopftuchs, die Einigung auf eine allen gemeinsame Sprache in Schulen und Erziehung, die Diskussion um die Rolle des deutschen nationalen Gedächtnisses für deutsche ausländischer Herkunft, schließlich die Frage, ob man sich auf so etwas wie eine hegemoniale Kultur einigen muss, Leitkultur. All dies zeigt, dass es mit dem bloßen Nebeneinander nicht getan ist. Dass die eigentliche Integrationsarbeit erst beginnt, wenn man das multikulturelle Laissez-faire und seine Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung hinter sich gebracht hat. Ein neuer Konsens, der der tatsächlichen Lage standhalten kann, wird nur hervorgehen aus einem Prozess der Selbstverständigung, der Abgrenzung, ja einer selbstbewussten und kämpferischen Auseinandersetzung, die nichts mit dem Hochschaukeln oder gar dem Instrumentalisieren von ethnischen und religiösen Gegensätzen zu tun hat, wohl aber mit einer Selbstvergewisserung der je eigenen Grundlagen. Es wird dabei kaum einen Aspekt geben, der nicht neu bedacht und begründet werden muss. Es wird, wenn es durch die Lage geboten ist, auch pragmatische Einschränkungen geben, etwa der Freizügigkeit des Reisens, der Gewährung von Aufenthaltsrechten, der Implementierung von Sicherheitsprozeduren, die zeigen, dass man bestimmte Risiken, wenn schon nicht ganz ausschalten, so doch mindern kann. Dies kann zu einer Enthysterisierung und Entdramatisierung einer ohnehin latent hysterischen Situation beitragen. Es wird sich dabei aber auch herausstellen, dass auch die offenste der offenen Gesellschaften nicht unbeschränkt belastet und beansprucht werden kann und dass ein Punkt eintreten kann, wo Überforderung in Panik und Hysterie umschlägt. Noch die wohleingerichtetste Stadt kann vor die Hunde gehen, wenn man sie allein lässt und ihr die Lösung von Problemen zumutet, für die sie nicht gebaut ist. Es muss möglich sein, offen darüber zu sprechen, was Gesellschaften leisten müssen, wenn sie weiter funktionsfähig bleiben wollen. Ein Maximalismus der Versprechungen führt zu gar nichts oder eben nur in die Resignation. Unsere Gesellschaften, insbesondere unsere Städte, zeigen erst unter den Belastungen und inmitten der Zerreißproben, was sie zu leisten vermögen. Die großen Städte sind die Ziel- und Fluchtpunkte der Migrantenströme. Dort gibt es Arbeit, Auskommen, Zusammenleben, Untertauchen. Sie sind die Orte, an denen die Nomaden alle Stadien zwischen Aufbruch und Sesshaftwerden zurücklegen. Die große Stadt ist die anonyme Beschützerin, das große Asyl. Sie ist aber auch der Kontakthof der rivalisierenden Kulturen, der wichtigste Schauplatz für den Clash of Civilizations. Sie ist der offene Raum, der schutzlos ist gegen den direkten Angriff, gegen den Überfall von Desperados, Selbstmördern und sonstigen Wahnsinnigen, die der Lebenskampf in der globalisierten Welt produziert und in immer größerer Zahl auf die Umlaufbahn schickt. Städte sind Soft-Targets par excellence, leichter zu treffen und verwundbarer als Urlaubsziele oder Flugzeuge. Der Angriff zielt gegen die elementaren Lebensfunktionen und Routinen, auf deren stillem Funktionieren Zivilisationen beruhen, aber auch gegen Ikonen und Symbole einer verhassten Welt. Man hat in den städtischen Zentren, die als Austragungsort der kommenden Konflikte in Frage kommen, noch nicht genügend Fantasie, wie man mit der Herausforderung umgehen soll. Dies ist ein Krieg, wie es ihn bisher so nicht gegeben hat. Es ist nicht klar, wie man einen Feind bekämpft, der in seinem Kampf gegen die offene Gesellschaft eben diese zu seiner Geisel macht. Und es ist noch nicht klar, wie man das, was Georg Simmel die urbane Vigilanz genannt hat, fördert, ohne in eine Kultur allgemeiner Verdächtigung und Denunziation abzugleiten. Es wird sich aber vermutlich herausstellen, dass die bürgerliche Gesellschaft über stärkere Ressourcen verfügt, über kräftigere Motoren der Attraktion und Integration, als es in einem Augenblick der Resignation und der Hilflosigkeit scheint. Wie oft ist es geschichtlich geschehen, dass Gemeinwesen, vor allem die Städte, zu jenen Schulen und Laboratorien geworden sind, in denen der Prozess der Zivilisierung immer wieder und aufs Neue in Gang gesetzt und durchgespielt worden ist. Es waren vorzugsweise die großen Städte, die aus den Fremden Einheimische und aus den Einheimischen Staatsbürger und Patrioten gemacht haben. Im Dschungel der Städte kam es nicht nur zur periodischen Wiederkehr der Barbaren, sondern Städte waren auch die Schulen ihrer Disziplinierung und Zivilisierung. Es gibt keinen Grund, heute daran zu zweifeln, dass sie diese Rolle auch in Zukunft spielen können. Kapitel 1: Planet der Nomaden. Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa. Fast jeder hat schon einmal mit ihm zu tun gehabt. Es hat viele Namen: Wanderarbeiter, Fremder, Ausländer, Gastarbeiter, ausländischer Mitbürger, Flüchtling, Asylbewerber, Asylant, Displaced Person, Staatenloser, Transnational, Apatride, Undocumented oder Non-Documentado, Exilant, Migrant, Emigrant, Immigrant, je nachdem. Aber letztlich sind das alles nur Namen für eine uralte, eine archaische Gestalt, die Gestalt des Nomaden. Der Nomade steht für ein Phänomen, das uns allen wenigstens dem Hörensagen nach wohl vertraut ist, für Migration, also für freiwillige oder auch erzwungene Ortsveränderung. Migration ist ein Massenphänomen. Weltweit sind Millionen von Menschen auf Wanderung. Aber selbst Spezialisten, die sich berufshalber mit diesem Phänomen befassen, haben Schwierigkeiten, es zu definieren. Das moderne Nomadentum hat viele Gesichter und spricht fast alle Sprachen der Welt. Es findet sich überall, selbst in Provinzen, die weit ab von den weltgeschichtlichen Schütterzonen liegen, in denen die Bewegungen ausgelöst worden sind. Die modernen Nomaden kommen als Boat People. Die Bilder von den Booten, die bis zum Sinken überfüllt sind, gingen durch die Weltpresse. Migranten sind überall, aber sichtbar werden sie nur da, wo sie aufgegriffen werden, wo ihre Schiffe von der Küstenwache aufgebracht und abgeschleppt werden, wo sie von Schleppern allein und ihrem Schicksal überlassen werden, ob in der Straße zwischen Durres und Brindisi, zwischen Tanga und Gibraltar oder auf dem Weg von Ciudad Juarez nach El Paso. Der Nomade taucht einfach auf, heute hier, morgen da. Er scheut keine Gefahr. Grenzposten versuchen ihn mit Detektoren und Infrarotgeräten aufzuspüren, aber er lässt sich nicht abschrecken. Er ist furchtlos, denn die Brücken hinter ihm sind verbrannt. Er wird gejagt. 1 Million Menschen wurden in den 80er Jahren an der amerikanisch-mexikanischen Grenze pro Jahr geschnappt und zurückgeschickt. Aber er findet immer wieder einen Durchschlupf. Er kennt die am wenigsten bewachten Stellen der Wohlstandsfestung Europa. Deren Hightech-Geräte, Grenzschutzspezialisten, Helikopter und Patrouillenboote machen ihm nichts aus. Es gibt schon lange keine Toten mehr an der Berliner Mauer und keine Märtyrer des Eisernen Vorhangs. Dafür werden an den Ufern der Grenzflüsse Tote angeschwemmt. An der Oder sind es schon über 30, am Rio Grande allein in den letzten 2 Jahren mehr als 300. An Grenzkontrollpunkten werden aus Containern blinde Passagiere tot geborgen. An Europas Grenzen und auf Europas Flüchtlingsrouten herrscht Kleinkrieg. Erforschung der Flüchtlingswege und Fluchtstraßen, Verbesserung der polizeilichen Fahndung, Durchführung von Vorfeldkontrollen. Das übernationale Europa wächst am ehesten da, wo es um die Abwehr der Fremden geht. Aber was nützen all die Lager- und Vorfeldkontrollen, ob in Makedonien, Ceuta oder in der Straße von Brindisi? Wer einmal über die Grenze zurück und abgeschoben wurde, wird seine zweite Chance nutzen. Irgendwann wird die Barriere überwunden und irgendwann wird der Nomade untertauchen in den großen Städten, in denen Kontrolle schon nicht mehr möglich ist. Mit den weltweiten Migrationsbewegungen beschäftigen sich Innenminister, Pastoren, internationale Organisationen, Forschungsinstitute. Mit den Wanderungen beschäftigen sich Sicherheitsexperten, denn die Nomaden unterlaufen Grenzen, staatliche Gewaltmonopole und bedrohen so die Stabilität von Staaten. Experten analysieren das Gefälle zwischen reicher und armer Welt und empfehlen den Abbau des Gefälles und die Aufrüstung an den Grenzen. Internationale Organisationen vervollständigen Jahr für Jahr die Wanderungsdiagramme, zeichnen Kurven und liefern Empfehlungen. Weltweit ist die Migration. Weltweit ist die Angst vor ihr. Niemand will die illegalen Immigranten haben, aber irgendwann werden sie legalisiert. Migration ist ein Multinational Billion-Dollar-Business. Zitat Myron Weiner. Also ist sie wie Drogenhandel, Prostitution und Waffenhandel Teil der Weltwirtschaft. Im Programm sind billige Routen. Der Trip von Nordafrika nach Gibraltar kostete in den frühen 90er Jahren zwischen 150 und 750 US-Dollar. Die teure Route, Kabul-Moskau-Prag, sogar 10.000 US-Dollar. Alle Welt hat Angst vor der Übermacht der Migration. Aber die Welt, in der wir leben, würde nicht einen Tag ohne die Nomaden funktionieren. Die global gewordene Wirtschaft braucht die globale Migration. Der reiche Norden ebenso wie Südafrika oder Singapur. Und ebenso hasst alle Welt die Migranten. Selbst in einer Stadt wie New York, dessen Bevölkerung mehr oder weniger aus Immigranten besteht, haben es die Immigranten, die zuletzt gekommen sind, nicht leicht. Es muss zu denken geben, wenn in einem so sehr von Minderheiten geprägten Staat wie Kalifornien die Frage der Integration von Minderheiten zu einem Hauptthema im Gouverneurswahlkampf werden kann. Fast in allen europäischen Staaten ist die Frage der Immigration, der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden, zum Gegenstand polarisierender Auseinandersetzungen, oftmals auch zum Ausgangspunkt für die Gründung rechtspopulistischer und ausländerfeindlicher Parteien geworden. Aber die Angst und das Gefühl einer übermächtig werdenden und vielleicht außer Kontrolle geratenden Einwanderung ist nicht nur ein Problem Europas und Nordamerikas. In den Golfstaaten haben die Aversion und Feindschaft gegen die Gastarbeiter aus dem nahen arabischen Ausland und aus Asien deutlich zugenommen. Migration verändert die ethnische Zusammensetzung von Staaten und kann Staaten aus dem Gleichgewicht bringen. In einer Welt, wo fast alle 180 Mitglieder der Vereinten Nationen multiethnisch sind, keine belanglose Frage. Migration verändert die spezifische Zusammensetzung von Gesellschaften, fördert oder sprengt die soziale Kohäsion und ist damit ein konfliktproduzierender Vorgang, also ein Der Migrant bevölkert vorzugsweise Lager. Auffanglager, Abschiebelager, Durchgangslager, Filtrationslager, Internierungslager, Arbeiter, Wohnheime und Mietskasernen. Aber oft werden diese auf Zeit errichteten provisorischen Zeltstädte zum Lebensort für eine ganze Generation. Man bemitleidet sie, solange sie weit weg sind. Aber wenn aus der fernsten Liebe Nächstenliebe werden soll, wird es schwierig. Am angenehmsten sind sie als Fernsehbild von weit weg, als theoretische Möglichkeit und als Beweis für die Schlechtigkeit der Welt. Sie sind eine Last für jedes Aufnahmeland, aber ohne sie geht nichts mehr. Sie sind nicht willkommen, aber sie werden gebraucht. Sie haben keine politische oder organisierte Vertretung, aber sie sind die Ersten, die zu Sündenböcken gestempelt werden. Aus ihrem Vorhandensein beziehen Parteien, die sonst nichts zu sagen haben, den Anschein von Legitimität. An ihnen hält sich die Vox Populi schadlos. Sie nehmen die Arbeit weg, für die sich die Einheimischen längst zu schade sind. Sie besetzen die Arbeitsplätze, für die sich andere nicht mehr gewinnen lassen. Sie übernehmen die drei D-Jobs: Dirty, Dangerous, Difficult. Schon dass sie anders sind, spricht gegen sie. Vor der Wucht ihrer Bewegungen kapitulieren die mächtigsten Staaten und Organisationen der Welt. Es ist kein Zufall, dass sich bei der Beschreibung der Migration fast immer eine naturalistische Begrifflichkeit einstellt. Fast immer ist die Rede von Migrationswellen, Flüchtlingswellen, Migrantenströmen, von Ebbe und Flut. Wie auch immer diese Vorgänge im Bewusstsein der Beteiligten abgebildet und verarbeitet werden, nüchtern, realistisch bis ins Fantastische übertrieben, alarmistisch oder hysterisch, es muss ohne Zweifel etwas Großes im Spiele sein, eine Art Naturgeschehen. Etwas von der Art eines Naturprozesses. Kapitel 2: Flüchtlinge, Migranten. Der Migrant, der Flüchtling, ist kein Phantom, sondern leibhaftige Realität. Massenhaft mit Händen zu greifen, eine der eindrücklichsten Tatsachen des neuen Jahrtausends. Er ist keine Erfindung, sondern eine statistisch fassbare Größe. Die ganze Welt scheint in Bewegung geraten zu sein. Nach UN-Angaben waren 1993 rund 100 Millionen Menschen weltweit auf Wanderschaft, darin eingeschlossen etwa 15,5 Millionen Migranten in Westeuropa, 20 Millionen in den USA, 8 Millionen in Australien und Kanada und einige Millionen in den Golfstaaten. Diese Zahlen erfassen noch nicht jene illegalen Migranten, also jene große Zahl von undocumented persons, oder Non-Documentados, die allein für die USA auf 3 Millionen geschätzt werden. Auch nicht jene etwa auf 280.000 Menschen geschätzte Gruppe von ausländischen Arbeitern, die sich in Japan aufhalten. Auch nicht jene Millionen von Arbeitskräften in Malaysia, die aus Indonesien und Thailand gekommen sind. Oder die Millionen Bangladescher in Indien. In diese Rubrik fallen auch nicht jene Hunderttausende von Wanderarbeitern und Immigranten aus dem Maghreb, die in Spanien, Frankreich oder Italien untergetaucht sind. Etwa 3 Millionen Maghrebiner sollen sich illegal in Westeuropa aufhalten. Nicht unter diese Zahl fallen auch jene Hunderttausende von Migranten, die sich nach der Auflösung der Sowjetunion in den nicht-russischen Republiken auf den Weg gemacht haben, vorwiegend als Angehörige der russischen Bevölkerungsgruppen in den unabhängig gewordenen Republiken Zentralasiens, des Kaukasus und des Baltikums. Eindrücklich und alarmierend ist auch die Zahl der Flüchtlinge, die 1992 weltweit auf rund 20 Millionen geschätzt wurde. Die Displaced Persons, die in ihren Ländern blieben und etwa 25 Millionen Menschen umfassen, noch gar nicht mitgerechnet. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO spricht von 100 Millionen Arbeitsmigranten. Enorm zugenommen hat auch die Zahl der sogenannten Umweltflüchtlinge, also von Menschen, die nach Umweltkatastrophen wie Vulkanausbrüchen, Erdbeben, Wirbelstürmen, Überschwemmungen oder aber auch der Überflutung von Wohngebieten beim Bau von Staudämmen oder als Folge der Desertifikation von Agrarland ihre Heimat verlassen mussten. Die Entwicklung der Zahlen weist rasant nach oben. Während man 1976 noch 2,8 Millionen Flüchtlinge annahm, waren es 1980 schon 8,2 Millionen, 1985 schon 11,6 Millionen, 1990 aber schon 17,2 Millionen und 1993 rund 18,9 Millionen Menschen. 1996 war der Hochkommissar für Flüchtlingsfragen der Vereinten Nationen zuständig für rund 26 Millionen Menschen. Vielleicht sind es aber in Wahrheit auch doppelt so viele. Unter den Top 10 waren Afghanistan mit 2,35, Ruanda mit 1,7, Bosnien-Herzegowina mit 1,33 Millionen Menschen, Liberia mit 750.000, Irak mit 630.000, Somalia, Sudan, Eritrea, Angola, Sierra Leone mit jeweils rund 1,5 Millionen Flüchtlingen. Im Zentrum der Flüchtlingsbewegung steht Afrika, genauer das östliche Afrika. Afrika stellt mit seinen Flüchtlingen fast ein Drittel der Gesamtzahl der Flüchtlinge in der Welt. Sie stieg von 2,7 Millionen im Jahre 1981 auf 5,4 Millionen im Jahre 1992. Fast die Hälfte der 54 afrikanischen Staaten ist am Zustandekommen dieser Zahlen beteiligt. In Asien stiegen die Zahlen im gleichen Zeitraum von 4,6 Millionen auf 7,2 Millionen. Ein großer Teil der wachsenden Flüchtlingszahl auch in Europa geht auf das Konto der Kriege in der Zeit des Zerfalls der Sowjetunion und Jugoslawiens. Beträchtliche Migrationen wurden durch den Golfkrieg ausgelöst. An die 5,5 Millionen Arbeiter wurden gezwungen aus Saudi-Arabien nach Jemen, aus Irak und Kuwait nach Süd- und Ostasien sowie nach Ägypten zurückzukehren. Von der größten Bewegung war indes noch gar nicht die Rede, denn sie fällt weder unter die grenzüberschreitende Arbeitsmigration noch unter die durch Kriege und politische Gewalt ausgelöste Bewegung von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen, von der Landflucht. Die Landflucht, also die Wanderung von den Dörfern in die Städte, vom Land in die alles organische Wachstum sprengenden Megacities, ist die gravierendste und umfassendste Bevölkerungsbewegung weltweit. Sie bildet gewissermaßen die Matrix, die Grundlage für alle anderen, uns mehr ins Bewusstsein tretenden politisch und wirtschaftlich motivierten Bevölkerungsbewegungen. Die Landflucht ist mit weitem Abstand die umfangreichste Migrationsbewegung auf dem afrikanischen Kontinent. Zitat Roland E. Richter. So vielfältig die Gründe sind, welche Menschen veranlassen, ihre Heimat zu verlassen, so vielfältig ist auch der Typus der Migranten. Die Gründe reichen von der Landflucht bis zur Flucht vor politischer Verfolgung, von der Flucht vor Dürre und Naturkatastrophen bis zur Flucht ins gelobte Land eines gesicherten oder gar luxuriösen Lebensstandards, von der Vertreibung im Zuge ethnischer Säuberungen bis zum prophylaktischen Zurückweichen vor kommenden Bürgerkriegen oder vor dem Zerfall einst mächtiger Staaten. Die gröbste und einfachste Unterscheidung ist die zwischen stummer Migration und einer durch Gewalt ausgelösten Migration. Die Definition in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 mag hierzu nützlich sein. Im völkerrechtlichen Sinne sind Flüchtlinge Menschen, die ihr Heimatland aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verlassen haben. Doch sind die Grenzen zwischen Flüchtling und Migrant oft genauso schwer auszumachen wie die Grenzen zwischen offener und versteckter Verfolgung und Diskriminierung. Was immer die Forschung über die Gründe der gewaltigen Wanderungsbewegung zutage fördern wird, die euphorische Vorstellung von einem ewigen Frieden oder von einer neuen Weltordnung, wie sie in den Tagen der welthistorischen Wende von 1989 entworfen und geträumt wurden, hat realistischeren Szenarien Platz gemacht. Europa war nach dem Zweiten Weltkrieg wenigstens befriedet, aber auch die Konflikte in Asien, Afrika und Lateinamerika waren im Rahmen der Teilung der Welt und der Abschreckung der beiden Supermächte fast überschaubar, übersichtlich, berechenbar geworden. Das Ende der Teilung der Welt hat diese Sicherheit mit sich genommen. Die große Barriere ist niedergerissen. und es kam in Bewegung, was jahrzehntelang blockiert war. Das Ende der geteilten Welt kam mit Bildern, die an die Frühzeit des Nachkriegs erinnerten, an ein Europa, in dem ein Millionenheer von Kriegsgefangenen, Ausgebombten, Evakuierten, Kriegsflüchtlingen, Umgesiedelten und Vertriebenen unterwegs gewesen war. Es hatte mehrere Jahrzehnte gebraucht, um die Spuren des Weltkriegs zu tilgen, die in Schutt und Asche liegenden Städte wieder aufzubauen und bewohnbar zu machen. Europa, der Kontinent der Entwurzelten, war, was niemand sich im Frühjahr 1945 so recht hatte vorstellen können, wieder sesshaft geworden. Europe on the move, wie es der russisch-amerikanische Demograf Eugene Kulischer in seiner grandiosen Untersuchung vom Ende der 40er Jahre genannt hatte, war zur Ruhe gekommen. Der Kalte Krieg hatte die Grenze gezogen. Die Supermächte hatten sich eingegraben und lagen auf Lauer gegeneinander. Nichts konnte sich in Europa regen ohne das Wissen und Einverständnis des anderen. Selbst Eruptionen wie 1953 in Berlin, 1956 in Posen und Budapest, 1968 in Prag, 1981 in Polen, als die Völker Mitteleuropas gegen die sowjetische Vorherrschaft rebellierten, konnten daran kurzfristig nichts ändern. Europa war nach beispiellosen Turbulenzen pazifiziert, ein halbes Jahrhundert lang. Kapitel 3: Ende des goldenen Zeitalters. Die Turbulenzen des Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit mit ihren Völkerverschiebungen waren im goldenen Zeitalter, wie Eric Hobsbawm die prosperierenden Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges genannt hatte, aus dem Horizont und aus dem Gedächtnis der Europäer verschwunden. Flucht und Vertreibung, Umsiedlung, Hunger und Not. Das war etwas, was weit weg an der Peripherie geschah. Mit der neuen Freiheit waren die Bilder gleichsam über Nacht wieder da. Was nach einem Ende der Geschichte ausgesehen hatte, erwies sich eher als das Ende einer Epoche, die sich im Nachhinein fast wie ein glücklicher historischer Ausnahmezustand ausnahm, wenigstens für die Menschen im Westen, die es nach Jalta besser getroffen hatten. 1989 war es mit der Ruhe dahin. Es gab keinen eisernen Vorhang mehr und keine Mauer, die die Bewegung hätte aufhalten können. In anderen Teilen des Kontinents kehrten Grenzen wieder, wo es ein Jahrhundert keine Grenzen gegeben hatte. Bürger wurden zu Fremden und Ausländern im eigenen Land. Das betraf nach dem Ende der Sowjetunion 1991 an die 25 Millionen Russen, die sich nun in der Diaspora, ob in Estland und Lettland oder in Georgien und Kasachstan, wiederfanden. Mit den Kriegen in Jugoslawien und im Kaukasus kehrten in Europa Bilder wieder, die längst in Vergessenheit geraten waren. Flüchtlingstrecks, Kinder an der Hand ihrer Mütter, über unwegsame Passstraßen geführt, Menschenprozessionen mit ihren auf Traktoren und Wagen verstauten Habseligkeiten. Zeltstädte und Lager, Szenen aus dem Flüchtlingsleben, die seit Menschengedenken immer dieselben geblieben sind. Die Einrichtung im Provisorischen, das zum Dauerzustand wird. Die archaische Situation von Zelt und Biwak. Die Verteilung von Decken und Lebensmitteln. Modern und postmodern an diesen Szenen waren allenfalls einige neue Accessoires. Das Handy, die Plastikplane, der Helikopter, von dem Lebensmittel abgeworfen wurden. Solchen Details war zu entnehmen, dass die Zeiten andere geworden waren und dass wir uns am Ende des Jahrhunderts, in dem alles begonnen hatte, befanden. Europa rieb sich die Augen. Was geschah, spielte sich eine Flugstunde von München oder Zürich entfernt ab. Die Flüchtlinge konnten morgen schon in der Menschenschlange vor dem Aufnahmelager irgendwo in Bayern oder in den Niederlanden stehen. Mit diesen ganz frischen Bildern vom Kriegsschauplatz, die allabendlich über die Fernsehschirme flimmerten, wurden andere Bilder reaktiviert, die so lange im Unterbewusstsein Nachkriegseuropas geschlummert hatten und aus denen das befriedete Europa des Wiederaufbaus und der geglückten Integration hervorgegangen war. Von den Massakern in Ruanda und Burundi, in Zaire oder Timor, über die die ganze Welt im Bilde war, unterschieden sich diese Nachrichten dadurch, dass sie von Vorgängen in nächster Nähe berichteten und dass die Folgen für jedermann nachvollziehbar waren. Wer in Sarajevo gestern vertrieben wurde, konnte heute oder morgen an die eigene Tür klopfen. World on the move war kein virtuelles Thema mehr und damit wurde alles anders. Man stand vor der Frage, wie man sich praktisch zu verhalten habe und ob der Proklamation der Menschenrechte, die bis dahin nicht allzu viel gekostet hatte, nun mehr als nur ein Lippenbekenntnis folgen würde. Die Wirklichkeit war in den eigenen Horizont eingebrochen, und schnell stellte sich heraus, dass es nicht einmal einfach war, die Dinge, die sich mit beispielloser Wucht entfalteten, beim richtigen Namen zu nennen. Kapitel 4: Weltgeschichte als Wanderungsgeschichte. Um die Klärung dessen, was den Menschen in Bewegung setzt, bemüht sich eine ganze Wissenschaft mit all ihren Abteilungen und Unterabteilungen in weltweit geführten Diskursen und Institutionen. In der Zeit der stabilen Grenzen und der aufgehaltenen Bewegung erschien Wanderung größeren Ausmaßes als Störung. Doch seither verhält es sich umgekehrt. Die Welt, in der kaum noch jemand an dem Ort stirbt, an dem er geboren worden war, ist in gewaltiger Bewegung. Ist nicht gerade die Ortsveränderung typisch und zur Regel geworden für den modernen Menschen? Wiederum sind es die Zahlen, die die Dimension dieser Vorgänge am besten verdeutlichen. 1997 lebten rund 90 Millionen Menschen außerhalb ihres Geburtslandes als Migranten oder Flüchtlinge. Das ist immerhin jeder 70. unter uns. Rund 90 bis 100 Millionen Menschen sind unterwegs, davon 75 Millionen Arbeitsmigranten und 15 Millionen Flüchtlinge. Aber die Grenze zwischen Arbeitsmigration und Siedlermigration, zwischen Ortsveränderung auf Zeit und Ortsveränderung für immer, verwischt sich zusehends. Bei der Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten gibt es zunehmend Situationen, in denen die Abgrenzung schwierig oder gar unmöglich ist. Immer häufiger sind politische Verfolgung, wirtschaftliche Not und Zerstörung von natürlichen Lebensgrundlagen zu einem komplexen Ursachengeflecht verwoben. Für viele Betroffene ist die Unterscheidung aber lebenswichtig, weil bislang nur Flüchtlinge unter wirksamem internationalen Schutz stehen, während die Behandlung von Migranten weitgehend im Zuständigkeitsbereich der Staaten liegt. Zitat Steffen Angenent. Sobald die Idee der Sesshaftigkeit nicht mehr selbstverständlich ist, ergeben sich viele Fragen. Man fragt nicht nur, warum so viele Menschen sich auf Wanderschaft begeben, sondern im Gegenteil, warum sie bleiben, wo es doch so viele Gründe gibt, wegzugehen. Man fragt sich, wie es um eine Globalisierungsdiskussion, die mit Nachdruck geführt wird, stehen muss, wenn gleichzeitig die Globalisierung der Migration ausgeschlossen wird. Wie passt die Forderung nach globaler Freiheit für das Kapital einerseits und nach Unterbindung oder Behinderung der globalen Migration zusammen? Man stößt auf die Widersprüche, die auch ein gutes Gewissen nicht ignorieren kann. Wie kann man allgemeine und universelle Bewegungsfreiheit fordern, wo doch klar ist, dass ihre Inanspruchnahme und universelle Realisierung die Welt ins Chaos stürzen würde? Wenn die ganze Menschheit versuchte, sich in Nordamerika oder Europa niederzulassen, käme es zu einem Weltbürgerkrieg. Die entwickelte Welt scheint auch angesichts dieses Dilemmas nicht von ihrer universalistischen Rhetorik abzurücken und lieber den Vorwurf der Doppelmoral und Heuchelei in Kauf zu nehmen. Kapitel 5: Theoretisierungsversuche. Der mit der steigenden Migration ebenfalls wachsende Problemdruck hat die Migrationsforschung zur Arbeit angetrieben. Ökonomie, Demografie, Geschichtswissenschaften, Ethnologie, sie alle sind aufgerufen, das rätselhafte und bedrohlich erscheinende Phänomen zu analysieren und zu deuten. Die Forschung versucht zu ergründen, weshalb so ungeheure Menschenmassen sich in Bewegung setzen, zumal der Entschluss zur Migration ja alles andere als leicht ist. Sie untersucht, welche Rolle die verbesserten Kommunikationsmittel für die Horizontbildung und für die Herausbildung von Netzwerken und Migrationsrouten spielen. Sie stellt fest, dass die verbilligten und verbesserten Transportmöglichkeiten von großer Bedeutung sind und dass große Entfernungen, wie zwischen Manila und Kuwait oder der innerchinesischen Provinz und der amerikanischen Ostküste, heute kein ausschlaggebender Hinderungsgrund mehr sein müssen. Insofern sind, wie Ronald Skeldon gezeigt hat, verkehrstechnische Daten wie die Aufnahme des regulären Transatlantikverkehrs in den 50er Jahren oder die Indienststellung der Boeing 747 auch Daten in der Geschichte der weltweiten Migration. Push-and-Pull-Faktoren gehören nicht mehr nur zur ökonomischen Sphäre. Die Migrationsforschung erkennt die Pull-Funktion eines prosperierenden und arbeitskräfteintensiven Wirtschaftsgeschehens und die Push-Funktion von Naturkatastrophen oder Krieg. Sie widerlegt mit dem Hinweis auf das dicht besiedelte Java die oftmals geäußerte Annahme, dass es einen direkten Bezug zwischen Bevölkerungsdruck und Migration gebe, und kann der These, dass die am stärksten verelendeten Regionen auch die meisten Migranten hervorbrächten, empirisch nichts abgewinnen. Natürlich hat die Wissenschaft, die sich mit dem Phänomen der Migration beschäftigt, den Ehrgeiz, ein Gesetz der Migration zu entdecken und zu formulieren. Nicht alle wollten sich mit der schlichten Annahme von einem einzigen Gesetz zufrieden geben, nachdem sich eine einmal in Gang geratene Migration selbst stimuliere. Aber es gibt auch harte Theorien, die aufs Ganze gehen. Sie laufen letztlich darauf hinaus, alle Geschichte in eine Geschichte der Wanderung aufzulösen. Dies ist schon angelegt in dem Satz des Begründers der Beschäftigung mit dem Phänomen der Migration, Edward G. Ravenstein, der bereits 1885 Gesetze der Migration zu formulieren versucht hatte und in der Migration einen Grundzug der menschlichen Evolution, gewissermaßen eine anthropologische Konstante, sah. Migration ist gleichbedeutend mit Leben und Fortschritt. Sesshafte Bevölkerung ist gleichbedeutend mit Stagnation. Migration ist hier identisch geworden mit geschichtlicher Entwicklung an sich und, so könnte man den Gedanken weiterführen, eine Feststellung oder ein Ende der Wanderung wäre so viel wie ein Ende der Geschichte selbst. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Weltgeschichte als eine Wanderungsgeschichte zu entschlüsseln. In der Hochzeit der europäischen Expansion, in der Blütezeit der kolonialen Welt zwischen 1900 und 1914, war daraus fast eine Mode geworden. Fast so sehr, dass Oswald Spengler, der Verfasser des Untergangs des Abendlandes, darüber spotten konnte: Trifft ein Historiker heute auf ein Volk, das etwas geleistet hat, so ist er ihm gewissermaßen die Frage schuldig, von woher kam es? Es gehört zum Anstand eines Volkes, von irgendwoher gekommen zu sein und eine Urheimat zu haben. Dass es auch dort zu Hause sein könne, wo man es vorfindet, ist eine fast beleidigende Annahme. Wandern ist ein beliebtes Sagenmotiv ursprünglicher Menschheit, aber seine Anwendung in der ernsthaften Forschung ist nachgerade zu einer Manie geworden. Franz Oppenheimer, der große Staatsskeptiker, der später vor Hitler ins Exil floh, hatte es erstmals unternommen, die krause Chiffreschrift der Wirklichkeit zu entziffern, indem er das Gesetz der geschichtlichen Bewegung, ein Gesetz der Strömung, sichtbar zu machen suchte. In dieser Geschichte spielt der Nomade die zentrale Rolle. Man kann Oppenheimer zufolge sogar von einer Geburt der Staatlichkeit aus dem Geist des Nomadentums, der Unterwerfung der Sesshaften durch die Nomaden, der Erfindung der Sklaverei wie überhaupt der außerökonomischen Gewalt und der Bewirtschaftung des Menschen durch den Menschen sprechen. Oppenheimer entwickelte seine Theorie gegen das, was er die heroistische Geschichtsauffassung nannte, also eine Lesart, die davon ausging, dass Geschichte und geschichtliche Bewegungen von starken Einzelpersonen, von Heroen ausgelöst oder gar gemacht werde. Die heroistische Geschichtsauffassung vermag nicht einmal die allergrößten und allergröbsten Ereignisse zu erklären, spottete er. Die grundlegende Tatsache des äußeren Erlebens der Menschheit sind die Völkerwanderungen. Von dem Augenblicke an, wo wie durch einen Nebel die Geschichtsanfänge sichtbar werden, bis auf unsere Zeit hinauf, kann man die Geschichte fast als die Lehre von den Wanderungen bezeichnen. Ein Nomadenvolk nach dem anderen strömt aus den unerschöpflichen Menschheitswiegen in den Weidesteppen Zentralasiens und Arabiens hinab in die Niederungen und macht sich sesshaft. Kein Heros konnte die Strömung aufhalten oder ihre Folgen verhindern. Selbst eine Persönlichkeit wie Bismarck konnte nicht mehr tun, als sie benutzen, indem er sich ihr anbequemte. Der genialste Staatenlenker ist in keiner besseren Lage als der Kapitän eines Segelschiffes. Er kann den Wind nicht machen, sondern nur benützen. Entsprechend dieser Ansicht geht Oppenheimers Interesse dahin, die Geschichte in den tiefen Strömungen des Ozeans der Menschheit aufzufinden. Seine Definition lautete: Das bestimmende Moment in der Geschichte sind die Massenströmungen vom Orte höheren Drucks zum Orte niederen Drucks, von der Armut zum Wohlstand, von der Knechtschaft zur Freiheit. Oppenheimer verstand diese These durchaus als Anleitung zum Lesen der Weltgeschichte, von der Einwanderung der Hyksos ins Niltal bis zum Zusammenbruch des Römischen Weltreiches, von der Expansion des Islam bis zu der ungeheuren Wanderbewegung nach Nordamerika, welche eine neue gewaltige Großmacht und eine ganz andere Verteilung der politischen Kräfte erzeugt hat. Dieser Gedanke ist von Zeitgenossen Oppenheimers, den russisch-jüdischen Emigranten Alexander und Eugene Kulischer, ausformuliert worden. Die beiden Wissenschaftler, Söhne des großen russischen Gelehrten Michail Kulischer, waren Anfang der 20er Jahre aus Sowjetrussland geflohen und hatten sich in Berlin niedergelassen. 1933 mussten sie auch Deutschland verlassen. Alexander Kulischer wurde von Hitlers Schergen in Frankreich festgenommen und kam im Lager um. Eugene gelang die Flucht in die Vereinigten Staaten. Beide wussten also aus eigener Anschauung, wovon sie in ihrem gemeinsam verfassten und 1932 veröffentlichten Buch »Kriegs- und Wanderzüge – Weltgeschichte als Völkerbewegung« sprachen. Vielleicht ist am Ende der Periode der Stabilität und des goldenen Zeitalters des Nachkriegs wieder ein Empfinden dafür aufgekommen, dass die Geschichte der Menschheit weniger von Sesshaftigkeit als von Wanderung, mehr von Krieg als von Frieden bestimmt war. In der Zeit des festgefrorenen Friedens muss der Gedanke merkwürdig und fast seltsam erschienen sein, der die Weltgeschichte als Völkerbewegung gedacht hatte. Alexander und Eugene Kulischer versuchten in ihrem Buch die Mechanik der Völkerbewegungen zu erfassen. Die Ursache der Massenwanderungen sahen sie in der Ungleichheit der Bevölkerungsverhältnisse auf verschiedenen Teilen der Erdoberfläche. Sie fanden, dass es ein Gefälle zwischen übervölkerten und zu wenig bevölkerten Gebieten gebe und dass es immer wieder zu einem Abfluss aus Gebieten mit größerem Bevölkerungsdruck kommen müsse. Die Wanderungsbewegung richtet sich aus dem Gebiete, wo der Nahrungsspielraum relativ, das heißt im Verhältnis zur Einwohnerzahl, kleiner ist, in das Gebiet, wo er relativ größer ist oder dank der Einwanderung selbst relativ größer werden kann. Hinter den großen geschichtlichen Bewegungen sahen sie eben jenen Bevölkerungsdruck, der sich ein Ventil suchte. Gestützt auf diese Bewegungen verspotteten sie, wie Oppenheimer, aber auch wie die ganze marxistisch-sozialdemokratische Tradition, die heroistische Geschichtsauffassung. Der Krieg war ihrer Auffassung nach nur die Fortsetzung des Friedens mit anderen Mitteln, wenn das Suchen nach Land und Brot zum Kampf um Land und Brot werden musste. Die Kriegszüge sind eine Form der Wanderzüge, heißt es ebenso lakonisch wie apodiktisch in Kulischers Buch von 1932. Der Krieg ist eine gewaltsame Massenbewegung, die mechanisch aus dem differenziellen Bevölkerungsdruck entspringt. Die eine Bewegung erzeugt eine weitere. Jedes geschobene Volk wird seinerseits, direkt oder indirekt, zum Schiebenden, jedes Schiebende zum Geschobenen, so lange, bis der Strom einem stärkeren Gegendruck begegnet. Die großen Bewegungen der einander schiebenden und drängenden Völker sind die wahren Magistralen der Weltgeschichte. Sie äußern sich in langen Ketten von Wanderungen, Raub- und Kriegszügen und Eroberungen. Tief unter der farbigen Fülle der Geschichtsereignisse wirken diese einfachen mechanischen Elementarmächte. Und sie sind es im Grunde, welche die verschiedenen Geschichtsepochen voneinander trennen. So wie Oppenheimer versucht hatte, hinter den Heroen, also den Männern, die Geschichte machen, die wahren Triebkräfte zu benennen, so versuchten die beiden Kulischers, die Dynamik jener Bewegung zu erfassen, die hinter der militanten oder militärischen Zuspitzung stand. Kapitel 6 – Blick zurück. Ist die Völkerbewegung erst einmal aus der Mechanik von Über- und Unterdruck erklärt, dann wird auch die ganze Weltgeschichte nach diesem Muster verstehbar. Am klarsten und im Allgemeinen auch anerkannt ist dies bei der Periode der Völkerwanderung. Hier ist der Zusammenhang zwischen Geschichtsereignissen und Wanderbewegung, Kriegs- und Wanderzügen, Eroberungen und Staatsgründungen so etwas wie Gemeingut der Geschichtsschreibung geworden. Weniger gilt dies für die großen Expansions- und Wanderbewegungen des Islam, der Normannen, der Ostslawen oder die deutsche Ostkolonisation. Auch für das 18. Jahrhundert des Absolutismus scheint der Zusammenhang zwischen Krieg und Wanderzügen weitgehend entkoppelt, obgleich offensichtlich war, dass die gewohnheitsmäßigen kriegerischen Verheerungen in diesem Zeitalter das wichtigste Mittel der Fortpflanzung der Bewegungen waren. Die kriegerische Bewegung trieb eine Wanderbewegung vor sich her und öffnete einer anderen Wanderbewegung den Weg. Die wirtschaftliche Zerstörung der vom Kriege heimgesuchten Gebiete führte zunächst zur Auswanderung, aber nachher zum Bedürfnis an Arbeitskräften für den Wiederaufbau, schrieben Alexander und Eugene Kulischer in ihrem Buch. Flucht der Steuerpflichtigen vor wachsendem Steuerdruck, Flucht der Leibeigenen vor der Knechtung durch die Zentralmacht waren die Hauptmotive für die Wanderung an die südliche und östliche Peripherie des Russischen Reiches und folglich auch für die Verschiebung und Festigung des Russischen Reiches. Klar im Bewusstsein war der Zusammenhang wiederum bei der großen transatlantischen Wanderung. Die Wanderbewegung wird zur Auswanderungsbewegung, die Migration zur Emigration. Die explosionsartig sich vermehrende Bevölkerung am Übergang von der Agrar- zu Industriegesellschaft wanderte ab in die Industriegebiete oder aber nach Übersee. Eine Zahl, die bald alles in den Schatten stellte, was während der großen Völkerwanderung in Bewegung gesetzt worden war. Die Völkerwanderung ging vorwiegend in zwei Richtungen. Nach Westen, nach Nordamerika und führte zur Gründung und zum Aufstieg der Vereinigten Staaten und nach Osten, wo sie zur Erweiterung und zur eurasischen Neubegründung des Russischen Reiches führte. Amerika saugt die Bevölkerung ganzer Staaten auf, Irlands zum Beispiel. Die Überseeemigration ist das Ventil, das den Bevölkerungsdruck von den Industriestaaten Europas nehmen soll. Theoretiker wie Malthus propagierten die große Wanderung als Lösung der sozialen Fragen und zur Beseitigung des Pauperismus. Von überall her ziehen die Mühseligen und Beladenen über den Atlantik, um auf Ellis Island Einlass zu begehren und Amerikaner zu werden. Rund 50 Millionen Menschen wandern zwischen 1800 und 1940 aus Europa aus. Zwischen 35 und 40 Millionen Migranten finden zwischen 1820 und 1924 in den Vereinigten Staaten ihre neue Heimat. Allein über Ellis Island wanderten 12 Millionen Menschen ein, die aus der alten Welt herübergekommen waren. Die Immigrationsströme stimulieren sich und treiben sich gegenseitig voran, bis um 1890 das Siedlungswerk in den Vereinigten Staaten im Großen und Ganzen abgeschlossen ist und sich inneramerikanisch neue Migrationsprozesse ergeben, vom Land in die Städte und vom Süden der Plantagen in den industriellen Norden. Auch die russische Wanderbewegung vor dem Ersten Weltkrieg und der Revolution wird durch die rasche Bevölkerungszunahme gefördert. Sie strebt in erster Linie in den Süden und den Südosten des Russischen Reiches sowie nach Fernost auf der Route entlang der transsibirischen Eisenbahn, sodann in die industriellen Zentren. Der Erste Weltkrieg erscheint in der Interpretation der Kulischers nicht zuletzt als das Resultat des Zusammenstoßes von Wanderbewegungen, denen der Ausweg nach Westen und nach Osten versperrt war. Die kriegerische Auseinandersetzung erscheint als Weiterführung des Wanderungsdrucks. Der Imperialismus der Vorkriegszeit liest sich in diesem Schema als ein Haschen beengter Völker nach Räumen, die in Wirklichkeit nicht mehr existierten. Mit dieser Katastrophe schließt die Ära der großen anarchisch-freien Wanderung, die Periode, in der eine rasche Erschließung der brachliegenden Schätze der Erde den alten Zirkel von Not, Krieg, Not wenigstens für einen Teil der Menschheit gebrochen hatte. Die Kulischers verlangen letztlich eine internationale Bevölkerungspolitik. Es geht ihnen um eine rationale Verteilung der Weltbevölkerung, um eine planmäßige Steuerung und Anpassung der Bevölkerung an die zur Verfügung stehende Nahrung. Sie ahnten, dass die planmäßige Vermehrung der Bevölkerung nicht nur verantwortungslos war, sondern dass diese Bevölkerungspolitik nur ein Name für Kriegsvorbereitung und Kriegshetze war. Es klingt etwas an vom Pathos einer Generation von Aufklärern, der die Schrecken noch bevorstehen, wenn die Kulischers schreiben: Die Mechanik der Völkerbewegung ist eine Naturgewalt wie jede andere, die unter gewissen Bedingungen segensreiche, unter anderen katastrophale Wirkungen hervorbringt, die man nicht abschaffen, wohl aber, wenn ihre Gesetze ergründet sind, versuchen kann zu beherrschen und zum Gedeih statt zum Verderb der Menschheit zu lenken. Eine wahre Organisation des Weltfriedens wird nie eine Organisation des Weltstillstandes sein können. Sie wird vielmehr eine kraftvolle internationale Regulierung der Wander- und Kolonisationsbewegungen einschließen müssen. Sie wird den Anspruch eines Volkes auf Raum, wo es sein Brot im Schweiße seines Angesichts essen kann, ebenso berücksichtigen, wie den Anspruch eines anderen Volkes auf Schutz eines durch schöpferische Kulturarbeit wohlverdienten Lebensstandards gegen niederdrückende Konkurrenz. Es gehe darum, Verschwörern gegen den Weltfrieden durch Entlastung und Sanierung der Brutherde des kriegerischen Ungeistes das Handwerk zu legen. Und damit wird die Menschheit erst die wahre Herrschaft über die Natur erringen, wenn sie es gelernt hat, die Naturkräfte, die sie selbst bewegen, zu beherrschen. Dies alles ist heute noch Utopie. Nicht wegen der zahllosen Widerstände, die man hierbei überwinden müsste und die man ganz sicher einmal überwinden wird. Keine Interessen, keine Traditionen und keine Vorurteile haben je oder werden je Fortschritte der gesellschaftlichen Organisation verhindern können, die nicht auf bloßen humanitären Stimmungen, sondern auf exaktem Wissen beruhen. Diese wissenschaftliche Grundlage für eine Sicherung des friedlichen Ablaufs der Völkerbewegungen wird aber nur eine Lehre über die mechanischen Gesetze dieser Bewegungen geben. Wir sind weit davon entfernt zu glauben, dass wir diese Gesetze schon enthüllt haben. Dass sie existieren, dass man sie auffinden kann, dieses glauben wir bewiesen zu haben. Darin klingt, obwohl von der quasi naturgeschichtlichen Wucht sozialer Prozesse, eben der Migration, die Rede ist, immer noch etwas vom Optimismus der Machbarkeit und Steuerbarkeit an, obwohl doch gerade die Kulishas die Grenzen politischer und organisatorischer Aktion dargelegt haben. Die Kulishas hatten es, wie alle Demografen und Migrationsforscher, mit Prozessen langer Dauer zu tun. Ihre Optik öffnet den Blick hinter die Kulissen der politischen Entscheidungen und der ökonomischen Konjunkturen und gewinnt damit gleichsam eine Einsicht in die Hoffnungslosigkeit all jener Unterfangen, die per Dekret oder internationalem Vertrag durch diplomatische Arrangements den buchstäblichen Gang der Welt aufhalten wollen. Die Weltgeschichte wird, so betrachtet, noch einmal zurückversetzt, verflüssigt, in statu nascendi gebracht. Dies erlaubt uns einen Blick auf ein Stadium, in dem alles noch im Flusse war. Dieser Blick hat zwangsläufig etwas Erschreckendes, denn er öffnet uns die Augen dafür, dass auch jene Verhältnisse, die wir als fest und endgültig ansehen, nur vorübergehend sind. Dass die beste aller Welten nur ein Provisorium ist und das, was so stabil erscheint, nur Stabilität auf Zeit ist. Diese Auffassung verstößt gegen die keine Schranken respektierende Allmachtsvorstellung, die uns beseelt. Sie bringt uns bei, dass wir mit der Einsicht leben müssen, dass noch die festesten Grenzen flüssig, die stabilsten Institutionen fragil sind. In diesem Geschichtshorizont gibt es Vorposten, die zurückgenommen werden, Städte, die versanden werden, Zentren des Lebens, die sich in Wüsten verwandeln werden, blühende Kulturen, die unter dem Asphalt verschwinden werden. Alle Geschichte löst sich auf in Bewegung, und zwar die körperlichste aller Bewegungen, die Wanderung. Die Alexanderzüge und die Errichtung des Römischen Weltreiches, die Völkerwanderung und die jüdische Diaspora, die Expansion Moskaus bis zum Pazifik und die Entdeckung der beiden Amerikas, deren Missionierung und Kolonisierung. Die verschiedenen Erbfolgekriege und erst recht die Weltkriege. Die Ausbreitung der kommunistischen Weltrevolution und ihr Steckenbleiben. Die Welt und jener Teil der Welt, der uns besonders nahe ist, Europa, werden mit einem Male durchsichtig, transparent. Kapitel 7: Geschichte im Rohzustand. Europa, die Welt, diaphan. Dieses Erlebnis stellt sich ein beim Blick auf die Karten, die wir umblättern. Die meisten der 10 Geschichtswunder, die der Philosoph Helmut Fleischer ausgemacht hat, sind mit den großen Wanderungen verbunden. Die Ausbreitung der Homines Sapientes von ihren Ursprungsräumen über den ganzen Erdplaneten. Die Fortsetzung der ursprünglichen Besiedlungsgeschichten mit anderen Mitteln als Eroberungsgeschichte, die sich mitunter wie in Wellen sukzessive wiederholt hat. Als Korrelat zur Besiedlungs- und Eroberungsgeschichte die Linie der Ausrottungs- und Austreibungsgeschichte, in deren Folge menschliche Siedlungsräume in extrem unwirtlichen Zonen entstanden sind. Die Herausbildung von interregionalen Geschichtsketten, vom Orient über das Mittelmeer nach Nordeuropa, die vermittelt war über territoriale und maritime Brückenbildungen, Eroberungen oder anderen Transfer. Und schließlich die europäische Nachfolgezivilisation im Anschluss an die zerfallende römische, die sich bis heute weit über den Globus in die beiden Amerikas und andere Kolonisierungsräume ausgedehnt hat. Die auf dem Weltatlas eingezeichneten Pfeile bekommen mit einem Mal eine Bedeutung, die über das bloß Illustrative hinausgeht. Sie sind der hilflose Versuch, die Dynamik der Wanderung, ihren zeitlichen Verlauf und ihre räumliche Expansion mit grafischen und statischen Mitteln zu fassen. Ist es nicht ein Geschichtswunder, wie Helmut Fleischer es genannt hat? Die Ausbreitung des Homo sapiens von seinen mutmaßlichen Höhlen im südlichen und südöstlichen Afrika nach Europa und Asien und über die eurasisch-amerikanische Landbrücke bis nach Feuerland? Der Schwarm von Booten, auf denen die Welt Ozeaniens irgendwann in Besitz genommen worden ist, ist es nicht ein erschütterndes Erlebnis, den Migrationen und Kolonisationen auf die Spur zu kommen, aus denen sich irgendwann unsere geschichtliche Welt herausschälen wird, den Wanderungen ins Zweistromland und an den Nil, an den Indus und an den Gelben Fluss? Wir können gut die Züge des Volkes Israel nachvollziehen und die Herausbildung der griechischen Welt an den Gestaden der Ägäis. Wir fühlen uns an die Beschleunigung in Zeiten der Globalisierung erinnert, wenn wir die Beschleunigung aller Bewegungen im römischen Weltreich, diesem Weltreich der gut gebauten Reichsstraßen und der Agrimensores, nachvollziehen. Wir verstehen die Sprachenkarte Europas nicht ohne das Hin und Her, ohne Ebbe und Flut der großen Wanderung. Wir können uns die Wucht vorstellen, mit der die mongolischen Reiterheere in die besiedelten Räume hineingestoßen sind und eine ganz Eurasien erfassende Kettenreaktion ausgelöst haben, beginnend in Karakorum und auslaufend an der Atlantikküste. Wir ziehen noch einmal die Spuren nach, die die Wikinger, die Normannen, die Araber in der Welt hinterlassen haben, nein, mit denen sie die Welt gemacht haben. Uns wird klar, wie groß die Wucht von Wander- und Kolonisationsbewegungen sein muss, wenn es zu Grenzverschiebungen kommt, von Völkern, von Sprachen, von Kulturen, Sitten und Gebräuchen, Verschiebungen von Süd nach Nord, von West nach Ost oder umgekehrt. Wir ahnen etwas von der Gewalt, die hinter der Zwangsmigration und der erzwungenen Besiedlung großer Teile der Welt stecken muss, hinter der Deportation von 11, vielleicht auch 20 Millionen Negersklaven auf die Plantagen der neuen Welt, hinter der Verschickung von Sträflingen und Aufrührern nach Australien und Sibirien, hinter den Massendeportationen in den Gulag, mit denen Sibirien noch im 20. Jahrhundert zwangsbesiedelt worden ist. Unfassbar stehen wir vor der großen Zahl. Ganze Kontinente müssen einmal aufgebrochen sein. Über 30 Millionen Inder haben zwischen 1830 und 1930 ihren Subkontinent verlassen, um sich in allen Teilen der Welt niederzulassen. Im südlichen und östlichen Afrika, in Lateinamerika, auf den Inseln Ozeaniens. Wer kann es sich vorstellen, dass in gut zwei Jahrzehnten, 1900 bis 1924, an die 18 Millionen Immigranten in die Vereinigten Staaten gekommen sind? Und überall stoßen wir auf die Spuren der Welten der Diaspora. Kein Ort ist entlegen genug, um nicht für irgendjemanden Heimstatt zu werden. Keine Zeit, in der nicht das Netzwerk gewachsen oder zerstört worden ist. Wir finden Synagogen in China, in Indien, in Rabat, in Durban, in Addis Abeba. Wir finden Sprachfetzen, Ornamentenreste, Grundrisse, Gesten, Ruinen und Klänge, an denen sich ablesen und heraushören lässt, dass es kaum einen Flecken der Welt gibt, der von der großen Wanderung verschont worden wäre. Wir begreifen, warum es in allen Hochkulturen Mythen von der großen Wanderung gibt und warum all diese Mythen so lebendig geblieben sind. Warum Odysseus und Aeneas, Moses und Kolumbus Personen sind, die uns auch heute noch faszinieren. Sie sind immer noch unsere Zeitgenossen. Vielleicht muss uns heute dieses mythische Personal sogar besonders teuer sein. Es könnte uns helfen, den Schreck zu überwinden, der jenen befällt, der sich in der Geschichte zu orientieren sucht. Kapitel 8: Zwangsmigration, Umsiedlung, Vertreibung. Das 20. Jahrhundert hat man als Jahrhundert der Flüchtlinge bezeichnet. Es ist, als sollte dieser Titel mit den Flüchtlings- und Vertreibungsbewegungen der letzten Jahre des ausgehenden Jahrhunderts noch einmal bekräftigt werden. Mit den Nachfolgekriegen im zerfallenden Jugoslawien der 90er Jahre ist der Flüchtling wieder zu einer Zentralgestalt in Europa geworden. Hunderttausende haben sich in den afrikanischen Staaten Ruanda und Burundi auf den Weg gemacht, um Massakern zu entgehen. Religiös motivierte Zusammenstöße haben in Osttimor eine Fluchtwelle ausgelöst. In der nachsowjetischen Staatenwelt sind Abermillionen ethnischer Russen heimat- und staatenlos geworden, haben sich auf den Weg gemacht oder sitzen auf ihren Koffern. Flüchtlingsströme suchen ihren zum Schlachtfeld gewordenen Städten zu entkommen. Was niemand sich vorstellen konnte, ist eingetreten. Das Jahrhundert geht zu Ende mit einer Orgie von Gewalt, die gezähmt und gebändigt erschienen war. Das Jahrhundert der Flüchtlinge ist etwas anderes als das Jahrhundert der Migration. Migration ist die große und kleine Ortsveränderung, die Tag für Tag, Jahr für Jahr stattfindet. Ohne sie gäbe es keine Zirkulation von Gütern, Menschen und Ideen. Auf dieser stummen Migration beruht alles gesellschaftliche Leben. Sie ist die Form seiner Entwicklung. Auf dieser stummen Bewegung beruht unsere funktionierende Zivilisation. Sie kennt ihre Konjunkturen, ihr Auf und Ab, ihre Verlangsamungen und Beschleunigungen. Die stumme Migration ist etwas für Soziologen und Demografen, die Prozesse von langer Dauer studieren, für die Statistiker von langen Wellen, für Monitoring-Dienste und soziale Frühwarnsysteme. Die stumme Migration ist eine Existenzform, an der wir alle irgendwie teilhaben, wenn wir einen Job suchen und ihn anderwärts finden, wenn wir unseren Lebensmittelpunkt verlagern, wenn wir für einige Zeit unsere angestammte Lebensumgebung verlassen, vielleicht ins Ausland gehen, vorübergehend oder für immer. Diese Bewegung ist der Alltag einer sich immer mehr verwebenden Weltgesellschaft, die Form ihrer Vergesellschaftung, jenseits derer wir uns ein Leben schon nicht mehr vorstellen können. Sie ist Conditio sine qua non. Kapitel 9: Schock im 20. Jahrhundert. Ganz anders die erzwungene Migration, die Flucht, die Vertreibung, die Umsiedlung. Sie unterbricht alle Routinen und alle Gewohnheiten. Mit einem Federstrich oder einer Nacht- und Nebelaktion ist alles zu Ende, was einmal das normale Leben gewesen ist. Man darf, wenn es gut geht, seine 7 Sachen packen, ein Mindestgepäck, das meist genau in Kilogramm angegeben wird. Manchmal kann man von Glück reden, dass man mit dem bloßen Leben davongekommen ist. Flucht ist Einbruch der Gewalt. Sie hat mit Druck und Terror zu tun. Sie ist nicht die Weiterführung oder Beschleunigung der Bewegung. Mit ihr ist vielmehr alles zu Ende, was bis dahin gegolten hatte. Die Lebensumgebung, die Verbindlichkeiten, die Rücksichtnahme, der Anstand, die Freunde und Bekannten, die Zugehörigkeit zu einer Welt. Flucht ist das Ende von Heimat. Wer verjagt wird, hat keine Rechte mehr. Er ist nicht mehr Herr seiner selbst, sondern kann ganz nach Belieben und ohne das geringste Risiko für den, der sich an Leib und Leben oder Eigentum des Flüchtlings vergreift, herumgeschoben und verfrachtet werden. Mit der Flucht bricht alles zusammen, was bis dahin gegolten hatte. Der Flüchtling ist zwar auch ein Migrant und auch ein Nomade, aber doch ein sehr besonderer. Er ist es wider Willen, unfreiwillig. Er will meist dorthin zurück, wovon der Migrant sich gelöst hat. Die Migration folgt den demografischen Kurven, die Flucht dem Zusammenbruch von Macht. Migrationen haben einen Vorlauf, sie durchlaufen bestimmte Muster, haben ein Ziel und ein Ende. Fluchten finden Hals über Kopf statt, im Tumult der Ereignisse. Sie enden selten in der Rückkehr in die Heimat. Der Migrant darf mitnehmen, was er tragen kann. Der Flüchtling kann höchstens so viel mitführen, wie die Flucht erlaubt. Auf den Gesichtern von Migranten mischt sich Sorge mit Hoffnung. Auf den Gesichtern von Flüchtlingen ist nur Schrecken. Die Flüchtlingsbewegung ist eine pathologische Erscheinung in der Geschichte der Menschen. Sie musste zu einer fast normalen Massenerscheinung werden in einem Jahrhundert, das wenigstens in der ersten Hälfte aus kaum etwas anderem bestand als gewaltsamen Zusammenstößen, aus Krieg, Bürgerkrieg und Revolution. Die Zahl der gewaltsam Umgesiedelten und Vertriebenen in Europa im 20. Jahrhundert wird mit 40 bis 80 Millionen Menschen angegeben. Kapitel 10: Der Säuberungswahn der Moderne. Die Epoche der beiden Weltkriege hat den Flüchtling als Massenerscheinung hervorgebracht. Der 30-jährige Krieg des 20. Jahrhunderts hat für Abermillionen von Menschen Entwurzelungen und gewaltsame Ortsveränderungen mit sich gebracht. Er beginnt 1914 mit der Generalmobilmachung der großen Reiche, die alsbald in den großen Völkerkrieg übergeht. Die Zeit der Kabinettskriege ist längst vorbei. Auf den Schlachtfeldern stehen sich die modernen, nach Millionen zählenden Massenarmeen gegenüber, hinter deren Feuerkraft die Wucht ganzer Nationalökonomien und mobil gemachter Gesellschaften steht. Nach Millionen zählen auch die Gefallenen und die Insassen der Kriegsgefangenenlager in ganz Europa. Nach Hunderttausenden zählen auch die Zivilisten, die aus dem Frontgebiet evakuiert werden müssen. Sie werden ins Landesinnere geschafft, samt den Industrien und Hochschulen. Im Grunde eine ebenso große Deportation wie Transplantation. So werden Bevölkerungen verschoben, noch bevor es Flüchtlinge gibt. Die Reiche zerbrechen. Sie werden überholt von den Bewegungen, die sie selber entfesselt haben. Am Ende lösen sich die alten Vielvölkerimperien auf und an ihre Stelle treten die neuen Nationalstaaten, die in Wahrheit Vielvölkerstaaten sind. Mit Minderheiten, die zu groß sind, als dass sie sich einfach assimilieren könnten. In Staaten, die zu ungefestigt und deren dominante Eliten zu sehr mit Minderwertigkeitskomplexen belastet sind, als dass sie ein entspanntes Verhältnis zu den vielen Ethnien, Kulturen und Konfessionen in den eigenen Grenzen haben könnten. Und dies auf einem Kontinent, der zu vergiftet ist, nicht nur vom Krieg, sondern vom Siegfrieden, der nur neuen Hass- und Revanchegedanken ausbrütet. Europa ist 1918-1919 im Augenblick des Friedens voll von neuen, aber zu kurz gekommenen, gekränkten, beleidigten Völkern und Völkerschaften. Das Ende der alten Völkergefängnisse hat die Leidenschaften nicht beruhigt, sondern ihnen erst einmal vollen Lauf gelassen. So ist Europa voll von Irredentismen, Revanchismen und einer überwältigenden Sehnsucht, das Störende, das Nicht-Dazugehörige, das Fremde, das Art- oder Sozialfremde, wie es im nationalsozialistischen und kommunistischen Jargon dann hieß, loszuwerden. Der Krieg aller gegen alle, in den die Situation nach dem Ersten Weltkrieg ständig umzukippen drohte, schafft sich Luft in einem leidenschaftlichen und rücksichtslosen Säuberungs- und Tilgungswahn, für den die Losung der nationalen Selbstbestimmung nur willkommene Maskierung für ganz anderes ist. Wenn die anderen verschwunden sind, so lautet die Botschaft, wird Friede herrschen. Friede wird sein, wenn die anderen, so die Konsequenz, ausgesondert, verbannt, unschädlich gemacht, über die Grenzen expediert, als Unruheherd liquidiert sind. So wird überall in Europa an der Vervollkommnung des je eigenen gearbeitet, mit einer Leidenschaft, die vor nichts zurückschreckt. Es wird germanisiert, polonisiert, rumänisiert, magyarisiert, bulgarisiert, tschechisiert. Die Misere der Kleinstaaterei, Zitat István Bibó, wird nur noch übertroffen durch das Elend derer, die am eigenen Leib den Säuberungsfuror zu spüren bekommen. Nationale Minderheiten entstehen, wo es vorher nur Untertanen des Zaren, des Sultans, der Donaumonarchie gegeben hatte. Unter den misstrauischen Augen des Völkerbundes entsteht ein Minderheitenrecht, weil bestimmten Gruppen der Gesellschaft die allgemeinen Bürgerrechte vorenthalten werden. Die Sprachen werden zum Schlachtfeld, die Kulturen zum Medium des Hasses, die Parlamente zum Sprachrohr der Diffamierung und Volksverhetzung. Eine neue Nation entsteht in Europa, die Nation der Apatriden, der Staatenlosen, der Vaterlandslosen, die niemand haben will und die sich auf keine Macht mehr berufen können. Die neuen Nationalstaaten gehen dazu über, die Minderheiten aus sich herauszuschleudern, herauszutreiben oder herauszuoperieren. Die Grenzen der neuen Staaten decken sich meist nicht mit dem Territorium der Titularnation, deren Sprache und Kultur. Ein Drittel der Ungarn lebt jenseits der Grenzen des 1919 in Trianon zusammengeschnittenen Vorkriegsungarn. Ein Drittel der Bevölkerung Polens sieht ihre Heimat oder Vaterland jenseits der Grenzen der 1918 wiedererstandenen Zweiten Polnischen Republik, Ukrainer, Weißrussen, Litauer, Deutsche. Für die Vaterländer sind sie wiederum meist nur fünfte Kolonnen, Spielmaterial, Instrumente zur Durchsetzung eigener Interessen. Am schlimmsten sind jene dran, die keinen eigenen Staat haben, die Juden. Um sie wird sich niemand kümmern, wenn sie von allen verlassen, von den Deutschen für den Völkermord abtransportiert werden. Europa wimmelt von ausgeschlossenen, rechtlosen, Vogelfreien. Hannah Arendt hat diese schockierende Erfahrung nach der Urkatastrophe des Ersten Weltkrieges wie kaum ein anderer artikuliert. Die Bürgerkriege, die sich zwischen die beiden Weltkriege schoben, waren nicht nur blutiger und grausamer als früher, sie hatten Völkerwanderung zur Folge, wie sie Europa seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden nicht mehr gekannt hatte. Und ungleich ihren glücklicheren Vorgängern, den Vertriebenen der Religionskriege, konnten diese Scharen von Flüchtlingen und Staatenlosen trotz besten Willens aller Beteiligten und großer humanitärer Anstrengungen innerhalb Europas nirgends wieder ansässig gemacht werden. Wen immer die Ereignisse aus der alten Dreieinigkeit von Volk, Territorium, Staat, auf der die Nation beruht hatte, herausgeschlagen hatten, blieb Heimat und staatenlos. Wer immer einmal die Rechte, die in der Staatenbürgerschaft garantiert waren, verloren hatte, blieb rechtlos. Nichts, was seit dem Ersten Weltkrieg sich wirklich ereignete, konnte wieder repariert werden, und kein Unheil, nicht einmal der Ausbruch eines Zweiten Weltkrieges, konnte verhindert werden. Jedes Ereignis hatte die Qualität einer Katastrophe, und jede Katastrophe war endgültig. Staatenlosigkeit ist das neueste Phänomen. Die Staatenlosen sind die neueste Menschengruppe der neueren Geschichte. Entstanden aus den ungeheuren Flüchtlingszügen, welche unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg einsetzten und in deren Verlauf eine europäische Nation nach der anderen Teile ihrer Bevölkerung über die Grenzen des Territoriums jagte und aus ihrem Staatsverband entließ, sind die Staatenlosen das traurigste Produkt der europäischen Bürgerkriege und das deutlichste Zeichen für die Zerrüttung des Nationalstaates. Man könnte die Geschichte Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als die Geschichte gewaltsamer Ortsveränderung beschreiben. Es würde sich rasch herausstellen, dass fast jede Nation in Europa ihren Tribut entrichtet hat und dass viele dabei waren, den ungeheuren Wirbel zu entfachen, in dem die Menschenlandschaft Europas um und um gepflügt worden ist. Das wäre von vornherein nur machbar, wenn man sich den Beschränkungen nationaler Historiografie entzöge, denn die Menschenströme waren grenzüberschreitend. Es bedürfte von vornherein der Kenntnis mehrerer Sprachen, denn die Recherche und die Erzählung würden einseitig, wenn sie nur in einer Sprache vorgenommen würden. Am weitesten würden wir vermutlich kommen, wenn wir uns auf Einzelne einließen und wenn wir ihnen das Wort erteilten. Wir würden in Europa kaum eine Biografie finden, in der der Sturm der Geschichte nicht eine Spur hinterlassen hat. Fast jeder Sohn fände einen Vater, jeder Enkel eine Großmutter, die davon etwas zu berichten hätte, in Polnisch, Russisch, Ungarisch, Jiddisch, Deutsch, Bulgarisch, Griechisch oder kürzer, in fast allen europäischen Sprachen. Wer lang genug gelebt hat, hat vielleicht mehr als nur ein Reich und mehr als nur einen Staat überlebt. In seinem Pass ließe sich die Veränderung der Grenzen, der Zugehörigkeit seines Geburtsortes zu verschiedenen Staatswesen nachlesen. Und in seinen Arbeitsunterlagen könnte man sehen, dass er europaweit unterwegs war. In den Treuhandstellen Ost, in den Filialen von IG Farben oder Siemens Kiew. Aus dem Soldbuch könnte man ersehen, dass ein Teil der Jugend mit Bewegungen quer über den Kontinent vertan wurde. Vom Atlantikwall bis zur Wolga, von Narvik bis zum Kaukasus. Und noch würden sich Menschen finden, denen die Nummer auf den Oberarm tätowiert ist. Es sind jene, die auf offener Straße in Budapest oder in Amsterdam oder in Hanau verhaftet wurden oder die ihren ordentlichen Gestellungsbefehl bekommen haben, um sich einzufinden am Bahnhof, von dem dann die Reise im Viehwaggon nach Osten ging. Wir würden die Angehörigen einer ganzen Generation treffen, die in ihrer Jugend aufs Land verschickt worden ist. Hunderttausende auf dem Land, in den Provinzen, abseits der Städte, auf die die Bomben fielen. Die Zahl jener, die im Flüchtlingsdreck hunderte von Kilometern zurückgelegt, vereiste Flüsse überquert, auf zerbombten Gleisen ausgeharrt und vielleicht mehrmals auf der Flucht die Richtung geändert haben, ist unvorstellbar groß. Wir würden auf Menschen treffen, die sogar zwei- oder dreimal ihre Heimat verloren haben und die mehr als einmal in ihrem Leben ganz von vorne begonnen haben. Europa hat Millionen Widerwillen zu Abenteurern, Zeltbewohnern, Insassen von Baracken gemacht. Menschen mit Vergangenheiten, Menschen, die etwas Ungewöhnliches erlebt haben, nicht weil sie Abenteurernaturen waren, sondern allein deshalb, weil es sie ins Jahrhundert der Flüchtlinge verschlagen hatte. Auf einem Kontinent, auf dem rund 40 Millionen, vielleicht auch 80 Millionen Menschen im Laufe von 3 Jahrzehnten umgesetzt, ausgesiedelt, eingesiedelt, vertrieben, deportiert worden sind, ist allein die statistische Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass jeder Dritte oder Vierte irgendetwas mit dem großen Tumult des Jahrhunderts zu tun hat. Als Angehöriger ausschwärmender Armeen, als Dienststellenleiter bei der Organisation von Deportationen, als graue Gestalt in einem Internierungs- und Kriegsgefangenenlager, als Ost- und Zwangsarbeiter, als Vertreter einer Rasse oder eines Volkes, die nichts mehr zu sagen haben sollten, als Angehöriger einer Klasse, deren Zeit angeblich abgelaufen war und die auf dem Müllhaufen der Geschichte landen sollte. Versuchten wir, uns aus diesen Berichten ein Gesamtbild zu machen, so stießen wir auf die Zäsuren und Brüche, von denen in den europäischen Geschichtsbüchern die Rede ist. Die Obsession, alle Konflikte der Welt durch die Entfernung des anderen, einer Volksgruppe oder einer sozialen Klasse, aus der Welt schaffen zu können oder schaffen zu müssen, wurzelt tief im 19. Jahrhundert. Man musste, um Frieden zu schaffen, die streitenden Parteien nur trennen. Es mussten alle nur dieselbe Sprache sprechen und es gab keinen Sprachenstreit mehr. Es bedurfte nur einer Entfernung der störenden Gruppe und schon war der Friede gesichert. Die Idee der Vereinheitlichung ist so alt wie die Überforderung durch komplizierte Situationen. Aber sie hat in der Moderne 2 wesentliche Formen angenommen. Die des nationalen und nationalistischen Einheitsgebildes und die der klassenlosen und konfliktbereinigten Volksgemeinschaft. Ihr Zustandekommen um fast jeden Preis ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Als Theoretiker des Gedankens zur Schaffung des ethnisch reinen Staates kommen mehrere Anwärter in Frage. Sicher ist, dass dieser Gedanke weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Wie der Historiker Theodor Schieder in seinen begriffsgeschichtlichen Studien herausfand, wurde die Idee vom ethnisch reinen Staat offensichtlich von Heinrich Luden schon im Jahre 1814 in seiner Schrift »Das Vaterland oder Volk und Staat« formuliert. Der von Fichte und Schelling beeinflusste, in Jena lehrende Historiker, der in der Zeitschrift Nemesis einen volkhaft bestimmten Liberalismus vertrat, schrieb: Einmal könnte man die Bürger eines fremden Volkstums über die Naturmarken unseres Staates entfernen und auf diese Weise unseren Staat reinigen. Zweitens könnte man versuchen, die Eigentümlichkeit der fremden Bürger in unserer Eigentümlichkeit aufzulösen. Das erste aber würde schrecklich sein und unmenschlich. Wohin sollte man dann die Unglücklichen vertreiben, wenn man auch Gewalt genug hätte und von ihren Volksgenossen keine Rache befürchten dürfte? Die schönsten Gefühle der menschlichen Brust empören sich gegen eine solche Grausamkeit. Ein halbes Jahrhundert später heißt es bei einem nationalistischen Vordenker wie Paul de Lagarde: Es ist zweifellos nicht statthaft, dass in irgendeiner Nation eine andere Nation bestehe. Es ist zweifellos geboten, diejenigen, welche jene Dekomposition befördert haben, zu beseitigen. Es ist das Recht jedes Volkes, selbst Herr auf seinem Gebiet zu sein, für sich zu leben, nicht für Fremde. Im 20. Jahrhundert fasst der Führer der Alldeutschen, Heinrich Claß, die Abtretung menschenleeren Landes und eine großzügige Politik der Evakuierung als Hilfsmittel äußerster Not ins Auge. Und noch etwas später formuliert Paul Schiemann, ein deutsch-baltischer Politiker und Vizepräsident der Europäischen Minderheitenkongresse: Die Konsequenz des so aufgefassten Selbstbestimmungsgedankens ist entweder die gewaltsame und brutale Transplantation von ganzen Bevölkerungsteilen aus einem Staat in den anderen mit allen ihren verderblichen Folgen, oder eben die Assimilation, das Aufgehen der Minderheiten im Mehrheitsvolk. Es ist von einem ethnonationalistischen Standpunkt nur noch ein kleiner Schritt bis zur ethnografischen Flurbereinigung, die in die Zusammenführung und Konzentration der Splitter deutschen Volkstums und die Ausscheidung nichtdeutschen Volkstums münden sollte. Was zuerst vielleicht nur ein romantischer, gemeinschaftsseliger Gedanke war, schlug später um in Nationalismus und militanten Volkstumskampf, der in seiner radikalisierten, rassistischen Version schließlich auch den alten Nationalstaat aushöhlte und zerstörte. Kapitel 11: Krieg und Massenbewegungen. Der Krieg ist der Vater auch der großen Völkerverschiebungen. In den Balkankriegen, die dem Ersten Weltkrieg vorausgehen, kommen die kriegführenden Mächte Bulgarien, Griechenland und das Osmanische Reich überein, ihre jeweiligen feindseligen Minderheiten, die muslimischen Bewohner Bulgariens und die christlich-orthodoxen Untertanen des Sultans, vertraglich geregelt auszutauschen. Es kommt nicht mehr dazu, denn der Ausbruch des Weltkrieges macht den Plan zunichte. Die Weltkriegsarmeen machen erste große Erfahrungen in Massentransporten und Bevölkerungsverschiebungen. Deutsche und jüdische Untertanen des russischen Zaren in Riga, Lodz, Kowno, Wilno werden zu Hunderttausenden ins Reichsinnere geschafft, weil man ihnen misstraut und sie für potenzielle fünfte Kolonne des Kaisers hält. Der Krieg ist überhaupt der große Motor der Bevölkerungsbewegung. Er reißt Millionen von Männern aus ihrem Arbeitsleben und presst sie in die Armeen, er holt die Frauen vom Herd und aus den Dörfern in die Munitionsfabriken, er reißt auf die denkbar radikalste Weise die Menschen aus ihren idyllischen Vorkriegsverhältnissen heraus. Es wird nie mehr ein Zurück in die gute alte Zeit geben. Der Krieg ist der große Beschleuniger, der Agent millionenfacher Entwurzelung und Entvölkerung. Er führt die Resultate herbei, die kein noch so revolutionärer Agitator hätte herbeiführen können. Die Zerstörung aller Traditionen und Bindungen, den demografischen und sozialen Umsturz. Sein Resultat ist soziale Revolution, Entvölkerung, Hungersnot und tritt zuerst in Erscheinung am schwächsten Glied in der Kette der alten Mächte, in Russland. Krieg und Bürgerkrieg machen aus Russland ein Land und ein Volk auf Wanderschaft, den Beginn einer Bewegung, die Jahrzehnte nicht zum Stillstand kommt. Aus dem Bauernland wird mit Feuer und Stahl binnen zweier Jahrzehnte ein Industrieland mit Abermillionen Bauern, denen nichts anderes übrig bleibt, als in die aus allen Nähten platzenden Städte und Industriesiedlungen abzuwandern. Eine Flugsandgesellschaft, wie Moshe Levin es genannt hat, in deren Chaos das einzig sichtbare Zeichen der Ordnung Gewalt und Terror sind. Die Zerstörung der bäuerlichen Individualwirtschaft und die Abwanderung der entwurzelten Massen in Stalins Revolution nach 1929 presst zusammen, was im westlichen Europa sich zwei Jahrhunderte Zeit hatte lassen können, und nimmt das Schicksal der Zerstörung aller traditionellen Wirtschafts- und Lebensformen Asiens und Lateinamerikas in den nächsten Jahrzehnten vorweg. Aber die soziale Revolution in Russland ist nicht die einzige Erschütterung, die Europa in einen Kontinent der Entwurzelten und Flüchtlinge verwandeln wird. Die Friedensschlüsse von Versailles, Trianon, Saint-Germain, Sèvres bringen keinen Frieden, sondern nur einen vorübergehenden Waffenstillstand, mit dem weder die Sieger noch die Besiegten zufrieden sind. Man muss die Minderheiten loswerden und deren Ruf nach nationaler Selbstbestimmung eindämmen. Und so wandern die Deutschen, die seit vielen Generationen im Baltikum gelebt hatten, aus den neuen Republiken an der Ostsee, Estland, Lettland, Litauen, ab. Fast überall hat man etwas an den neuen Grenzen und den ethnischen Mischverhältnissen auszusetzen. In Polen, in der Tschechoslowakei, natürlich im Königreich Serbien, Kroatien und Slowenien, das spätere Jugoslawien, wo die komplizierteste Völkervermischung vereinigt war. Und dort, wo ein Modus wie Wendy gänzlich unmöglich war, schritt man zu chirurgischen Operationen. So wurde im Abkommen von Lausanne 1923 erstmals völkerrechtlich das Projekt eines Bevölkerungsaustausches festgelegt und anschließend in die Tat umgesetzt. 1,5 Millionen kleinasiatischer Griechen wurden ins Mutterland transferiert, während 300.000 muslimische Bewohner Thrakiens in die Türkei überstellt wurden. Eine Aktion, die noch bis in die 30er Jahre hinein andauerte und die für die Politiker lebendiger Anschauungsunterricht für die Bevölkerungstransfers als Lösung für interne und ethnische Konflikte war. Die Praxis wurde wieder aufgenommen in den Abkommen zwischen Hitler und Mussolini über die Lösung der Südtirolfrage 1939, in den Abkommen zwischen Hitler und Stalin über den wechselseitigen Austausch von Volksdeutschen in der zur Sowjetunion gerechneten Einflusssphäre im östlichen Europa, in den Wiener Schiedsbrüchen von 1940, aber auch in den Entscheidungen der Konferenzen der Anti-Hitler-Koalition in Teheran, Jalta und Potsdam, in denen der Bevölkerungstransfer, diesmal der deutschen Bevölkerung im östlichen Europa, als legitimes und probates Mittel der radikalen Konfliktlösung und der Herstellung von homogenen Nationalstaaten angesehen wurde. War die Idee, dass nur der ethnisch homogene Nationalstaat wirklich ein sicherer und integrer Staat sei, so etwas wie Allgemeingut im Denken der europäischen politischen Eliten der Zwischenkriegszeit, so verhält es sich mit dem Projekt der vollständigen Neuordnung der ethnografischen Karte Europas, die Adolf Hitler im Oktober 1939 angekündigt hatte, anders. Die Vision des nationalsozialistischen Europa sah die Herstellung reinrassiger Siedlungsgebiete vor, was die Entfernung und Liquidierung großer Bevölkerungsgruppen und ganzer Völker einschloss. Die Ansetzung von deutschem Volkstum und Blut, die Herstellung von geschlossenen Siedlungsgebieten, der Bau von Siedlungsbrücken dort, wo die Volkssubstanz zu schwach war, die Aussiedlung von fremdem Blut, die Auflösung der gemischten Siedlungsgebiete und der Übergangszonen und Gemengelagen, einschließlich der Ermordung der jüdischen Bevölkerung, waren die wesentlichen Aspekte der narzisstischen Europavision. Das Programm der ethnischen Säuberung schlug gegen die in Mittel- und Osteuropa ansässigen Deutschen um, als der Krieg sich gewendet hatte. Die Deutschen, die das Projekt der ethnischen Entmischung am radikalsten vorangetrieben hatten, wurden nun selber von ihr eingeholt. Zwischen den Trümmern des alten Europa irrten Millionen von Menschen umher. Ihre Ströme kreuzten sich. Niemals waren mehr Menschen in Europa obdachlos und heimatlos als in den letzten Kriegsjahren. Bombenflüchtlinge, Evakuierte, die befreiten Insassen der Konzentrationslager und die wenigen Überlebenden der Vernichtungslager, die niemanden mehr hatten, zu dem sie hätten heimkehren können. Die Zwangsarbeiter, die in ihre Heimatländer aufbrachen, ohne zu wissen, was sie dort erwartete. Die Welle der Flüchtlinge, die von der Roten Armee westwärts getrieben wurde. Die Ausgewiesenen und Heimatvertriebenen aus den östlichen Reichsprovinzen. Die Reste der geschlagenen Armeen und die Armeen der Sieger. Alles zusammengenommen ergab wahrlich ein Europe on the move. Doch während in Europa die Völkerverschiebung Ende der 40er Jahre mehr oder minder zu Ende gekommen war, lief sie in der außereuropäischen Welt erst an, auch hier mit beängstigenden Zahlen und Größenordnungen. 15 Millionen Menschen, die bei der Teilung der britischen Kolonie zwischen Indien und Pakistan ausgetauscht wurden, 3,5 Millionen, die den Armeen im Koreakrieg und der anschließenden Teilung des Landes auswichen, und später noch Hunderttausende von europäischen Siedlern, welche die in ihre Unabhängigkeit entlassenen ehemaligen britischen, französischen, portugiesischen und holländischen Kolonien verließen und nach Europa zurückkamen. Millionen, die sich vor den siegreichen chinesischen Kommunisten nach Hongkong oder Taiwan retteten. Erst die Teilung der Welt im Kalten Krieg, das neue Gleichgewicht des Schreckens, brachte jene Stabilität und jene Sicherheit mit sich, die für eine Weile den Strom der Flüchtlinge und der Migration zu dämpfen und stillzustellen schien. Kapitel 12 – Archäologie der Flucht. Es führt keinen Weg zurück in die in gewissem Sinne grenzenlosen Vielvölkerwelten. Die alten Reiche sind dahin, wie modern und postmodern auch viele ihrer Errungenschaften erscheinen mögen. Die mit dem 20. Jahrhundert verbundene Regression hat niemand härter zu spüren bekommen als die Flüchtlinge und Exilanten. Sie sind Experten für Fluchterfahrung. Sie können das, was sich in Europa verändert hat, messen an der Vervielfachung der bürokratischen Hemmungen, Hindernisse, Schikanen, an der Perfektionierung der Prozeduren, der Abschottung und Verbarrikadierung. Stefan Zweig, einer jener Experten der Fluchterfahrung, der sich Ende 1942 im brasilianischen Exil das Leben nahm, beschrieb eindringlich den Schritt zurück ins Zeitalter von Nationalismus und Kommunismus. In der Tat, nichts vielleicht macht den ungeheuren Rückfall sinnlicher, in den die Welt seit dem Ersten Weltkrieg geraten ist, als die Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit des Menschen und die Verminderung seiner Freiheitsrechte. Vor 1914 hatte die Erde allen Menschen gehört. Jeder ging, wohin er wollte, und blieb, solange er wollte. Es gab keine Erlaubnisse, keine Verstattungen, und ich ergötze mich immer wieder neu an dem Staunen junger Menschen, sobald ich ihnen erzähle, dass ich vor 1914 nach Indien und Amerika reiste, ohne einen Pass zu besitzen oder überhaupt je gesehen zu haben. Man stieg ein und stieg aus, ohne zu fragen und gefragt zu werden. Man hatte nicht ein einziges von den 100 Papieren auszufüllen, die heute abgefordert werden. Es gab keine Permits, keine Visen, keine Belästigungen. Dieselben Grenzen, die heute von Zollbeamten, Polizei, Gendarmerieposten, dank des pathologischen Misstrauens aller gegen alle in einen Drahtverhau verwandelt sind, bedeuteten nichts als symbolische Linien, die man ebenso sorglos überschritt wie den Meridian in Greenwich. Erst nach dem Krieg begann die Weltverstörung durch den Nationalsozialismus und als erstes sichtbares Phänomen zeitigte diese geistige Epidemie unseres Jahrhunderts die Xenophobie, den Fremdenhass oder zumindest die Fremdenangst. Überall verteidigte man sich gegen den Ausländer, überall schaltete man ihn aus. All die Erniedrigungen, die man früher ausschließlich für Verbrecher erfunden hatte, wurden jetzt vor und während einer Reise jedem Reisenden auferlegt. Man musste sich fotografieren lassen von rechts und links, im Profil und en face, das Haar so kurz geschnitten, dass man das Ohr sehen konnte. Man musste Fingerabdrücke geben, erst nur den Daumen, dann alle 10 Finger, musste überdies Zeugnisse, Gesundheitszeugnisse, Empfehlungen vorweisen, musste Einladungen präsentieren können und Adressen von Verwandten, musste moralische und finanzielle Garantien beibringen, Formulare ausfüllen und unterschreiben in dreifacher, vierfacher Ausfertigung. Und wenn nur eines aus diesem Schockblätter fehlte, war man verloren. Das sind scheinbar Kleinigkeiten. Und auf den ersten Blick mag es meinerseits kleinlich erscheinen, sie überhaupt zu erwähnen. Aber mit diesen sinnlosen Kleinigkeiten hat unsere Generation unwiederbringlich kostbare Zeit sinnlos vertan. Wenn ich zusammenrechne, wie viele Formulare ich ausgefüllt habe in diesen Jahren, Erklärungen bei jeder Reise, Steuererklärungen, Devisenbescheinigungen, Grenzüberschreitungen, Aufenthaltsbewilligungen, Ausreisebewilligungen, Anmeldungen und Abmeldungen, wie viele Stunden ich gestanden in Vorzimmern von Konsulaten und Behörden, vor wie vielen Beamten ich gesessen habe, freundlichen und unfreundlichen, gelangweilten und überhetzten, wie viele Durchsuchungen an Grenzen und Befragungen ich mitgemacht, dann empfinde ich erst, wie viel von der Menschenwürde verloren gegangen ist in diesem Jahrhundert, dass wir als junge Menschen gläubig geträumt als eines der Freiheit, als die kommende Ära des Weltbürgertums. Wie viel ist unserer Produktion, unserem Schaffen, unserem Denken durch diese unproduktive und gleichzeitig die Seele erniedrigende Quängelei genommen worden? Ständig sollte man fühlen, mit freigeborener Seele, dass man Objekt und nicht Subjekt, nichts unser Recht und alles nur behördliche Gnade war. Ständig wurde man vernommen, registriert, nummeriert, perlustriert, gestempelt. Und noch heute empfinde ich als unbelehrbarer Mensch einer freieren Zeit und Bürger einer geträumten Weltrepublik jeden dieser Stempel in meinem Pass wie eine Brandmarkung, jede dieser Fragen und Durchsuchungen wie eine Erniedrigung. Jede Form von Emigration verursacht an sich schon unvermeidlicherweise eine Art von Gleichgewichtsstörung. Man verliert, auch dies muss erlebt sein, um verstanden zu werden, von seiner geraden Haltung, wenn man nicht die eigene Erde unter sich hat. Man wird unsicherer, gegen sich selbst misstrauischer. Und ich zögere nicht zu bekennen, dass seit dem Tage, da ich mit eigentlich fremden Papieren oder Pässen leben musste, ich mich nie mehr ganz als mit mir zusammengehörig empfand. Etwas von der natürlichen Identität mit meinem ursprünglichen und eigentlichen Ich blieb für immer zerstört. Es hat mir nicht geholfen, dass ich fast durch ein halbes Jahrhundert mein Herz erzogen, weltbürgerlich als das eines Citoyen du Monde zu schlagen. Nein, am Tage, da ich meinen Pass verlor, entdeckte ich mit 58 Jahren, dass man mit seiner Heimat mehr verliert als einen Fleck umgrenzter Erde. Soweit Stefan Zweig über seine Welt von gestern. Sie ist untergegangen, und wir können eine Ahnung von ihrem Reichtum und der in ihr herrschenden Spannung bekommen, wenn wir ein wenig Archäologie treiben. Überall finden wir die Spuren einer einmaligen Kultur, die deshalb so reich war, weil sie eine Kultur der Schattierungen, der Vermischungen, der Vieldeutigkeit und Vielsprachigkeit war. Niemand wird die Bibliopole der Bukowina wiederbeleben können. Konstantinopel und Alexandria sind dahin. Was Wien und St. Petersburg einmal waren, das können wir in interessanten und glänzenden Büchern nachlesen. Es wird nie mehr das Städtel und die Welt der mitteleuropäischen Metropolen geben, sondern allenfalls New York, wo all das, was diese untergegangenen Metropolen einmal ausgezeichnet hat, irgendwie weiterlebt. Wir haben viele Städte der Begegnung und Vermischung der Kulturen verloren, und es tröstet uns kaum, dass wir so großartige Städte wie Los Angeles, Toronto oder Vancouver als Entschädigung bekommen haben. Die alten Städte bilden sich neu, und das ist das Werk der Nomaden, der Beduinen, der alten Städtegründer. Es geht nicht um multikulturellen Kitsch, sondern um die Frage, ob wir in Europa und anderswo an die schon einmal erreichte Komplexität und Konfliktfähigkeit der großen multiethnischen und kosmopolitischen Zentren der Vorkriegswelt anknüpfen können. Was heute als multikulturell diskutiert wird, hat es schon einmal gegeben. In Konstantinopel, Alexandria, St. Petersburg, Lodz, Czernowitz und anderswo. Es fiel den Säuberern zum Opfer. Was heute geschieht, ist eine Rückgewinnung von Komplexität, Konfliktfähigkeit, Weltläufigkeit an anderer Stelle. Ihre Hauptschauplätze sind die großen Zentren einer neuen, grandiosen Vermischung. New York, Shanghai, Miami, London, Paris, Moskau, Kairo, Singapur, Bombay. Die neuen Zentren liegen an den Routen der internationalen Migration. Sie sind die bevorzugten Ankerplätze der nomadisierenden Spezies. An ihnen bildet sich die Sprache aus, die weltweit verstanden wird. Hier erweist sich der Nomade wiederum als Städtegründer. Es sind Städte für Ankommende, die bleiben, für Immigranten, die zu Sesshaften werden und von Sesshaften, die zu Bürgern werden. Sie tauchen unter, um sich im rechten Augenblick zu erkennen zu geben, als Stadt in der Stadt. So werden aus provisorischen Ankerplätzen wiederum ewige Städte und bald sieht man den neuen Städten nicht mehr an, dass sie das Werk von Entwurzelten sind, die gezwungen waren, ganz von vorn zu beginnen. Flüchtlinge und Migranten waren immer Kulturstifter wider Willen. Die Elfenbeinschnitzer aus Byzanz, die Mosaikenmaler aus Palermo, die Moriscos und Spaniolen, die nach Salonika geflohen sind, die Armenier, die sich in Madras niedergelassen haben. Die Zeichen der Wanderung, die es überall und zu allen Zeiten gegeben hat, sind unscheinbar und auch nur für jene bedeutsam, die sich für diese Wunder der wandernden Spezies interessierten. Die Reste russlanddeutscher Siedlungen entlang der Wolga oder des nördlichen Kaukasus, die armenischen Kirchen in Beirut, die griechischen Familien in Istanbul, die Zeitungen der russischen Diaspora in Paris, New York und Berlin. Es waren die Flüchtlinge aus Marseille und Lissabon, die Amerika zum Zentrum der westlichen Zivilisation gemacht haben. Aus dem Brain Drain wuchs die kommende Weltmacht und aus den Reihen der Unwanted Refugees, wie Michael Maris die Flüchtlinge aus Mitteleuropa genannt hatte, kamen die künftigen Nobelpreisträger. Über den entvölkerten und ruinierten Städten der einstigen Kriegszonen bildeten sich neue menschliche Siedlungen und bald wieder Städte, denen nur das geschulte Auge ansah, dass die Zeit der Verwilderung noch nicht allzu lang zurücklag. Die neuen Städte, die inmitten der alten heranwachsen und diese zu sprengen drohen, Istanbul, Kairo, Moskau, haben vielleicht nicht den Zauber der alten kosmopolitischen Metropolen, aber dafür die Vitalität und die Wucht derer, die sich behaupten und durchsetzen müssen. Sie sind nichts für Nostalgiker, sondern für Macher. Ihr Kosmopolitismus speist sich aus einer Welt, in deren Zentrum nicht mehr Europa steht und aus Menschen strömen, die ganz andere Hoffnungen und Erwartungen haben. Kapitel 13. Global Flows. Alles fließt. Die Welt ist in Bewegung, auch ohne Massenflucht, Völkerverschiebung und Vertreibungen. Um alle Bewegungen zu übersehen, müsste man weit weg sein. So weit weg wie ein Wettersatellit, dessen Aufnahmen die Strömungen und Turbulenzen in der Erdatmosphäre sichtbar machen. Das ist die Perspektive, aus der Hans Magnus Enzensberger auf die große Wanderung blickte. Eine Weltkarte. Schwärme von blauen und roten Pfeilen, die sich zu Wirbeln verdichten und gegenläufig wieder zerstreuen. Unterlegt ist dieses Bild mit Kurven, die farbig getönte Zonen verschiedenen Luftdrucks voneinander abgrenzen. Isobaren und Winde. Hübsch sieht eine solche Klimakarte aus. Aber wer keine Vorkenntnisse hat, wird sie kaum deuten können. Sie ist abstrakt. Einen dynamischen Prozess muss sie mit statischen Mitteln abbilden. Nur ein Film könnte zeigen, worum es geht. Der normale Zustand der Atmosphäre ist die Turbulenz. Das Gleiche gilt für die Besiedlung der Erde durch den Menschen. Es sind ganz verschiedene Ströme. Ströme verschiedener Masse und unterschiedlicher Wucht, die sich da begegnen, sich kreuzen oder überlagern. Die alltägliche Pendelbewegung, aus der sich der Rhythmus unseres Arbeitslebens ergibt. Die große Wanderung, die man kaum mit bloßem Auge als vielmehr in den Kurven und Zahlenkolonnen der Demografen und Statistiker ablesen kann. Die unmerkliche Bewegung der Flugsandgesellschaft, in deren Dünen sich tektonische Verschiebungen ankündigen. Die stumme transnationale oder transkontinentale Migration der Arbeiter ebenso wie die Flugrouten in die Paradiese des heutigen Massentourismus. Es gibt Punkte, von denen aus sich das Schauspiel dieser Tag für Tag und Jahr für Jahr ablaufenden Bewegung beobachten lässt. Kapitel 14. Orte der Bewegung. Uns beeindruckt die gleichermaßen wuchtige wie disziplinierte Bewegung des alltäglichen Berufsverkehrs, der kleinsten Form täglicher Wanderung. Wenn man etwa vom Flugzeug auf die Highways hinunterblickt und in den massenhaften Bewegungen der geordneten Verkehrsströme den geregelten Rhythmus von Arbeit und Freizeit, von Wochenende und Wochenanfang erkennt und in den Strömen die berechenbare Bewegung der Pendler, ohne die die Städte tot und leblos wären. Unsere Gesellschaft existiert dank und in dieser Bewegung. In dieser großen Bewegung zirkulieren Arbeit, Gedanken, Güter, Menschen. Es ist immer das grandiose Schauspiel des Austausches menschlicher Arbeit, das man zu sehen bekommt. Ob zur Stoßzeit im Zentrum einer beliebigen Stadt oder an einer Ausfallstraße, an einer großen Kreuzung, auf einem Bahnhof oder auf einem Flughafen, wo das Rattern der Anzeigetafeln die Frequenz der Flugbewegungen, die Schübe von Ankunft und Abflug anzeigt. Mit jedem Rattern, das eine Landung anzeigt, kommt eine Bewegung zu ihrem Ende. Und mit jedem Rattern, das einen Start anzeigt, beginnt eine andere. Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das Geräusch signalisiert, dass die Bewegung anhält, dass alles funktioniert. Käme sie zum Stillstand oder fiele sie einmal aus, es wäre die Anzeige eines Ausfalls, einer Katastrophe. Die Anzeigetafeln demonstrieren die Choreografie der Bewegungen, den Rhythmus von Landen und Starten, von Kommen und Gehen. Sie spannen das Netzwerk aus, auf dessen reibungslosem Funktionieren unsere Zivilisation beruht. Die ganze Welt läuft für jeden sichtbar auf den Anzeigetafeln in Frankfurt Main, Heathrow, JFK Airport oder Hongkong zusammen. Wer sie nur eine Stunde aufmerksam studiert, könnte etwas von der Topographie der globalen Zirkulation und von der weltweiten Vernetzung unseres Alltagslebens verstehen. Thessaloniki, Palma, Johannesburg, Nairobi, New York, Amsterdam, Seoul, Buenos Aires, Odessa, Palermo und so weiter und so fort. Die Bewegungen von einem Ende der Welt zum anderen sind aufeinander abgestimmt, auch wenn es keinen globalen Meisterchoreografen gibt. An ihrer reibungslosen Vermittlung ist ein Arbeitskörper beteiligt, der im Hintergrund bleibt und von sich kein Aufhebens macht. Wer sich in diesem System bewegt, rechnet damit, dass Zeiten und Termine eingehalten werden. Es gibt nichts, was nicht kalkulierbar wäre. Und es gibt nichts, worauf man nicht angemessen reagieren könnte. Das schließt die große Bewegung um die Welt ebenso wie das Umsteigen in die kleine Welt abseits der Metropolen ein. Die Unterbrechung der Zirkulation wäre nicht nur ein unersetzlicher Zeitverlust, sondern ein Systemfehler, der zeigte, dass kein Verlass ist auf die störungsfreie Bewegung. Was immer politisch geschehen mag, wie immer die diplomatischen Beziehungen auch sein mögen, der Verkehr fließt. Das Netz ist der Verkehr und der Verkehr ist die Welt. Entfernungen spielen, seit es die transkontinentalen Verbindungen gibt, kaum noch eine Rolle. In einer Welt, in der Zeitgleichheit hergestellt ist, gibt es keine wirklichen Verzögerungen mehr. Wir sind alle Bewohner der gleichen Zeitheimat. Das Global Village gibt es wirklich. Man kann die Heimat verlassen, wenn es sich herausstellt, dass man anderswo seine Zelte neu aufschlagen kann. Die Revolution der Kommunikations- und Verkehrsmittel hat Schluss gemacht mit der Resignation vor der Unüberwindlichkeit der Distanz, die so lange so disziplinierend auf die Menschen gewirkt hat. Die Revolution der Verkehrsmittel hat neue Räume produziert und eine neue Kartografie der Migration. Im Zeitalter, das immer mit dem Namen Pan-American verbunden sein wird, ist der Atlantik zu einem Binnenmeer zwischen der europäischen und nordamerikanischen Küstenregion geworden. Und die Metropolen der nördlichen Halbkugel sind alle in Reichweite der großen Bassins, in denen sich Kraft und Elend des Südens sammeln. Die Frequenz der Flüge über den Pazifik hinweg hat den Pazifik, den stillen Ozean, in ein großes Wasser verwandelt, das im Ernst niemanden mehr behindern wird, seine Arbeit in Japan oder China nachzugehen, wenn sie sich anbietet. Eine verschwenderische Ökonomie hat es möglich gemacht, dass die Shopping-Tour über Tausende von Kilometern hinweg zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Man fliegt zum Einkaufen aus Moskau, Riga, Bukarest, nach Abu Dhabi oder von Vladivostok nach Tokio. Man überquert den Indischen Ozean, um der Arbeit nachzugehen. Zwischen 1969 und 1989 waren es immerhin rund 12 Millionen, die zwischen ihrer Heimat in Indien, Pakistan, den Philippinen oder Thailand und ihren Arbeitsplätzen im Mittleren Osten pendelten. Karachi und Manila sind auf diese Weise Nachbarstädte von Kuwait City geworden. Und sogar in Seoul wartet man auf die monatlichen Überweisungen der in der Ölregion verdienten Dollars. Kapitel 15: Tourismus. Die Leichtigkeit des Seins. Zu der großen Bewegung, die sich auf den internationalen Flughäfen der Welt noch ungeschieden einfindet, um sich dann in die verschiedensten Destinationen zu verteilen, gehört auch der moderne Massentourismus, der einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige darstellt, der Jahr für Jahr Hunderte von Millionen Menschen verfrachtet. Tourismus, die Fahrt ins Traumland, hat auf den ersten Blick wenig zu tun mit der Mühsal der Arbeitsmigranten oder gar der Verzweiflung der Gejagten und Flüchtlinge. Es mutet zynisch an, wenn man die erträgliche Leichtigkeit des Seins, die in den Korridoren der Urlaubswelt herrscht, in irgendeinen Zusammenhang mit Flucht und Überlebenskampf bringt. Nicht der geringste Teil derer, die Tag für Tag rund um den Globus unterwegs sind, die internationalen Flughäfen bevölkern und die Reisekilometer bestreiten, sind Touristen. Sie sind unterwegs zu Zielen, die sie aus Katalogen, Prospekten, Websites herausgesucht haben. Sie bewegen sich auf Routen, zu denen sie niemand gezwungen hat, sondern die sie sich zurechtgeträumt haben. Santo Domingo, Seychellen, Mauritius, Madagaskar, Tahiti, Algarve. Traumlandschaften, von denen vor einem Jahrhundert nur Künstler träumen konnten, die der europäischen Zivilisation müde geworden waren. Heute sind es aber Millionen, die wie selbstverständlich ihren Platz an der Sonne beziehen, alljährlich, vielleicht sogar mehrmals in einem Jahr. Die Verteilung erfolgt nicht nach den Gesetzen der Diaspora. Niemand tut ihnen Zwang an. Sie kampieren nicht in Durchgangs- oder Auffanglagern, sondern in Hotels verschiedener Güteklasse, allesamt aber einem Mindestkomfort genügend. Die Ziele tendieren dazu, sich zu überbieten. Immer weiter, immer exotischer, immer ausgefallener. Nur wer weit reist, gilt noch etwas. Nur wer dort gewesen ist, wo noch niemand gewesen ist, hat etwas zu berichten. Der Tourismus ist eine Hauptform massenweise und weltweit praktizierter Ortsveränderung, einer eigentümlichen Form von Massenmigration, eines zivil gewordenen Dranges zu einem Platz an der Sonne. Er erschließt neue Gebiete und hinterlässt andere dafür ausgepowert oder ausgeplündert. Er schafft neue Industrien und erledigt jahrhundertealte Gewerbe. Er schafft Enklaven der erträglichen Leichtigkeit des Seins. Die Rentner des reichen Nordens streben an die Sonne. Schon heute halten sich 10% der britischen Rentner vorwiegend in den Ferienlandschaften Südfrankreichs, Spaniens und Italiens auf. Wer es sich im Alter leisten kann, zieht aus dem Norden der USA in den Süden, in die Sun Cities Floridas, Arizonas und Kaliforniens. So entsteht eine eigentümliche Topographie des Rentnertums, wie umgekehrt eine Migration in den Hilfs- und Pflegeberufen, in Sex und Entertainment, die schon heute sichtbare und massive Auswirkungen hat, finanziell, infrastrukturell, kulturell, medizinisch. Die Fortbewegungsweise wird so verallgemeinert, dass es fast keinen Unterschied macht, wohin es einen im Last-Minute-Angebot verschlägt. Bei Grenzüberschreitungen sind keine Abenteuer mehr zu bestehen. Vor Überraschungen warnt schon der Prospekt. Man hat nichts mehr zu verlieren. Nicht programmierte Zwischenfälle, die Entführung eines Ehepaars hier, ein Attentat auf eine Reisegruppe dort, sind die Ausnahme, welche die Regel bestätigt. Eine ganze Armada fliegt das Millionenheer an die Traumziele. Man braucht nur einen Pass und ein europäisches Durchschnittseinkommen. Die Flucht in die Traumlandschaften und die Flucht in die Wohlstandslandschaften berühren sich nicht. Man fliegt nicht in derselben Klasse und vermutlich auch nicht mit derselben Fluggesellschaft. Man vermischt sich allenfalls für den Moment, in dem alle anstehen müssen. In der Schlange vor dem Schalter der Passkontrolle, in den Transiträumen und Ankunftshallen der Flughäfen. Kapitel 16. Megastädte, die Flugsandgesellschaft. Und doch sind diese millionenfachen Bewegungen nichts gegen die wahrhaft großen und elementaren Wanderungsströme, deren wuchtigster noch immer der vom Land in die Stadt ist. Er ist zum reißenden Strom geworden. Die größten Migrationen und Flüchtlingsbewegungen vollziehen sich im Abseits. Die Landflucht hat das Antlitz der Entwicklungsländer in den letzten 30 Jahren radikal verändert. Es ist eine Fluchtbewegung, die die Grenzen der Länder nicht überschreitet. Ihr sichtbarster Ausdruck ist die Wucherung von Megastädten, wie sie die Geschichte noch nicht gesehen hat. Karachi, Bombay, Kairo, Nairobi, Lagos, Johannesburg, Mexico City. Die überwältigende Masse der weltweiten Migration entfällt auf diese Stadt-Land-Binnenwanderung sowie auf eine Wanderung innerhalb der armen Welt. Die Bevölkerung in den Entwicklungsländern wird von den 300 Millionen Menschen, die in den 50er Jahren in Städten lebten, auf 4 Milliarden im Jahre 2025 ansteigen. Man rechnet mit 50 Megastädten, unter ihnen Städte wie Teheran mit 17 Millionen, Kalkutta mit 20 Millionen oder Mexico City mit 25 Millionen Menschen. Hinter den Zahlen stehen grandiose und in ihrem Umfang wie in ihren Folgen beispiellose Vorgänge der sozialen und kulturellen Entwurzelung und Neubildung. In ihnen gehen traditionelle soziale Strukturen, gehen Stammes- und Clanwelten zugrunde, Netze, in denen Menschen seit Menschengedenken gelebt hatten und aufgehoben waren. Es geht nicht nur um den weiten Weg aus dem Busch in die Stadt an der Küste, sondern um den Sprung in ein anderes Zeitalter. Soziale Beziehungen brechen ein und müssen an neuer Stelle, fast aus dem Stand, ohne alle Voraussetzungen neu aufgebaut und begründet werden. In den Agglomerationen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sammeln sich die Sandkörner der Flugsandgesellschaft. Die Dimension dieser Hyperurbanisierung wird von den radikalen Entwurzelungsvorgängen noch weit übertroffen. Die Megapolen Afrikas, Amerikas und Asiens sind Welthauptstädte bäuerlicher Immigration und der Binnenkolonisation. Eine Dreiviertelmilliarde Asiaten, Afrikaner und Lateinamerikaner, rund ein Sechstel der heute existierenden Menschheit, ist während nur dreier Jahrzehnte zwischen 1950 und 1980 aus ländlichen Gebieten in Großstädte abgewandert, schrieb Mitte der 80er Jahre Gerhard Schweitzer. Weltweit strömten pro Tag schätzungsweise 75.000 arbeitssuchende Menschen in explosiv wachsende Städte. Diese Flucht übertrifft an Masse alle bisherigen Völkerwanderungen der Geschichte. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird bereits um das Jahr 2000 jeder zweite Erdbewohner in einem Ballungsraum leben. Aus europäischer Perspektive wird meist nur die Nord-Süd-Wanderung wahrgenommen, während die Süd-Süd-Wanderung, die für die Entwicklung vor Ort von so großer Bedeutung ist, ignoriert wird. Es ist offensichtlich, dass der Push-and-Pull-Mechanismus, der Migration stimuliert und am Laufen hält, an vielen neuen Stellen wirksam geworden ist. Zwischen den Boomzentren Südostasiens wie Singapur und Malaysia sowie Taiwan und Korea, die zum Attraktionspunkt der Migration in diesem Raum geworden sind. Dies gilt für Städte wie Bangkok in Thailand oder Bangalore in Indien, die nicht nur regional, sondern international bedeutende Dienstleistungszentren geworden sind. Entwicklungen, die vor einigen Jahren noch ganz undenkbar und unvorhersehbar waren. Kapitel 17. Ost-West-Tangente. Trotz der Fixierung auf die Nord-Süd-Wanderung gilt es zu beachten, dass im neuen Europa eine Ost-West-Wanderung eingesetzt hat. Das Verschwinden des Eisernen Vorhangs und der Zerfall des Sowjetimperiums haben eine Wanderung ausgelöst oder wieder in Gang gesetzt, die jahrzehntelang aufgestaut war. 1989 gab es an hysterisch grenzende Mutmaßungen über die Größenordnung der neuen Invasion. Von 20 Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion war die Rede, die auf das westliche Europa zukommen würden. Zwar hat diese Ost-West-Migration wieder eingesetzt, doch es scheint sich eher um einen Normalisierungsvorgang zu handeln. Zu den Migranten gehören etwa Volksdeutsche in Ostmitteleuropa und den Ländern der früheren Sowjetunion, die nun ihre bisherige Heimat verlassen. Zu ihnen gehören auch Hunderttausende sowjetischer Juden, die nach Israel oder Amerika ausgereist sind, aber auch Armenier, bulgarische Türken und andere. Eine große Bewegung der Repatriierung, des spontanen Bevölkerungsaustausches, ist im Rahmen der ehemaligen Sowjetunion zu beobachten. Mehr als 25 Millionen Russen fanden sich nach dem Ende der Sowjetunion außerhalb der Grenzen der Russischen Föderation. Zu Hunderttausenden haben sie, kaum unterstützt von staatlichen oder humanitären Stellen und ganz auf sich gestellt, ihre Heimat in Georgien, Usbekistan oder Kasachstan verlassen und sind in die Russische Föderation gezogen, wo sie oft, aber keineswegs immer, Verwandte oder Bekannte haben. Über Nacht zur Diaspora geworden, von ethnischen Konflikten, Kulturkämpfen und ethnonationalistischen Revanchismen bedroht, räumen sie jahrhundertealte kulturelle Bastionen, manchmal um ihr nacktes Leben zu retten, meist, weil sie für sich und ihre Kinder keine Zukunft mehr in ihrer alten Heimat sehen. Ihre Tragödie wird höchstens vom Unglück jener übertroffen, die zurückweichen vor den Folgen ökologischer Katastrophen, die ihnen buchstäblich die Lebensgrundlagen zerstört haben, in chemisch und radioaktiv verseuchten Territorien, Zonen, in denen die Infrastruktur, die das Überleben bisher ermöglichte, zusammengebrochen ist. Die Ost-West-Migration knüpft zum Teil an alte Muster und Bewegungsabläufe an. Wie immer ist die Suche nach einem Lebenserwerb das zentrale Motiv. So hat sich ein neuer Arbeitsmarkt herausgebildet, etwa für die Abertausenden, die den Ameisenhandel auf den wichtigsten Routen etabliert haben, zwischen den russischen und ukrainischen Städten und Istanbul, zwischen Wladiwostok und Chabarowsk und Tokaido und Südkorea, zwischen den Städten auf beiden Seiten der russisch-chinesischen Grenze. Dazu gehören auch die illegalen ukrainischen und georgischen Gastarbeiter in Moskau, die Esten und Letten in Stockholm oder die litauischen Autohändler in Berlin, die ukrainischen und weißrussischen Bauarbeiter auf den Baustellen von Warschau und Prag und die Polen in Berlin, ohne die die ganze neue Berliner Ökonomie gar nicht mehr denkbar wäre. Arbeitermigration gibt es natürlich auch außerhalb Europas. In den Ölländern des Mittleren Ostens und Afrikas wurden bis in die frühen 80er Jahre hinein an die 4 Millionen Arbeiter aus asiatischen und arabischen Ländern importiert. Nigeria rekrutierte in den Nachbarländern 2 Millionen Arbeiter, Venezuela rief ebenfalls 1 Million Fremde ins Land, Singapur rekrutierte Arbeiter in Indonesien und Malaysia, Zehntausende von Vietnamesen arbeiteten in den Kombinaten des früheren Sowjetblocks, von Sverdlovsk im Ural bis Magdeburg an der Elbe. Kapitel 18: Wanderung und Verbrechen. Niemand verlässt seine Heimat ohne Not. Es bedarf einer starken Zuversicht, dass mit der Ankunft in der neuen Heimat alles anders werde. Beim Aufbruch in die unbekannte Zukunft werden Brücken abgebrochen. Es steht fast immer viel auf dem Spiel. Es geht um den bisherigen Lebensplan, um den Abbruch von Beziehungen, in denen man bisher aufgehoben war. Die Entscheidung zum Aufbruch setzt alles auf eine Karte. Es geht um Lebensentscheidungen und daher auch um die Bereitschaft zu höchstem Risiko und fast immer um viel Geld. Wer in Not ist, ist hilfsbedürftig und leicht erpressbar. Die Not der vielen wird zur Quelle des Reichtums von wenigen, wenn man es nur versteht, jene Stellen zu besetzen, die all jene mühseligen und Beladenen passieren müssen auf ihrem Weg ins gelobte Land. Migranten sind leicht erpressbar. Sie wollen weg, sie müssen weg. Daher ist ihnen fast alles recht, was ihnen weiterhilft. Man braucht Papiere, also besorgt man sie sich. In fast allen Herkunftsländern gibt es einen unübersehbaren schwarzen und grauen Markt, auf dem man fast alles bekommen kann. Pässe, Visa, Adressen, Tickets. Noch lange vor der Grenzüberschreitung ins gelobte Land sind die fälligen Honorare zu entrichten. An die Schleuser, an die Beschaffer der Papiere, vielleicht auch an korrupte Beamte in Botschaften und Konsulaten. Da die Abwehr dem Migranten im letzten Jahrzehnt immer mehr perfektioniert wurde, die Mauer immer höher und die Grenzen immer undurchlässiger geworden sind, muss auch der Grenzübertritt immer listiger, intelligenter und aufwendiger vorbereitet und organisiert werden. Menschenhandel, Schleusung und Schlepperei von Abertausenden von Menschen ist zu einem Großgeschäft geworden mit allem, was dazugehört. Viel Geld, Erpressung, Gewalt. Doch ist das nur einer der zahlreichen Aspekte, die im öffentlichen Bewusstsein Migration fast automatisch in die Nähe von Kriminalität gerückt haben. Wesentlicher ist aber etwas anderes. Im Zeitalter der Globalisierung ist auch das Verbrechen zum Global Player geworden. In vielen Fällen wird man sogar sagen können, dass die kriminelle Intelligenz rascher, treffsicherer und zielstrebiger die neuen Möglichkeiten der globalen Welt erkannt und für sich ausgebeutet hat, als die zivile Intelligenz, die fast immer zu langsam ist und zu spät kommt, weil sie auf die Einhaltung institutioneller Prozeduren mit allen damit verbundenen Hemmungen angewiesen ist. Sie muss sich ans Gesetz halten, wo die Gegenseite keine Hemmungen zu haben braucht. Die Kriminellen wickeln ihre dunklen Geschäfte per Handy ab, während im Parlament noch über die legalen Möglichkeiten des Abhörens von Telefonen beraten wird. Sie investieren, wo sie in Wahrheit doch nur Geld waschen. Die kriminelle Intelligenz folgt den Wanderungsströmen, die sie nicht geschaffen hat, und nutzt sie für sich, so gut es geht. Die Durchgangsstationen der Wanderung sind auch die Transitpunkte des Menschenhandels. Die dunkle Seite des Wegs in ein besseres Leben ist oft auch der Weg in die Abhängigkeit und Ausbeutung. Was zunächst als Europäisierung des Arbeitsmarktes erscheinen könnte, ist bei näherem Hinsehen die Bildung eines Heeres von recht- und schutzlosen Wander- und Saisonarbeitern. Vieles spricht dafür, dass die transnationale Kooperation und Globalisierung des Untergrunds weiter vorangeschritten ist als die Kooperation auf dem Parkett der internationalen Diplomatie. Nur mühsam hält die Datenerfassung der Grenzschützer Schritt mit den grenzüberschreitenden Bewegungen der mafiotischen Strukturen. Die Technologie der Überwachung bleibt hinter der Hightech des Untergrunds zurück. Die Internationale der Waffenhändler ist oft besser ausgerüstet als die internationalen Organisationen, die sie kontrollieren und unterbinden sollen. Am Nachschub von Mädchen und jungen Frauen aus Osteuropa hängt die boomende Sexindustrie in den Rotlichtvierteln von Wien, Budapest, Stettin und Hamburg. Und keine noch so intelligent operierende Sittenpolizei vermag etwas auszurichten gegen den Menschenhandel, dessen mächtigster Stimulus Nachfrage und Appetit in den Ankunftsländern ist. 100 Milliarden Dollar wurden, so laut Schätzungen vom Anfang der 90er Jahre, durch die Kanäle des internationalen organisierten Verbrechens bewegt, die Hälfte davon allein im Drogengeschäft. Migrations- und Fluchtrouten sind oft identisch mit den Routen, auf denen Menschen, Drogen, Autos geschmuggelt werden. Menschenketten, persönliche, vielleicht sogar familiäre Zusammenhänge sind die sicherste Gewähr für die Abwicklung riskanter Transaktionen und Transfers. Das alles hat dazu geführt, dass Migration und Kriminalität in einen fast unauflösbaren Zusammenhang gerückt sind. Jeder harmlose Migrant, ob Gastarbeiter, politischer Flüchtling oder Asylbedürftiger, läuft von nun an Gefahr, mit dem Dealer in einen Topf geworfen und als Krimineller abgestempelt zu werden. Fast aussichtslos erscheint es, die Konjunktion von Verbrechen und Migration aufzulösen und dem uralten Feindbild vom Fremden als dem dubios Gefährlichen entgegentreten zu können. Und doch hängt daran weit mehr als nur die Einhaltung des Toleranzgebotes gegenüber Fremden. Die bürgerliche Gesellschaft, die Fremde unter Verdacht stellt, nur weil sie Fremde sind, untergräbt letztlich auch das Fundament, auf dem sie selber ruht. Kapitel 19: Angst vor den neuen Barbaren. Während der Strom politischer Flüchtlinge aus dem Osten nur noch eine historische Reminiszenz ist, Budapest 1956, Berlin 1961, Prag 1968, Warschau 1981, reißt der Flüchtlingsstrom aus anderen Weltgegenden nicht ab. Das betrifft vor allem Afrika. Schon das Zustandekommen der unabhängigen Staaten war verbunden mit großen Flüchtlingsbewegungen. Die Angehörigen der Kolonialmächte gingen zurück in ihre Mutterländer, so in Mosambik, Angola oder in Algerien. Vor allem aber bezahlten zahllose Stämme einen blutigen Preis für willkürliche und sinnlose Grenzziehungen der alten Kolonialmächte. Die Zahl der Flüchtlinge und Displaced Persons in der sogenannten Dritten Welt ist von einigen Millionen in den späten 50er Jahren auf etwa 25 bis 30 Millionen anfangs der 90er Jahre gestiegen. Eine immer größere Gruppe von Flüchtlingen entfällt auf die Umweltflüchtlinge, die nach Katastrophen wie Überschwemmung, Dürre, Entwaldung, Desertifikation oder Wassermangel gezwungen sind, ihre angestammten Siedlungsgebiete zu verlassen und sich nach neuen Lebensmöglichkeiten umzusehen. Wassermangel kann dabei ebenso eine Rolle spielen wie Überschwemmungen. In Bangladesch, das heute schon doppelt so dicht besiedelt ist wie die Niederlande, werden als Folge des Ansteigens des Meeresspiegels in den nächsten 25 Jahren voraussichtlich zwischen 20 und 25 Millionen Menschen obdachlos werden. Es ist keine Entspannung in Sicht. Die Stabilisierung der Weltbevölkerung auf einem vernünftigen Niveau, was immer das heißen mag, die Konsolidierung demokratischer Herrschaftsformen und der Menschenrechte, die Vermeidung weiterer ökologischer Zerstörungen und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung werden erst auf längere Sicht greifen. Programme, die der Migration entgegenwirken könnten, etwa Ansiedlungsprogramme, um die Abwanderung in die Slums der Megastädte zu verlangsamen oder gar Stadtbewohner wieder auf das Land zurückzuholen, sind kaum finanzierbar. Die Weltbevölkerung wird weiter anwachsen, vor allem in den Entwicklungsländern. Am Ende dieses Jahrhunderts werden manchen Schätzungen zufolge vielleicht 14 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Etwa 95% des Bevölkerungswachstums in den nächsten 30 Jahren werden dabei auf die Entwicklungsländer entfallen. Der demografische Druck wird weiter zunehmen. Letztlich wird der Druck auf die erste und die zweite Welt erst nachlassen, wenn die Ursachen der Migration beseitigt sind, wenn sich die Schere zwischen Arm und Reich ein Stück weit schließt, wenn die hohe Erwerbslosigkeit beseitigt wird und die Kosten für Migration, auch die psychischen Kosten für Migration, zunehmen. Über die Hauptziele der weltweiten Migration besteht kein Zweifel. Das gelobte Land liegt in Europa und Amerika. Dorthin zu gelangen, rechtfertigt fast jeden Aufwand. Das Geschäft der Schlepper und Schleuser gehört heute weltweit zu den einträglichsten Branchen. Von 1950 bis 1980 waren der wichtigste Ankerplatz der Immigration die USA, die in diesem Zeitraum 25 Millionen Menschen, also fast 50% der weltweiten Migration überhaupt, aufnahmen. Gefolgt von Westdeutschland mit 9 Millionen, Frankreich mit 4 Millionen, Kanada und Australien mit je 3,5 Millionen, während Israel zwischen 1949 und 1992 rund 1,5 Millionen Immigranten aufgenommen hat. Seit 1990 ließen die USA rund 750.000 Menschen pro Jahr ins Land. Zwei Drittel davon waren Verwandte und Angehörige von Einwohnern der USA, 160.000 reguläre Immigranten, 120.000 anerkannte Flüchtlinge. Aber die legale und gesteuerte Einwanderung gibt nur einen Teil des Problems wieder. Die Zahl der illegalen Immigranten nach den Vereinigten Staaten belief sich im gleichen Zeitraum auf jährlich 3 bis 4 Millionen, die Hälfte davon aus Mexiko. Durch Amnestie und Naturalisierung wird praktisch auch die illegale Immigration legalisiert. Die im Ausland geborene Bevölkerung der USA stieg von 9,6 Millionen Menschen im Jahre 1970 auf 19,8 Millionen im Jahre 1990. Im goldenen Zeitalter des Wirtschaftswunders zwischen 1950 und 1970 zogen rund 5 Millionen Menschen aus den Mittelmeerländern, aus der Türkei, aus Spanien, Italien und Portugal, aber auch aus dem Maghreb nach Norden in die Bundesrepublik, in die Schweiz, nach Holland und Belgien, nach Skandinavien und Frankreich. Etwa die gleiche Zahl von Menschen verließ Europa in Richtung Amerika. Die Zahl der Ausländer, Non-Citizens, lag in Deutschland im Jahre 1995 bei über 7 Millionen oder 8,8%, in Österreich bei 723.000 oder 9%, in Frankreich bei 3,5 Millionen oder 6,3%, im Vereinigten Königreich mit über 2 Millionen bei 3,4% und in der Schweiz mit etwa 1,3 Millionen bei fast 19% der Gesamtbevölkerung, während die entsprechende Zahl in Japan nur bei etwa 1,4 Millionen oder 1% der Gesamtbevölkerung lag. Von den über 7 Millionen in Deutschland registrierten Ausländern leben 40% schon mehr als 15 Jahre in der Bundesrepublik, 50% mehr als 10 Jahre. Seit den 70er Jahren werden in der BRD jährlich etwa 100.000 Kinder ausländischer Eltern geboren. Jeder 11. Einwohner der Bundesrepublik, rund 9%, ist nicht deutscher Staatsangehöriger. In der Schweiz ist der Anteil sogar noch höher und liegt bei etwa 20%. Der Import von Gastarbeitern hat überall, so auch in ganz Europa, eine große Diaspora entstehen lassen und nachhaltig den Alltag und die Kultur der Aufnahmeländer verändert. Der Anteil dieser Gastarbeiter an den Erwerbstätigen ist mitunter dramatisch hoch, wenn er auch nirgends jenes extreme Ausmaß erreichte wie in den Ländern am Golf, wo die Arbeitsmigranten gewissermaßen den breiten Sockel für eine schmale Schicht der einheimischen Bevölkerung darstellen. In Bahrain etwa kommen 39%, in Oman 45%, in Kuwait 71% und in Katar 81% der Arbeitskräfte aus Asien. Japan ist unter den Industrieländern die große Ausnahme. Mit seinem beispiellosen wirtschaftlichen Boom zog es keine Arbeitskräfte ins Land, abgesehen von der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als rund 2 Millionen Koreaner als Zwangsarbeiter ins Land geholt wurden, von denen die Mehrheit nach Kriegsende zurückkehrte. Vielmehr investierte die japanische Wirtschaft in Ländern mit billigen Arbeitskräften. Daher ist der Anteil ausländischer, vor allem illegaler Arbeitskräfte in Japan vergleichsweise gering. 1992 sollen es an die 280.000 gewesen sein. Die Periode der massiven Zuwanderung von Arbeitern endete in Europa 1973 mit dem Ölschock und der nachfolgenden wirtschaftlichen Rezession. Es setzte indes der Nachzug der Familienmitglieder ein, sodass die Zahl der Immigranten dennoch zunahm und eine zweite und dritte Generation von in den Gastländern geborenen Immigranten heranwuchs. Viele Länder, die bis dahin Emigrationsländer gewesen waren, wurden nun auch Immigrationsländer, wie der Fall Italiens zeigt. Italien war nach 1945 der Ausgangspunkt einer bedeutenden Emigration sowohl nach Übersee als auch nach Nordeuropa. Nach 1975 wurde es selber zum Immigrationsland, vor allem für Migranten aus Nordafrika, aus Somalia und Nigeria, in letzter Zeit auch aus den Balkanländern. Auch Spanien, das seit den 60er Jahren viele Gastarbeiter nach Nordeuropa geschickt hatte, wurde zum Immigrationsland. Es zählte 1991 bereits 300.000 illegal zugewanderte Afrikaner, die meisten aus Marokko. Diese Zahlen illustrieren auch die erstaunliche Absorptions- und Integrationskraft, die modernen und fertigen Gesellschaften in der Regel nicht zugetraut wird. Das erstaunlichste Beispiel dafür ist Deutschland, speziell Westdeutschland nach 1945. Deutschland nahm nach 1945 die aus den östlichen Reichsteilen und aus dem mittleren und östlichen Europa ausgewiesenen und vertriebenen Deutschen auf, integrierte sie und baute nicht zuletzt auf dieser demografischen Revolution sein Wirtschaftswunder auf. Das zweite Beispiel sind die Vereinigten Staaten, das Einwanderungsland par excellence, das vor dem Ersten Weltkrieg pro Jahr etwa 1 Million Einwanderer aufgenommen hatte. Zunächst ganz erheblich aus dem Vereinigten Königreich, vor allem aus dem von Hungersnöten geplagten Irland, dann immer mehr aus Ost- und Südeuropa. Allein in dem Jahrzehnt von 1900 bis 1910 kamen insgesamt 8,8 Millionen Menschen ins Land. Die Lage änderte sich erst mit dem Immigration Act von 1923, als die Einwanderung eingeschränkt wurde. Für asiatische Einwanderer hatte es zuvor schon Beschränkungen gegeben. Am meisten spitzte sich das Problem der Migration in der Frage des Verhältnisses zu politischen Flüchtlingen und der Gewährung von Asyl zu. Ungefähr 18 bis 20 Millionen Flüchtlinge werden in der Welt gegenwärtig gezählt. Die meisten von ihnen fanden Zuflucht in den Nachbarländern, etwa aus Afghanistan in Pakistan und Iran, aus Palästina in den arabischen Ländern, aus Äthiopien, Eritrea, Sudan, Somalia, Liberia, in der Elfenbeinküste und Guinea, aus Mosambik und Angola in Tansania und Südafrika. Das weltweite Flüchtlingsproblem schlug sich in Europa und Amerika nieder in einer rasch ansteigenden Anzahl von Asylbegehren. 1980 lag deren Zahl in Deutschland bei 230.000, 1991 bei 550.000 und 1992 schon bei 660.000, womit Deutschland zum größten Aufnahmeland unter den Industrieländern geworden war. Nur 1/5 der Asylsuchenden wurde als in wirklicher Notlage befindlich anerkannt. Dennoch blieben rund 80% auf irgendeine Weise in den Aufnahmeländern und durchliefen die teuren und zeitraubenden Anerkennungsprozeduren, deren Kosten Ende der 80er Jahre das Budget der UN-Flüchtlingsorganisation, das für 15 Millionen Menschen ausreichen muss, um das Zehnfache überstieg. Mitte der 90er Jahre sah es so aus, als würden die Asylströme die Ströme der Arbeitsmigration übertreffen. Deutschland war Hauptaufnahmestaat für politische Flüchtlinge. Deutschland hat 1995 insgesamt 800.000 Menschen aufgenommen. Großbritannien nur 55.000, Schweden 36.000, Frankreich 56.000, die USA 720.000, Kanada 210.000. Die Länder der Bundesrepublik nahmen in den 90er Jahren nicht nur Asylbewerber auf, sondern vorübergehend auch Hunderttausende Flüchtlinge des jugoslawischen Bürgerkriegs. Kapitel 20: Die große Wanderung als Déjà-vu. Nirgendwo können diese Vorgänge besser verstanden werden als in Europa. Vieles, was heute an seiner Peripherie geschieht, ist ihm aus eigener Erfahrung geläufig. Es ist erst wenige Generationen her, da aus dem Agrarischen das industrielle Europa geworden ist. In Generationenfrist waren Millionen von Bauern aus ihrer angestammten Heimat abgewandert in die neuen Industriezentren, in denen es Arbeit und Lohn gab. In die Industriezentren an der Ruhr und in Oberschlesien, in Manchester und in Donbass. Fast reicht noch die familiale Erzählung an die befreiende und zugleich traumatisierende Erfahrung der Freisetzung und der Entwurzelung zurück, an jene Jahre, in denen aus Bauern Arbeiter und aus Arbeitern Städter wurden. Europa kennt das Drama, das sich nun auf anderen Kontinenten zeitverschoben wiederholt. In diesem qualvollen Prozess wurde der ganze Kontinent buchstäblich umgepflügt. Aus ihm ging die Welt hervor, in der wir heute leben. Europa selbst war in seiner jüngsten Geschichte beides: Ausgangspunkt einer beispiellosen Emigration nach Übersee und Aufnahmeland einer ebenso beispiellosen Immigration. Wir müssen den Blick, den wir heute auf andere richten, einmal an uns selbst erproben. Was wir heute an den Megastädten der Entwicklungsländer mit Erschrecken feststellen, das gab es schon einmal im Laufe der ersten Industrialisierung. Manchester, Lodz, Berlin, Budapest, St. Petersburg. Schon einmal gab es jene Bewegung vom Dorf in die Stadt, von der Landwirtschaft in die Industrie, die die Elendsviertel der Städte über Nacht anschwellen ließ. Die Zeit war voller düsterer Prognosen über den Zusammenbruch der Zivilisation. Doch der Untergang Europas kam nicht aus den Elendsvierteln, sondern von den Schlachtfeldern der Weltkriege. Etwa die Hälfte der Bevölkerung Europas ist nach Amerika ausgewandert. Auch aus der Schweiz sind viele ausgewandert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 500.000, das waren rund 12% der Bevölkerung. Aus diesem Überschuss an Kraft, nicht nur aus der Not der Elenden, entstand die neue Welt. Vor 100 Jahren war Migration ein Hauptfaktor bei der Bevölkerungsverteilung. Auf dem Höhepunkt zwischen 1881 und 1910 absorbierte der permanente Emigrationsstrom nach Nordamerika und Australien etwa 20% des drastischen Bevölkerungswachstums in Europa, während heute die Emigration nur 2-3% des Bevölkerungswachstums abführt. Aus dieser Skizze könnte man zwei Schlussfolgerungen ziehen. Die erste betrifft die Größenordnung der Migration. Nicht Sesshaftigkeit, sondern Wanderung scheint der Normalfall zu sein. Vielleicht ist das Erstaunen über die Welt in Bewegung nur ein altmodischer Reflex aus einer Welt, die dabei ist zu vergehen. Es bleiben nur noch wenige Bereiche, die nicht in den Kreislauf der Geldwirtschaft und des Weltmarktes gerissen sind. Nicht die Bewegung des Marktes, sondern die bloße Subsistenzwirtschaft ist die Ausnahme geworden. Die zweite Beobachtung betrifft die fast wundersame Aufnahme- und Absorptionsfähigkeit von Gemeinwesen, die offensichtlich erhebliche Zuwanderung verarbeiten können, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten. Ja, mehr noch, die darin sogar eine Kraft der Erneuerung, der Verjüngung und Modernisierung für sich entdeckt haben. All das könnte optimistisch stimmen. Doch die Situation ist in vielem neu und präzedenzlos. Denn das Europa am Beginn des 21. Jahrhunderts ist schon nicht mehr jenes, das aus den Stürmen der Weltkriegsepoche hervorgegangen ist. Kapitel 21: Die zweite Entführung der Europa. Europa kann sich aus der globalen Migration nicht heraushalten, selbst wenn es wollte. Kein noch so perfektes System der Grenzkontrollen kann dem Druck und der Intelligenz der Nomaden standhalten. Für moderne Nomaden liegt Europa, egal von welchem Punkt aus, in Reichweite einiger Flugstunden. Man kann noch so weit entfernt sein, irgendwie findet sich immer jemand, der weiterhilft, eine Adresse hat und zum Einstieg in die andere Welt verhilft. Die Netzwerke bestehen aus Familien, Stämmen, humanitären oder auch nur kriminellen Organisationen. Sie reichen von Shanghai nach Newark, New Jersey und von Kabul über Moskau nach Berlin. In den europäischen Metropolen, die im 20. Jahrhundert so grausam von ihren Minderheiten gesäubert worden sind, wachsen neue Minderheiten heran. Diese verstecken sich nicht. Sie haben ihre eigenen Zeitungen und ihren eigenen Radio- und Fernsehsender. Sie sind mit der Heimat, ob in Anatolien, Sri Lanka oder Nigeria, über Satellitenschüssel oder Handy verbunden. Sie brauchen ihre Wohnung, ihren Kiez, den Club, das Café, in dem sie sich regelmäßig treffen, nicht zu verlassen. Sie können bei sich bleiben. Sie wollen etwas sein und vor allem etwas werden. Aber gewiss geht ihr Ehrgeiz nicht unbedingt dahin, zum Beispiel Deutscher zu werden. Sie sind anders als ihre Vorfahren, die es noch darauf abgesehen hatten, sich möglichst rasch und möglichst reibungslos zu assimilieren, das neue Idiom zu erlernen und unterzutauchen im Staatsvolk. Europa ist für sie nicht mehr das letzte Wort oder das Maß aller Dinge. Lange hat man sie nur als Arbeitskräfte haben wollen, und heute, da man bereit ist, ihnen Staatsbürgerrechte zu gewähren, ist ihr Interesse dafür eher reserviert. Erst bekamen sie sie nicht, und nun brauchen sie nicht mehr. Erst sollten sie nicht integriert werden, und nun können sie auch ohne Integration leben. Sie haben ihre eigene Kultur, ihre eigenen Läden, ihre eigenen Cafés, sogar ihre eigenen Schulen. Europa hat eine neue Diaspora. Sie ist türkisch, nordafrikanisch oder indisch. Sie hat ihre eigenen Gebetshäuser, ihre eigenen Medien, ihre Dichter und Lehrer. Die Migranten haben ihren eigenen Kanon und fordern schon allein dadurch die Autorität des heimischen Kanons heraus. Ihr Gott ist ein Gott neben dem einen Gott. Sie sind nicht einfach zu definieren. Sie sind manchmal Ausländer, die nie in ihrer Heimat oder in der Heimat ihrer Eltern waren, und sie sind zugleich Staatsbürger türkischer oder griechischer Herkunft. Sie sprechen mindestens zwei Sprachen und erfinden eine dritte, Kanaksbdak oder Spanglish zum Beispiel. Sie haben ihre eigenen Schulen, und so gibt es in Washington D.C. heute beispielsweise 18 koreanische und 16 chinesische Schulen. Sie haben wenigstens zwei Loyalitäten, vor allem aber eine dritte. Die gegenüber dem Ort, an dem sie leben. Die Banlieue-Zonen von Paris, Berlin-Kreuzberg, Brixton im Süden von London. Sie bringen die Kalender des christlich-säkularen Europa und des Islam irgendwie unter einen Hut. Dieses Leben in zwei oder mehreren Kulturen ist anstrengend, manchmal auch überfordernd, aber irgendwie funktioniert es in den großen Städten Europas. Europa hat wieder eine Vielfalt produziert, an der es schon einmal irre geworden war und die es nicht ausgehalten hat. Das Sesshaftwerden der neuen Nomaden ist ein Problem für den Nationalstaat alter Prägung. Jeder Staat geht auf seine Weise mit der neuen Lage um. In England oder Frankreich bekommt Bürgerrechte, wer im Lande geboren wurde, jus soli. In Deutschland ist es bis in die jüngste Vergangenheit eine Sache von Herkunft und Abstammung, jus sanguinis. Wenn der Aufenthalt von Gastarbeitern über mindestens drei Jahrzehnte hinweg so erstaunlich konfliktfrei verlief, dann gewiss in erster Linie deshalb, weil die Zugewanderten Arbeit fanden. Die Arbeitswelt integrierte mehr als jedes noch so gut gemeinte Integrationsprogramm. Nun geht den entwickelten Gesellschaften selber die Arbeit aus und der wichtigste Motor der Integration fällt damit weitgehend aus. Dennoch bleibt der wichtigste Verbündete der Zuwanderer der Bedarf Europas an Immigranten. Nicht wenige sehen in systematischer Immigration sogar den Schlüssel für die Lösung fast aller in Europa sich anbahnender Probleme, der Überalterung, des Mangels an Fachkräften oder der Finanzierung der Sozial- und Rentensysteme. Die Bevölkerung Europas altert und nimmt zugleich ab. Wer aus Kairo, Johannesburg oder Mexico City zurückkehrt, glaubt sich in Europa in einem Altersheim. Menschen über 60 machen bereits 17% der Bevölkerung im industrialisierten Europa aus, und im Jahre 2025 wird es mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung sein. Im Jahr 2030 wird jeder zweite Deutsche älter als 60 Jahre sein. Die EU-Bevölkerung wird bis 2050 von 370 Millionen auf 305 Millionen abnehmen. Schon um den gegenwärtigen Bevölkerungsstand zu halten, wäre eine bedeutende Immigration notwendig. Im Falle Schwedens, das nur 8 Millionen Einwohner hat, bedeutete dies eine Aufnahme von 100.000 Menschen pro Jahr. In Deutschland würde, so eine andere Berechnung, die Bevölkerungszahl bei einer konstanten Kinderzahl pro Frau bis zum Ende des Jahrhunderts auf rund 30 Millionen abnehmen. Um die Bevölkerungszahl Europas zu halten, müssten also, so die Berechnung einer UN-Studie, 188 Millionen Einwanderer zum Ausgleich zuziehen. Das ist illusionär, zeigt aber doch, wie dringlich das Problem ist. Europa ist aus verschiedenen Wanderungswellen, Eroberungskriegen, Umsiedlungen und Vertreibungen hervorgegangen. Die Einwanderung aus anderen Kulturen wird sein Gesicht und vielleicht auch seinen Geist verändern. In 50 Jahren werden die Europäer von heute ihren Kontinent vielleicht nicht wiedererkennen. Diese Perspektive mag für die Europäer, die auf die kulturellen Leistungen und demokratischen Institutionen ihres Kontinents stolz sind, schmerzlich sein. Aber die Welt der Nomaden lebt fort. Sie lassen sich durch Grenzen und Border Patrols nicht abschrecken. Der Stier wird Europa wieder entführen. Zumal sie in ihrem Alter keine Chance mehr hat, ihm zu entfliehen. Kapitel 22 Zeitgenosse Odysseus. Es ist an der Zeit, in den Migranten nicht nur die passiven Opfer zu sehen, die sie freilich oft genug waren, sondern auch die Akteure, die sie zweifellos ebenso sehr sind. Sie sind die Düne, die getrieben wird, aber auch der Wind, der vorantreibt. Die Netzwerke der Diaspora sind dann etwas anderes als nur die Hilfswerke einer Community of Despair, sondern Träger einer neuen Kultur, Transnationals als Vorboten von Neuem und Anderem. Sie hängen oft weniger an staatlichen Subsidien als die alten, etablierten Minderheiten und Diskriminierten, da sie gelernt haben, sich selbst zu helfen und sich durchs Leben zu schlagen. Auf diese andere Seite der Migration, vielleicht kann man sie die Revolutionäre nennen, hat Wilhelm Flusser hingewiesen, selber Zeit seines Lebens Flüchtling und Migrant, also einer, der es wissen muss. Wir, die ungezählten Millionen von Migranten, seien wir Fremdarbeiter, Vertriebene, Flüchtlinge oder von Seminar zu Seminar pendelnde Intellektuelle, erkennen uns dann nicht als Außenseiter, sondern als Vorposten der Zukunft. Die Vietnamesen in Kalifornien, die Türken in Deutschland, die Palästinenser in den Golfstaaten und die russischen Wissenschaftler in Harvard erscheinen dann nicht als bemitleidenswerte Opfer, denen man helfen sollte, die verlorene Heimat zurückzugewinnen, sondern als Modelle, denen man bei ausreichendem Wagemut folgen sollte. Hier kündigt sich die Geburt eines neuen Geschlechts an, das aus dem Zusammenbruch der Sesshaftigkeit hervorgeht und sich anschickt, die Reflexe, die der Mensch sich in der Kultur der Sesshaftigkeit und des Ackerbaus antrainiert hat, abzustreifen. Auch bei Wladimir Nabokov, dem großen russisch-amerikanischen Schriftsteller, einem Emigranten, der mit seiner Familie vor der bolschewistischen Revolution geflohen war, finden wir so gar keinen jammernden oder lamoyanten Ton, sondern eher so etwas wie die Arroganz des durch Emigration von allem und zu allem frei gewordenen Migranten. Wenn ich auf jene Jahre des Exils zurückschaue, sehe ich mich und tausend anderer Russen ein seltsames, aber keineswegs unangenehmes Leben in materieller Armut und intellektuellem Luxus führen. Ein Leben unter völlig belanglosen Fremden, geisterhaften Deutschen und Franzosen, in deren mehr oder minder unwirklichen Städten wir, die Emigranten, zufällig unser Domizil genommen hatten. Unsere völlige physische Abhängigkeit von dieser oder jener Nation, die uns kühl politisches Asyl gewährt hatte, wurde schmerzlich offenbar, wenn irgendein erbärmliches Visum, irgendein teuflischer Personalausweis beantragt oder verlängert werden musste. Denn dann versuchte die gierige bürokratische Hölle, sich um den Bittsteller zu schließen, und er mochte alt und grau werden, während seine Akte in den Schreibtisch von Konsuln und Polizeibeamten mit Rattenbärten praller und praller anschwoll. Dokumenti, hat man gesagt, seien die Plazenta des Russen. Der Völkerbund rüstete Emigranten, die ihre russische Staatsangehörigkeit verloren hatten, mit dem sogenannten Nansen-Pass aus, einem höchst minderwertigen Dokument von kränklich grüner Farbe. Sein Inhaber war wenig mehr als ein auf Bewährung entlassener Verbrecher und hatte die größten Strapazen auf sich zu nehmen, wenn er etwa ins Ausland reisen wollte. Je kleiner die Länder, desto mehr Umstände machten sie. Nicht alle von uns waren willens, Bastarde oder Gespenster zu sein. Manche russischen Emigranten erinnern sich mit süßer Genugtuung, wie sie hohe Beamte in verschiedenen Ministerien, Präfektur und Polizeipräsidien beschimpften und beschummelten. Kapitel 23 Lob des Nomaden. Der Migrant als neuer Typ. Nomadentum nicht als Schicksal, sondern als Chance. Vieles spricht dafür, dass dem so ist und dass dieses Lob des Nomaden nicht bloß den Versuch bildet, aus der Not des Flüchtlings die Tugend des zu allem freien Nomaden zu machen. Der neue Mensch ist unterwegs und erscheint überall da am Werk, wo sich etwas tut. Er ist mobil. Er besteigt, wenn er die Aussicht hat, auf den Baustellen am Persischen Golf zu arbeiten, in Bangkok das Flugzeug und richtet sich auf eine Pendelexistenz ein, die Jahre dauern kann. Solche Reisen sind nichts für Sentiment, sondern für den Lebensunterhalt. Am Golf haben die Migranten in den letzten Jahren künstliche Paradiese aus Hotels, Golfplätzen, Hafenanlagen, goldenen Hightech-Bazaren und vollklimatisierten Malls gebaut. Alle Untersuchungen bestätigen, dass es nicht die Ärmsten der Armen sind, die sich auf den Weg gemacht haben, sondern jene, die wenigstens die erhebliche Anfangssumme aufbringen können, die man aufbringen muss, wenn man den Sprung in die weite Welt hinaus wagt. Das moderne Asien kommt ohne das Können und den Fleiß der Migranten nicht mehr aus, und schon heute sind auch die amerikanischen, kanadischen oder australischen Universitäten ohne den Zustrom von chinesischen oder koreanischen Talenten nicht mehr vorstellbar. Asien ist eines der 9 Quellgebiete des internationalen Brain Drain geworden. Schon heute stellen Inder eine überwältigende Zahl der Unternehmer in Silicon Valley. Welche Rolle sie spielen könnten, wenn sie, ausgestattet mit dem Know-how der besten Universitäten der Welt, in ihre Heimat zurückkehren, sieht man allein daran, dass viele Architekten des modernen Asien ihre Karriere einst an europäischen Ausbildungsplätzen begonnen haben. Zhu Enlai, Deng Xiaoping, Ho Chi Minh, die Anführer der Thai-Revolution 1823, der Vater des modernen Singapur, Lee Kuan Yew, freilich auch die Schlechter von Phnom Penh, die an der Sorbonne studiert hatten. Aber Tausende von Skilled Transients aus den Ländern der früheren Sowjetunion haben ihren Weg in die internationale intellektuelle Zirkulation genommen. Zehntausende von russischen Wissenschaftlern jüdischer Herkunft sind mittlerweile in Israel, für immer oder nur vorübergehend. Sie alle, die afghanischen, saudischen, jemenitischen, algerischen, ägyptischen, palästinensischen Studenten, sind so etwas wie das Salz der Erde, Multiplikatoren, historische Agenten für kulturellen Transfer und globales Lernen. Skilled Transients kommen nicht nur aus den Entwicklungsländern. Die Maschinerie der Global Cities würde ohne sie gar nicht funktionieren. Sie tun ihren Job, ob in Helsinki, Warschau oder in der City of London, und sind überall zu Hause, wo sie ihn ausüben können. Sie sind die Stammkunden der internationalen Flughäfen. Diese Migration wird vermutlich nie die Dimension der euroamerikanischen Wanderbewegung erreichen, aber unerheblich ist auch sie nicht. Aber was geschieht, wenn die lateinamerikanische Immigration in die Vereinigten Staaten die kulturelle Hegemonie der WASPs, der White Anglo-Saxon Protestants, in Frage stellen wird? Spitzer stellt sich diese Frage in den Staaten am Persischen Golf. In den Vereinigten Emiraten gibt es 1,5 Millionen Migranten, das sind etwa 90% der Einwohner. In Saudi-Arabien sind es rund 4 Millionen, also gut 25% der Bevölkerung. Die meisten von ihnen waren nach dem 1973 einsetzenden Ölboom gekommen, und eine der Hauptfolgen des Golfkrieges war die Rückkehr von fast 1 Million asiatischer Arbeiter aus Kuwait und etwa 275.000 vor allem aus Ägypten stammende Arbeiter aus dem Irak. Mit anderen Worten, das reibungslose Funktionieren der für die globale Ökonomie so zentralen Ölförderung wie auch das Wohlergehen der wichtigsten Ölstaaten hängt ganz entscheidend an den Non-Nationals und Wanderarbeitern. Nirgends ist das so offensichtlich wie in den Golfstaaten und deren doppelter Population. Aber es gibt mittlerweile recht viele Gesellschaften, in denen nichts mehr läuft ohne die Migranten. In 43 Ländern stellen die Non-Nationals über 5% der Bevölkerung, in 42 Ländern liegt ihr Anteil bei über 10 und in 29 Staaten bei über 20%. In den USA stellten 1997 etwa 16 Millionen Foreign-Born Workers rund 12% der 135 Millionen Beschäftigten. Im Jahre 1999 waren 20% der neu eingestellten Arbeitskräfte Immigranten, im Gastronomie- und Hotelgewerbe sogar 75%. Hier wird auch deutlich, dass die enorme Nachfrage nach Arbeitskräften der Hauptmotor für die Immigration ist. Man sollte die sozialen und kulturellen Folgen der Vertragsarbeitermigration nicht unterschätzen. Selbst die Kuli-Migration nach Nord- und Südamerika war, trotz aller Diskriminierung und trotz allem Rassismus, folgenreich. Die Wendung der Kultur des amerikanischen Westens über den Pazifik hinweg nach Südostasien hat nicht zuletzt mit dieser frühen Begegnung mit Asien zu tun und nicht erst mit den asiatischen Talenten und Aufsteigern an den amerikanischen Universitäten. Südafrika ist ohne den Einfluss der indischen Gewerbetreibenden ganz undenkbar und das neue Elend vieler ostafrikanischer Staaten lässt sich auch mit der Vertreibung ihrer indischen Mittelschicht erklären. In einer weiter zurückliegenden Geschichte ließen sich auf der ganzen Welt genügend Belege finden für die Fruchtbarkeit und die kulturellen Folgen der Migration, auch der Arbeitsmigration. Ob das die polnischen Arbeiter in den Industriereviren an der Ruhr oder in Nordfrankreich waren, die Hugenotten in Brandenburg, die Juden und die Armenier oder die Hongkong-Chinesen. Fast immer zeigt sich, Migranten sind die Avantgarde der Innovation und Modernisierung. Refugee Mentality ist oft ein mentales Plus, nicht zwingend ein Defekt. Oft sind es Migranten, die Neues wagen und risikoreiche Unternehmen initiieren. Auf sie ist die Rolle übergegangen, die Max Weber dem Geist des Protestantismus bei der Entstehung des modernen Kapitalismus zugeschrieben hat. In ihnen mischt sich die Situation des Neu- und ganz von unten anfangen Müssens, des Traditionsbruchs mit dem Improvisieren können, mit der Fähigkeit, eine Zeit lang in Provisorien zu leben. Die frühe Bundesrepublik, aber auch Korea mit seinen Millionen von Kriegsflüchtlingen, sind Beispiele für gelungene Modernisierung, die auf Entwurzelung basiert. Es wäre ein Glücksfall für das nachsowjetische Russland, wenn seine nach Millionen zählenden Remigranten zum Motor der fälligen Modernisierung werden würden. Improvisationsfähigkeit, ethnisch und kulturell bedingte Kohäsion der jeweiligen Diaspora, Elastizität, Anpassungsfähigkeit und Durchsetzungskraft und nicht zuletzt Vielsprachigkeit, all das macht die Nomaden zu Agenten sozialer und kultureller Veränderung. Schon heute ist die wachsende Gemeinde der Transnationals weit über die Szene des internationalen Showbusiness, der Sportgrößen, der Mitarbeiter der internationalen Organisationen hinaus das Rückgrat und der personale Träger der Globalisierung. Von ihnen nimmt man kaum Notiz. Sie zirkulieren lautlos innerhalb ihrer Firmen und Gesellschaften. Arbeitsmigranten verdienen Geld, viel Geld. Die von ihnen veranlassten Geldtransfers machen in einigen Staaten, wie zum Beispiel Pakistan, heute einen Großteil des Nationaleinkommens und des nationalen Budgets aus. Sie stellen eine der wirksamsten Formen von Modernisierung und Entwicklungshilfe dar. Aus ihren finanziellen Transfers erklärt sich die Blüte ganzer Landstriche in Portugal, an der türkischen Schwarzmeerküste oder in Sizilien. Erst recht nicht unterschätzen darf man die molekularen kulturellen Prozesse und Modernisierungseffekte, die mit jeder neuen Reise, mit jeder Rückkehr nach Hause, mit jedem mitgebrachten Geschenk erzeugt werden. Kaum jemand konnte ahnen, dass die in Korea, auf den Philippinen oder in Vietnam stationierten GIs mit ihren Frauen und Kindern der koreanischen, philippinischen und vietnamesischen Immigration in die Vereinigten Staaten einen so kräftigen Impuls geben würden. Migranten sind Zersetzer. Sie haben die weite Welt gesehen und können nicht mehr umstandslos zurück in die Welt, aus der sie kamen. Sie verändern unweigerlich die Milieus, denen sie entstammen. Sie kommen aus den Städten, in denen sie arbeiten, zurück in die Dörfer, die sie verlassen haben. Aber sie werden nicht so lassen, wie es war, als sie fortgingen. Das patriarchalische System, das seit urdenklicher Zeit geherrscht hatte, bröckelt und stürzt unweigerlich ein, je länger die Abwesenheit des Familienoberhaupts andauert. Die Frauen treten an ihre Stelle. Sie übernehmen notwendigerweise Funktionen und Arbeiten, die ihnen ansonsten nur infolge einer großen Kulturrevolution zugefallen wären. Migration war immer auch eine Emanzipation, fast en passant. Das gilt erst recht für die Frauen, die in die weite Welt hinausgehen. Als Krankenschwestern, als Pflegerinnen, als Karrierefrauen, als Au-pair-Mädchen oder als Mail-Order-Brides, die ihre Reise nach Sydney, Kuwait oder Zürich antreten. Selbst jener Aspekt des Frauenhandels, der in Zeitungsinseraten in Europa, Amerika oder den Golfstaaten auftaucht, asiatische Frauen dienend, anschmiegsam, unterwürfig, exotisch, hat eine umstürzende Seite. Die Migration unterminiert unweigerlich die alten Hierarchien und Autoritäten. Sie setzt die Herkunftskultur dem Vergleich und der Konkurrenz der Ankunftskultur aus und zwingt die Migranten, sich in beiden bewegen zu lernen, zu Bürgern der Welt im buchstäblichen Sinne zu werden. Die modernen Verkehrsverhältnisse haben Pendelbewegungen und eine Art ubiquitäre Existenz möglich gemacht, die es erlaubt, je nach Lage der Dinge, der wirtschaftlichen Konjunktur zumal, den Lebensmittelpunkt zu wählen, zwischen Hongkong und Kalifornien. So entsteht eine Kultur der Bilokalität mit ganz neuen Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe. Am Ende steht ein nach Millionen zählender neuer Phänotyp, der mühelos sich an beiden Welten orientiert oder auf beiden Seiten der Ozeane, wenn schon nicht seine Heimat, so doch seine Wohnung haben kann. Prozentual und statistisch mag diese Gruppe von Astronauts und Parachutists unerheblich sein. In den Zentren des Global Village ist sie bereits unübersehbar. Der eminente Raum, in dem die Angehörigen des neuen Geschlechts zirkulieren, sind die großen Städte und die sie verbindenden Korridore. Dieser Nomade ist in der Welt zu Hause nicht, weil er die Korridore der internationalen Flughäfen liebt, sondern weil das seine Existenzweise ist, weil es anders nicht mehr geht. So wenig wie die Welt ohne die Knotenpunkte der Global Cities noch auskäme. Migranten sind Meister der Improvisation. Die Flüchtlinge in Nachkriegsdeutschland wurden, weil entwurzelt, in besonderer Weise die Träger der Erneuerung von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie mussten sich, waren sie einmal entschlossen, ihr Schicksal nicht abwartend hinzunehmen, anpassen und eingliedern, aber nicht passiv, vorhandene Lücken einer stabilen Gesellschaft füllend, sondern aktiv, ihr Erbe neu erwerbend und zur Geltung bringend, die vorgefundene Gesellschaft mit beeinflussend und ändernd. Eingliederung ist ein revolutionärer Vorgang. Wenn sie mit restaurativen Vorzeichen versucht wird, kann sie nicht gelingen. Die Migranten fungierten als Katalysatoren, schrieben die Autoren einer soziologischen Studie über die Vertriebenen in Nachkriegsdeutschland. Die Vertreibung hatte einen beweglichen Menschentypus geschaffen. Die Flüchtlinge werden zu einer Art modernem Robinson Crusoe im Zeitalter der Technik und Zivilisation, bekommen in der Trümmerlandschaft des vorher hochindustrialisierten Deutschland zwischen 1945 und 1948 kaum einen Nagel oder Hosenknopf auf normale Weise zu kaufen, geschweige denn Hausrat, Kleidung und dergleichen. Der Flüchtling hat die traditionellen und eher konservativen Milieus in Deutschland zersetzt und entschieden die Entbäuerlichung und die Verstädterung beschleunigt. Kapitel 24: Kant und die Apatriden. Das konnte einen optimistisch, sogar euphorisch stimmen hinsichtlich der Ankunft des Weltbürgers, der schon immer als das Nonplusultra, fast als das Endprodukt der Entwicklung des Menschengeschlechts gedacht worden ist. In welchen, meist sympathischen Zügen wurde er nicht ausgemalt und herbeidefiniert? Er war polyglott, vorurteilsfrei gegenüber allem anderen, mühelos mit seiner pluralen Identität jonglierend, wahrhaft aufgeklärt und republikanisch. All das erinnert an den Gedanken, den Immanuel Kant schon in seiner Schrift vom ewigen Frieden vor gut 200 Jahren formuliert hat. Dort schrieb er, dass die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats als Völkerrechts, zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden sei. Ausdrücklich meinte er dies nicht nur als philanthropische Geste, sondern als Teil einer allgemeinen Hospitalität. Er meinte damit, das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann. Solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann, wozu ein besonderer, wohltätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen, sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitz der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden zu müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat als der andere. Der erste Einwand gegen diesen Gedanken ist ein ganz praktischer, unmittelbar aus der Erfahrung sich ergebend. Es lässt sich leicht ausmalen, was geschähe, wenn ein jeder ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, in Anspruch nähme. Der Konflikt um jene Orte, die mehr gefragt sind als andere und an denen sich das große Gedränge ergäbe, ist absehbar. Dann aber, das neue Geschlecht der Weltbürger, das Gestalt anzunehmen beginnt, ist eine eher marginale und statistisch nicht ins Gewicht fallende Erscheinung. Der Global Citizen erscheint vor dem Hintergrund zusammenbrechender Staaten, von Bürger- und Stammeskriegen, ethnischen Säuberungen und Massakern, angesichts des Stroms von geschätzten 25 Millionen Flüchtlingen, eher als Ausnahme und Luxusgeschöpf. Und schließlich, die Welt hat allen Grund, nicht so sehr davon überzeugt zu sein, dass sie die ihr bevorstehenden Prüfungen besser bestehen wird als jene, vor denen sie in der Vergangenheit versagt hat. Es gibt in dieser Hinsicht bittere historische Lehren. Die wiederholt proklamierten Menschenrechte galten in dem Augenblick, wo ihre Inanspruchnahme etwas gekostet hätte, nichts mehr oder nur noch wenig. Hannah Arendt, auch sie eine vom Jahrhundert der Flüchtlinge geprüfte Migrantin, hat dies wiederum im Hinblick auf die Lage der Staatenlosen bemerkt. Der Begriff der Menschenrechte brach, wie Burke es vorausgesagt hatte, in der Tat in dem Augenblick zusammen, wo Menschen sich wirklich nur noch auf sie und auf keine national garantierten Rechte mehr berufen konnten. Sobald alle anderen gesellschaftlichen und politischen Qualitäten verloren waren, entsprang dem bloßen Menschen keinerlei Recht mehr. Die Staatenlosen, die Überlebenden der Vernichtungslager, die Insassen der Konzentrations- und Internierungslager, sie alle jedenfalls bedurften keiner burkischen Argumente, um einzusehen, dass die abstrakte Nacktheit ihres Nichts als Menschseins ihre größte Gefahr war. Sie waren damit in das zurückgefallen, was die politische Theorie den Naturzustand und die zivilisierte Welt die Barbarei nannte. Und weiter schreibt sie in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft: Es ist die alte Vogelfreiheit, welche die Staatenlosigkeit heute über die Flüchtlinge in aller Welt verhängt. Kapitel 25: Heroische Gelassenheit. Durch die Geschichte ziehen sich die Bilder der Apatriden, die niemand haben will, der Abgewiesenen und letztlich dem Tod preisgegebenen. Von der Odyssee des Hapag-Lloyd-Dampfers Saint-Louis, dem die Landung in den USA verweigert wurde und der seine Passagiere zurückbrachte nach Europa, wo sie später der Endlösung zum Opfer fielen, bis hin zu den Boat People. Über allen hängt der Urteilsspruch des kanadischen Ministerpräsidenten Mackenzie King, der auf der Konferenz in Evian 1938, als es um die Rettung der europäischen Juden ging, gesagt hatte: »None is too many«, schon keiner ist zu viel. Trotz dieser düsteren Erfahrungen bei der Behandlung Verfolgter und tödlich Bedrohter wird die Welt mit der Migration leben müssen und vielleicht sogar deren konfliktlösende Seite erkennen. Europa und Amerika, die die weltweite Migration als Bedrohung empfinden und sich als Zielländer von nicht mehr bewältigbaren Migrations- und Flüchtlingsströmen sehen, können ohne Migration längst nicht mehr leben. Das Bedürfnis der entwickelten Gesellschaften nach Zuzug und Aufrechterhaltung der Bevölkerungszahl wird vermutlich das Tor offen halten. Globalisierung ohne Migration gibt es nicht. Capital Flow ohne Migration Flow ist sinnlos. Die unsichtbare Hand ist weiter als staatliche oder internationale Gesetzgebung. Es wird vielmehr um die Frage gehen, wie der Zustrom einigermaßen reguliert werden kann. Angemessen wäre wohl eine Haltung heroischer Gelassenheit, also das Vermögen, die Nerven zu bewahren, in einer Situation, in der sich ohnehin nichts beschleunigen und nichts abkürzen lässt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Welt, die einmal 50 Millionen Europäer aufgenommen hat, heute nicht in der Lage sein sollte, eine Zahl, die gewiss kleiner sein dürfte, zu verkraften. Globale Welt ohne Global Citizens gibt es nicht. Die neue Welt bringt den Bewohner hervor, der ihr angemessen und vielleicht sogar gewachsen ist. Das ist die Stunde der Nomaden. Ohne sie wären wir verloren. Teil 2. Kapitel 1: Lob der Grenzen. Eine Meditation. Kapitel 1: Grenze. Im Russischen und Polnischen Granica ist eine der nicht sehr zahlreichen slawischen Vokabeln, die ins Deutsche Eingang gefunden haben. Das mag seine Bedeutung haben. Grenzüberschreitung ist in Europa, besonders in Mitteleuropa, etwas geradezu Alltägliches. Aber wie wir aus Erfahrung wissen, wird gerade das, was sich Tag für Tag ereignet, was zur Routine geworden ist, was sich wie von selbst versteht, am allerwenigsten Gegenstand der Reflexion. Alltagsvorgänge sind in der Regel unspektakulär, nicht der Rede wert. Dinge werden in der Regel erst zur Sprache gebracht, wenn sich etwas Besonderes, meist etwas Dramatisches oder gar Katastrophisches ereignet hat. Ich meine damit weniger eine tages- und parteipolitische Aktualität, die mit Visavergabe, Schleuserkriminalität und Praktiken in Auslandsvertretungen zu tun hat, sondern jene großen Veränderungen, die zum Beispiel mit der Jahreszahl 1989, also mit einem Epochenende, bezeichnet sind. 1989 ist gefasst worden als das definitive Ende des Kalten Krieges, als das Ende der Teilung Europas, als Ende der Nachkriegszeit und folglich als Neuordnung auch der räumlich-territorialen Verhältnisse, die damit gegeben waren. 1989 hat den Lebenshorizont der heute lebenden Generationen verändert. Die Grenzen, in denen wir bis dahin gelebt haben, die unseren Erwartungshorizont, den Radius unserer Aktivitäten definiert hatten, haben sich verändert. Der Raum, in dem die Europäer bis dahin mehr als ein halbes Jahrhundert lebten, war zusammengebrochen, ein neuer begann sich zu bilden. Grenze ist nicht einfach abstrakte Demarkationslinie, sondern ein riesenhafter kultureller Komplex, und Grenzüberschreitung ist nicht einfach ein leerer Vorgang, sondern ein Rite de Passage, sui generis, eine von jenen tagtäglichen und millionenfachen Alltagspraktiken, die die Aufmerksamkeit soziologischer und kultureller Analyse verdienen. Es gibt hier reichlich Stoff für alle, deren Sinne wach und aufmerksam sind. Grenzen generell, so auch diese, sind ein anregendes Mikroklima. Es gibt einen Eros der Grenze. An Grenzen ist eine Welt nicht zu Ende, sondern fängt eine andere an. Man hat es ohne eigenes Verdienst. Kapitel 2: Glücklich das Land, das Grenzen hat. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal nach Kaliningrad, Königsberg, fuhr. Das war kurz nach der Öffnung der Stadt im Jahre 1992. Ich fuhr im Bus aus Vilnius über Kaunas zur Grenzstadt Sowjetsk, das alte Tilsit an der Memel, die hier von der alten Königin-Luise-Brücke überquert wird. Die litauische Souveränität war noch sehr frisch, die Grenzkontrollen noch sehr improvisiert, die Handlungen der Grenzbeamten noch etwas unsicher. Betonblocks zwangen den Bus zur Slalomfahrt. Die Zoll- und Passbeamten in ihren ebenfalls ganz frischen Uniformen mit den neuen Hoheitszeichen kamen in den Bus und verlangten die Pässe. Für die meisten Passagiere war dies eine völlig neue Erfahrung. Sie waren ihr Leben lang von Vilnius, Kaunas oder Klaipeda nach Kaliningrad gefahren und noch nie hatte sie jemand nach ihrem Pass gefragt. Die allermeisten hatten auch gar keinen Auslandspass. Zwei Frauen waren so empört, dass sie in ihrer Wut und Hilflosigkeit zu jammern und zu weinen begannen. »Was? Warum brauchen wir hier einen Pass? Hier hat es nie eine Grenze und nie eine Kontrolle gegeben. Es ist unglaublich!« Die beiden russisch sprechenden Frauen waren auf dem Weg zu ihren Verwandten im Kaliningrader Gebiet, das nun für litauische Staatsbürger zum Ausland geworden war. Sie mussten schließlich den Bus verlassen und zurückbleiben. Sie hatten noch nicht verstanden, dass das Reich, in dem es nur einen endlosen und grenzenlosen Raum, nicht aber souveräne Staaten mit eigener Grenze gab, zu existieren aufgehört hatte. Sie hatten ihr Leben lang in einem Reich gelebt, in dem es mehr als 100 Völkerschaften, Dutzende Sprachen und religiöse Bekenntnisse gab, nicht aber Grenzen. Es sei denn die Grenzen, die um geschlossene Städte und Sperrbezirke gezogen waren. Obwohl die Sowjetunion von einem in der Tat unüberwindlichen eisernen Vorhang umgeben war, war diese Erfahrung von Grenze und Grenzüberschreitung etwas ganz Neues. Es war für die einen eine großartige, befreiende, für andere eine beklemmende, beängstigende Erfahrung. In jedem Falle aber ein den seit je gewohnten Lebenshorizont erschütternder Vorgang. Unterwegs in der Sowjetunion bzw. Russland hatte ich immer das Gefühl, dass der weite, endlose Raum des Reiches etwas sehr Ambivalentes ist. Viele Probleme der russischen Geschichte und Gegenwart scheinen etwas mit der Größe, der Grenzenlosigkeit, der Abwesenheit von inneren Grenzen und Schranken, mit der mangelnden Gliederung von Regionen als autonomen Einheiten zu tun zu haben. Hierzu zählen die Schwäche von Infrastruktur, Verwaltung, auch durch Herrschung und verkehrsmäßiger Bewältigung. Good Governance scheint an bestimmte Checks and Balances, eine gewisse innere Gliederung gebunden. Die Auflösung der UdSSR erscheint als legitim nicht nur im Sinne der Selbstbestimmung der Völker, sondern vor allem im Sinne der Entwicklungsmöglichkeiten Russlands selbst, als Befreiung von der Bürde des Imperiums. Zurück im Westen, dieses Lob der Grenze anzustimmen, war nicht nur politisch inkorrekt, sondern grenzte an Blasphemie, waren doch Aufhebung der Grenzen, grenzenlose Mobilität, schrankenlose Grenzüberschreitung die zentralen Elemente einer insgesamt universalistisch-kosmopolitisch gestimmten Öffentlichkeit, die den engen Nationalstaat hinter sich bringen wollte. Grenzen sind das denkbar Eindeutige. Sie trennen drinnen und draußen. Sie verlaufen zwischen Diesseits und Jenseits. Sie sind der Limes, der die zivilisierte Welt von den Barbaren trennt. Sie sagen einem, wer dazugehört und wer nicht. Grenzen sind die wichtigste Raumerfahrung, ebenso wie ihr Gegenteil, die Grenzenlosigkeit. Sie besagen, hier hört etwas auf, hier fängt etwas an. Sie gliedern Territorien, die sonst nur formloser, leerer Raum wären. Sie geben etwas Gestalt. Wir können ohne Grenzen nicht leben. Ohne Grenzen wären wir verloren. Und doch wird Grenze meist assoziiert mit Beschränkung, mit Einschränkung, mit beschränkt. Grenze ist ein Codewort für Unfreiheit, für Barriere, für Enge, während Grenzüberschreitung, Grenzenlosigkeit, gar Entgrenzung einen semantischen Mehrwert enthält und positiv aufgeladen ist. Noch nie ist ein Lob der Grenze gesungen worden, obwohl klar ist, dass es Kultur ohne Respektierung von Grenzen und eine Kultur der Grenze nicht geben kann. Und in der Tat leben wir ja schon in einer weitgehend entgrenzten Welt. Die Grenzposten auf der Autobahn Aachen-Liège oder Charleroi-Lille sind verwaist und schon in einem Zustand der Verwahrlosung, Ruinen und Denkmäler des alten Europa. Wir zeigen an vielen Stellen, an denen man vor einem Menschenalter nicht passieren konnte, keine Pässe mehr vor. Und dennoch spricht viel dafür, am Lob der Grenze festzuhalten. Die Welt von Brüssel-Europa ist nicht die ganze Welt. Aber auch Europa hätte sich glücklich preisen können, wenn es in den 90er Jahren zur Bildung ganz normaler Grenzen gekommen wäre. Stattdessen fiel Europa zurück in die Zeit der Frontbildung, der Schützengräben, der Scharfschützen, die es auf Grenzgänger abgesehen hatten. Grenzüberschreitung in Grozny, in Sarajevo, Pristina, Mitrovica, Sučumi, Bergkarabach war wie in Kriegszeiten wieder mit Lebensgefahr verbunden. Das Gegenteil von eisernem Vorhang ist nicht die Grenzenlosigkeit, sondern die kleine Grenze. Das Gegenteil von eingeschränkter Freizügigkeit ist nicht Allerweltsmobilität, sondern kontrollierte Mobilität. Es geht nicht um die Abschaffung der Grenzen in einem utopisch-universalistischen Projekt, sondern um die Kultivierung der Bewegungsformen, um die zivile Meisterung der Grenzen, um eine Kultur der Grenzen, die der Wucht der in Gang gekommenen großen Wanderung Rechnung trägt. Die Vorstellung, dass sich die große Wanderung durch UKAS aufhalten oder gar verhindern lassen könnte, ist ganz weltfremd und kindisch. Politiker, auch die mächtigsten, sind nicht Herren der globalen Migration, nicht die Regisseure, sondern allenfalls die Moderatoren von Bewegungen dieser Dimension. Niemand hält sie auf, und es kann allein um die Bestimmung der Formen, den Modus, die Maßverhältnisse gehen. Daher die Rede von der Kultur der Grenzüberschreitung. Kapitel 3: Phänomenologie der Grenze. Die Bürger Zentraleuropas sind Spezialisten in Sachen Grenze und Grenzüberschreitung. Sie haben viel Lebenszeit mit Grenzübertritten und den dafür notwendigen Prozeduren und Ritualen verbracht. Sie haben Stunden, zusammengerechnet vermutlich Tage, an Grenzübergangsstellen zugebracht. Sie sind fast berufsmäßige Komparatisten, die ihre Feldstudien in höchster Aufmerksamkeit, ja Anspannung durchgeführt haben. Sie haben verglichen, worin sich Berlin-Friedrichstraße von Dover-Calais unterscheidet und dieses wiederum von Odessa-Istanbul. Wir waren an den Grenzen lange genug aufgehalten, um Zeit zu finden für Notizen. Wir haben verstanden, dass es einen Unterschied zwischen wohleingerichteten, seit Jahrhunderten existierenden Grenzübergängen gibt und solchen an ganz jungen und künstlichen Grenzen. Wir können unterscheiden zwischen der Entstehungszeit einer Grenze und ihrer Verfallszeit, denn wir haben 1961 den Bau der Mauer von Berlin und deren Perfektionierung über 3 Jahrzehnte hin und 1989 ihre Demontage binnen weniger Tage mit angesehen. Wir haben verstanden, dass man per UKAS eine Mauer errichten kann, die man innerlich nie akzeptieren wird, mit der man aber auch dann noch jahrelang lebt, nachdem sie längst abgerissen worden ist. Wir haben Langzeitstudien getrieben, wir haben Lektionen fürs Leben erteilt bekommen. An der Grenze hatte man es noch im entferntesten Winkel mit den Auswirkungen der Weltpolitik zu tun und jede Veränderung der Großwetterlage hatte dort unmittelbare Auswirkungen. Es waren die Grenzen und die Reisebedingungen, die uns gelehrt hatten, dass der Kalte Krieg eine Art auf Dauer gestellter Ausnahmezustand war. Wir haben das ganze Spektrum von Neuerungen studieren können, die der Fantasie der Grenzbürokratie entsprungen waren. Die Bindung der Grenzüberschreitung ans Rentenalter, die Erfindung einer neuen Spezies, der Reisekader, die Erneuerung des Instituts der Sippenhaft, die Leibesvisitation und Durchleuchtung. Ostblock, das war Visumpflicht, allerlei Bedingungen, die einem den Entschluss zur Reise schwer machten. Eine Einladung, irgendwelche Benzin- und Hotelvouchers, die Schlangen vor den Konsulaten, die Willkür, der man ausgeliefert war. Wir sollten diese Erfahrung nicht vergessen. Grenzüberschreitung war ein Rite de Passage sui generis. Grenzen sind die Außenhaut von Staaten, ihre Kontakt- und Reibefläche. Sie verraten uns, wohin die Reise geht, auch wenn wir in der Landeshauptstadt noch nicht angekommen sind. Sie sind wie die Staatswesen, die sie nötig haben. Die Stabilität der Grenzanlagen eines Staates steht in umgekehrtem Verhältnis zu seinem inneren Gleichgewicht und in direktem Verhältnis zu dem in seinem Inneren herrschenden Druck. Die Imposanz der Befestigungsanlagen besagt nur, dass das, was sie schützen sollen, hinfällig ist. Ihre Hoheitszeichen sind Drohgebärden oder Verheißungen, je nachdem und je nach Bewegungsrichtung. Diktaturen erkennt man von Weitem, an ihren Pforten. Sie verbarrikadieren das Tor, sie verstellen den Durchblick mit Milchglas und Sichtblenden. Sie lassen die Autos, die sich auf den Grenzübergang zubewegen, Slalom fahren. Reisende werden in Kabinen und Verschläge aus Resopal geleitet. Dort wird der Leib von fremden Händen nach Druckwerken abgetastet. Der Gedanke, dass jederzeit etwas passieren könnte, wenn man sich nicht richtig verhält, wird auch dem Sorglosesten implantiert. Für die Zeit des Aufenthalts wenigstens. Die Jovialität der Grenzbeamten ist zu jovial, um wahr zu sein. Der rasche Wechsel im Minenspiel bedeutet, dass sie ganz andere Seiten aufziehen können. Der Grenzgänger aus der anderen Welt ist das einzige Objekt, an dem der ohnmächtige Subalterne seine Macht demonstrieren kann. Der technische Fortschritt auch der zurückgebliebensten Diktaturen zeigt sich zuerst an der Grenze, im Übergang von der handgeschriebenen Kartei zum Computer. Die östlichen Grenzübergänge schreckten ab. Wer hindurch will, passiert einen Lichtkegel, in dem er geblendet und wie ein Insekt unter dem Vergrößerungsglas zu sehen ist. Er bewegt sich vorsichtig, denn er könnte ins Niemandsland geraten, in dem Gefahren lauern. Er unterdrückt seinen spontanen Protest gegen die Prozeduren der Entwürdigung, da er ankommen möchte. Wie sich all die Eingangspforten der einstigen Hemisphäre doch alle glichen. Mit ihrem weißen Licht, mit der Neugier, mit der die Reisenden erwartet wurden, mit dem Geruch aus Lysol und Hausbrand, mit den vielen Schalterfenstern, hinter denen kein Gesicht, sondern eine Maske zu sehen war, und den vielen Formularen, die auszufüllen waren, bevor man eingelassen wurde. Wie haben wir geseufzt in jenen Jahren der künstlichen Ermattung, der Demütigung, und wie haben wir den Tag herbeigesehnt, an dem das Tor aufgeht und wir gehen können, wohin wir wollen. 1989 meint gerade dieses, und wer es nicht glaubt, muss sich nur noch einmal die Bilder ansehen. Die bundesdeutschen Botschaften in Prag und Warschau, die österreichisch-ungarische Grenze, schließlich die Öffnung der Mauer selbst, eine Ikone des zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts. Kapitel 4: Grenzen als Gesamtkunstwerke. Grenzen sind nicht einfach eine Linie, die man überschreitet, sondern ein Feld, eine Institution, ein Symbol, ein Ritual der Demonstration von Hoheit und Souveränität, von Zugehörigkeit und Ausgeschlossensein. Sie sind ziemlich genaue Indikatoren der Macht. Sie sind gleichsam das peripherische Organ. Zitat Friedrich Ratzel: Die Haut der Macht, die im Zentrum sitzt. In der Grenze läuft alles zusammen. Die Fragen der Bildung des Territoriums, die Geschichte des Verkehrs und der Kommunikation, die Welt der Übergänge, die Rolle der Peripherie, die Ikonographie der Staatlichkeit und Herrschaftsausübung, die Geschichte von Nationenbildung und Freiheitsbewegungen, des Exils, der Emigration, von Flucht und Vertreibung, von Imagined Communities und Imagined Nations. Grenzen haben selbstverständlich auch eine technologische Seite. Von der Markierung durch den Grenzpfahl bis zur unsichtbaren, mit Infrarotkameras gesicherten Demarkationslinie ist es ein langer Weg. Daher lässt sich der Grenze als wissenschaftlichem Gegenstand nur multidisziplinär beikommen. Sie ist ein Gegenstand par excellence, an dem sich Interdisziplinarität bewähren könnte. Es bedürfte der Zusammenarbeit von Staatsrechtlern und Anthropologen, von Detektiven des Schmuggels und Ökonomen, von Demografen und Geografen, von Migrationsspezialisten und Sprachkundlern. Schon heute ist die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Border Studies riesenhaft. Und es gibt kaum einen Aspekt, nicht einmal Sexing Borders oder Glamouring Borders, Grenzen als Imagination und Konstruktion, der nicht thematisiert wird. Am einfachsten ist es, mit der Grenze in reiner und eindeutiger Gestalt zu beginnen. Wir haben alle solche Grenzen der Eindeutigkeit vor Augen. Die Berliner Mauer, diese Grenze ohne Wenn und Aber, diese Grenze im reinsten Zustand, die West- und Osttrennte und deren symbolische Kraft vielfältig beglaubigt ist. Man vergeht sich nicht ungestraft an ihr. Es wird geschossen auf den, der die Hoheitsrechte missachtet und die Linie einfach überschreitet oder über sie zu fliehen versucht. Sie ist ein markantes Bauwerk, das die Trennung einer Stadt in zwei Teile fast mit chirurgischer Präzision bewerkstelligt hat. Wie mit dem Stift auf die Karte eingezeichnet, mit einem kunstvoll aufgebauten Glacis, mit Beleuchtungs- und Warnvorrichtungen, einer nach Tausenden zählenden Mannschaft der Instandhaltung, Perfektionierung und Bedienung, versehen mit Vorrichtungen der Durchschleusung und Kontrolle. Sie ist ein Instrument der Sicherung, der Abschnürung und des kontrollierten Durch- und Übergangs. Neben den Mauern, die kämpfende und im Konflikt liegende Parteien oder Staaten auseinanderhalten, Ost und West in Berlin, Türkei und Griechenland, in Zypern, Nikosia, die moderne Grenzanlage, die Nordamerika von Mexiko trennt, gibt es die bewegliche, die ambulante, die Taskforce oder die Grenze als Improvisation in Gestalt von Stacheldraht. Er ist weniger kostspielig, lässt sich überall und zu jeder Zeit ausrollen und bei Bedarf, nach Abkühlung der Spannungen, auch wieder einrollen. Mit Stacheldraht gesicherte Grenzen bezeichnen eher Kampf- und Konfliktlinien. Solche Grenzen können sich von heute auf morgen verwandeln. Aus Demarkationslinien können Kampflinien und aus Kampflinien Frontlinien werden. Wie umgekehrt aus Frontverläufen irgendwann wieder harmlose Brachen und Areale werden können, denen nicht mehr anzumerken ist, dass hier einmal eine Grenze verlaufen ist. Zwischen Gut und Böse, rechts und links, Freiheit und Unfreiheit. Der gewöhnliche Fall der Grenze ist die Linie, die verschiedene staatliche Territorien abgrenzt und Hoheitsgebiete voneinander trennt. In der Regel genügt die Markierung des Grenzverlaufs durch Grenzpfähle, vielleicht durch einen Wachturm im Gelände oder einen Gitterzaun. Doch die meisten Grenzen in der Welt sind unsichtbare Grenzen, grüne Grenzen, verlaufen eher auf unseren inneren Karten, in unseren Köpfen und manifestieren sich in unseren Zugehörigkeits- und Loyalitätsverhältnissen. Die meisten Grenzverläufe der Welt kann man nicht sehen. Sie verlaufen auf den Meeren und trennen die allgemeinen von den Hoheitsgewässern. Sie gehen durch wilde Gebirgslandschaften und Wüsten, in denen kein Grenzpfahl die Territorialität markiert. Grenzen, etwas außerordentlich Festes, Hartes und physisch Unüberwindbares, sind zugleich das Gedachte, Unsichtbare, nur in unseren Köpfen und durch unsere Konventionen existierende. Auf die Spitze getrieben ist die Grenze als ein Phänomen der Eindeutigkeit und Klarheit in den Kartenbildern, insbesondere in den wie mit dem Lineal gezogenen Linien, die die Paper Partitions der kolonialen Welt fixiert haben. Sie markieren Einflusssphären und Herrschaftsansprüche, stecken keine durch inneren Landesausbau gestalteten Territorien ab. In der Regel sind sie weit ab vom Schuss auf internationalen Konferenzen vereinbart worden. Sie sind von außen auferlegt, eine Territorialität entwerfend, die nichts zu tun hat mit der Territorialität von Stammesgesellschaften, Clans und nomadisierenden Völkerschaften. Es sind Limitierungen, die auf Delimitierungen basieren. Von den gewaltigen und beispiellos gewalttätigen Machtverschiebungen im 20. Jahrhundert zeugen Grenzverschiebungen, die ihrerseits wieder mit Bevölkerungsverschiebungen größten Ausmaßes verbunden waren. Auch hier spielten mehr oder weniger genaue und intelligente Paper Partitions eine große Rolle. Das 20. Jahrhundert in Europa ist reich an markanten Grenzverschiebungen und für die meisten von ihnen gibt es sogar ein präzis angebbares Copyright oder einen Urheber, der sich auf seine Autorschaft etwas einbilden darf und in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Solche Grenzen sind die Kursenlinie, die 1920 Polen und der UdSSR entlang der ethnischen Verhältnisse auferlegt wurde, aber erst nach den ethnischen Säuberungen im Zuge des Zweiten Weltkriegs Wirklichkeit werden sollte. Eine solche Grenze ist auch die Oder-Neiße-Grenze, hinter der die Arbeit der Planungsstäbe von Außenministerien und der großen internationalen Konferenzen von Teheran, Jalta und Potsdam steht. Hierher gehört im Grunde auch das Kartenwerk der Pariser Friedenskonferenzen von 1919-1920, Versailles, Trianon, Saint-Germain, Sèvres. Und es ist kein Zufall, dass Geographen und Kartografen in den jeweiligen Delegationen prominent vertreten waren. Mit der eindeutigen, wissenschaftlich begründeten Grenze sollten Reibungsflächen, Konfliktpunkte und Konfliktfelder beseitigt werden. Die Grenzen im Europa des 20. Jahrhunderts sind allesamt Linien, deren Zeichnung und praktische Umsetzung mit Umsiedlungen und Vertreibungen im großen Stil verbunden waren. Sie sind die Linien, entlang derer die Entfernung von Minderheiten, die Säuberung, die ethnische Homogenisierung vollzogen wurden. Man sieht es diesen harmlosen, wie mit einem Strich gezogenen Linien nicht mehr an, durch wie viel Gewalt sie zustande gekommen sind. Die Grenze als Strich auf der Karte ist jene unverzeihliche und zugleich unverzichtbare Reduktion von Komplexität, ohne die Karten nicht funktionieren. Territoriale und staatliche Grenzen sind nur eine Form von Grenzen unter vielen. Es gibt so viele verschiedene Formen von Grenzen, wie es einschließende und ausgrenzende Subjekte und ein- oder ausschließende Räume gibt, also unendlich viele. Sprachkarten zeigen uns den Verlauf von Sprachgrenzen, Sprachinseln, Sprachgemeinschaften. Bevölkerungskarten führen uns die Grenzlinien und Kontaktzonen von ethnischen Gemeinschaften vor Augen. Auf Konfessions- und Religionskarten sehen wir die Verläufe der Grenzen des Verbreitungsgebietes von religiösen Überzeugungen und Bekenntnissen. Jede Karte hat ihre eigene Grenze. Die Bevölkerungskarte, die Religionskarte, die Kulturkarte, die Karten der Wirtschaftsformen, die Karten der politischen Landschaften. Physische Karten halten den Verlauf der tektonischen Linien, die Grenzlinien von Einzugsgebieten von Flüssen fest. Wie immer ist das Leben komplexer als die Darstellungsformen, die einem zur Verfügung stehen. Und schon ein paar Überlegungen zeigen, wie wenig oder wie selektiv die gängigen Repräsentationsformen die Lage der Dinge abzubilden vermögen. Wo der Kartenzeichner mit einem dick eingezeichneten Strich eine Grenze markiert, die den einen Staat vom anderen abgrenzt, verläuft in Wahrheit eine Landschaft, in der nicht einmal Grenzpfosten zu sehen sind. In der Realität ein unmerklicher Übergang, auf der Karte eine reine Konstruktion. Sprachkarten, und seien sie noch so akribisch erstellt, sagen nichts über die Akzent- und Lautverschiebungen in Grenzgebieten, die einen fast unmerklich von der einen in die andere Sprache hinüberführen. Und gewöhnliche Karten sagen schon gar nichts aus über die Karten im Kopf, in denen es Zugehörigkeiten und Loyalitäten gibt, die über jede Kartendarstellung hinausgehen. Die Grenze und Grenzziehung hat selber eine Geschichte. Es gab Herrschaftsbildungen, die keine feste Grenze kannten. Es gab ein Zentrum, einen Hof, von dem aus regiert und Tribut erhoben wurde. Und noch öfter wanderte die Herrschaft und schuf sich ihre provisorischen Zentren. Grenzen an sich sind eine sehr späte Erfindung. Im Grunde eine Erfindung und Errungenschaft des territorialen Nationalstaates und dann des Kolonialismus und Imperialismus. Die Nationalisierung der Massen im 19. und 20. Jahrhundert ist ohne Kartenbilder und die Einprägung von Grenzverläufen nicht denkbar. Die Vorstellung, dass Staaten durch Grenzen definiert sind, wandert über die Schulwandkarten der europäischen Nationalstaaten in die Köpfe der Menschen, die nun Bürger ihrer Nation geworden sind. Der moderne Staatsbürger trägt die Grenzen im Kopf und viele Grenzen, gerade umstrittene, werden im Zeitalter der Massen und der Massendemokratie plebiszitär eruiert und affirmiert, wie die vielen Abstimmungen in den strittigen Gebieten nach den Pariser Friedensverträgen zeigen. Der moderne Staatsbürger identifiziert sich mit seinem Staat und das heißt vor allem mit seinen Grenzen nach außen. Grenzen, auch wenn sie mit dem Lineal gezogen scheinen, sind nicht immer pure Willkür oder Zufall. Die Grenzen zwischen den USA und Kanada einerseits und den USA und Mexiko sind zwar mit dem Lineal gezogen worden und sind dennoch Grenzen, denen niemand etwas Gewalttätiges, Aufgesetztes und Erzwungenes zusprechen würde, obwohl sie von keinem Fluss, keinem Meer, keinem Bergkamm gebildet werden, wie das bei vielen anderen Grenzen der Fall ist. Der Rhein trennt in seinem Oberlauf Frankreich und Deutschland, die Donau bildet die Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien, die Sahara trennt den Maghreb von Schwarzafrika, der Bosporus, jenes Flusstal, das das Schwarze mit dem Mittelmeer verbindet, trennt die Kontinente Europa und Asien. Der Mississippi, später die Rocky Mountains, dann der Pazifische Ozean, waren für bestimmte Zeiten die äußerste Linie des fernen Westens. Irgendwo an der Oder wechseln wir aus dem Germanischen in das slawische Sprachgebiet. Im Gebirge spricht man von Baumgrenze. Bei der Beschreibung des Reliefs von Landschaften zeichnen wir die Grenzen ein, die sich aus Niederschlagsmengen, Isothermen, Kälte- und Wärmeschwankungen, dem Verbreitungsgrad bestimmter Pflanzen oder Tierarten ergeben. Das Ausbreitungsgebiet untergegangener Kulturen definieren wir über archäologische Fundstellen und die Linien, die sie miteinander verbinden. Die Epoche der Entdeckungen könnte man gleichsam als Epoche beschreiben, in der die Grenzen der Terra Cognita verschoben werden, eine Epoche der Grenzverschiebungen, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinn. Flüsse und Ströme dienten lange und oft als Grenzen. Gebirgszüge wirkten als Barrieren und wurden auch so verstanden. Küsten waren Grenzlinien. Aber auch eine vom Nordpol zum Südpol gezogene Linie, die im Vertrag von Tordesillas im Jahre 1494 die bekannte Welt zwischen der spanischen und portugiesischen Krone aufteilte, blieb bekanntlich nicht ohne weitgehende welthistorische Folgen. Die Grenze verläuft aber auch zwischen Altstadt und Neustadt, zwischen Downtown und Suburbia, zwischen schwarzem Ghetto und weißer Vorstadt. Es gibt Grenzen, die nirgends verzeichnet sind und doch von allen respektiert werden. Und es gibt Grenzen, denen die Anerkennung verweigert wird und deren Legitimität herausgefordert wird. Man muss eine Grenze überschritten haben, wenn man untertauchen will. In Grenzüberschreitungen können sich säkulare Erschütterungen ankündigen. Grenzen bezeichnen die heiligen Räume von Tempelbezirken und verbotenen Städten. In manchen Metropolen sind es oft nur wenige Blocks und man wechselt aus einer Welt in eine andere. Solche unsichtbaren Grenzen können zu wirklichen Grenzen werden, zu Zonen und Kampfgebieten des innerstädtischen Bürgerkriegs. Unsichtbare Grenzen können sogar durch Heime und Häuser verlaufen, durch die innersten Bezirke des privaten und intimen Lebens, wie der orientalische Serail oder der Berberhaushalt in Pierre Bourdieus Studie zeigen. Überhaupt ist die Grenze zwischen öffentlich und privat eine der delikatesten, subtilsten und zugleich massivsten Grenzen. An ihren Verschiebungen kann man die Intaktheit oder Erosion ganzer Kulturen ablesen. Dem Geheimnis der Schwelle liegt die Grenze zwischen drinnen und draußen zugrunde. Die Unsicherheit, die im Umgang mit der Grenze zutage tritt, resultiert aus diesem Reichtum und dieser Vieldeutigkeit der Bezüge und Bedeutungen. Was abgrenzt, schließt aus. Was trennt, verbindet. Was sich berührt, ist immer auch Distanz. Wir können diesem Paradox nicht entgehen. Es wäre ganz unsinnig zu leugnen, dass natürliche Bedingungen, Flussverläufe, Küsten, Bergmassive, eine Rolle bei der Entwicklung geschichtlicher Ereignisse und Formationen spielen. Und ebenso unsinnig wäre es, Grenzen und Grenzverläufe als etwas ewig Gegebenes und Übergeschichtliches anzusehen. Alle Grenzen haben ihre Genese, die Zeit ihrer Wirkung und Geltung und ihre Verfallszeit. Grenzen werden gemacht. Es gibt dauerhaftere und weniger dauerhafte, stabilere und weniger stabile, elastischere und weniger elastische Grenzen. Wenn man sagt, dass alle Grenzen eine Geschichte haben, sagt man auch, dass Grenzen historisch sind. Das ist natürlich eine beunruhigende, beängstigende Aussicht, die Verflüssigung all dessen, was fest ist und dem Zusammenleben einen Bezugsrahmen, eine Ordnung gibt. Die Verflüssigung von Grenzen ist beängstigend, wie alles relativistisch Relativierende. Es lebt sich komfortabler, wenn die Dinge feststehen und Grenzen ewig sind. Historisierung von Grenzen, das könnte sein, Gebrauchsanweisung und Legitimation für Revisionismus und Irredentismus. Das könnte sein, Aufkündigung von stillschweigend anerkannten und legitimen Grenzen, die Unruhe, Chaos und Bürgerkrieg heraufbeschwört. Das könnte sein, Infragestellung von stillschweigend funktionierenden Routinen und Regeln. Grenzen sind Überlebensbedingungen geordneten menschlichen Lebens. Und Grenzüberschreitungen sind in Wahrheit etwas Gefährliches und Riskantes. Im Zeitraffer betrachtet ist die ganze europäische Geschichte eine ununterbrochene Geschichte der Macht- und Grenzverschiebungen, der Aufkündigung der lange respektierten Abgrenzungslinien, einer nie zum Stillstand kommenden, bald friedlichen, bald gewalttätigen Revision. Geschichtsschreibung ist über weite Strecken Rekonstruktion dieser Entwicklungs- und Revisionsbewegungen. Grenzverschiebungen sind ihr bevorzugtes Sujet. Sie nimmt sie als die exaktesten Indikatoren von Dynamik für Vorstöße und Rückzüge. Alexander und Eugene Kulischer haben das die Flut und Ebbe der geschichtlichen Bewegung genannt, und die ewige Wanderung war für sie das Hauptagens geschichtlicher Bewegung und Grenzverschiebung. Noch in einem anderen Punkt sind Grenzen bevorzugte Orte. Hier kann man Durchmischungsprozesse, Transferprozesse, Amalgamierungen studieren, aus denen gewöhnlich etwas Neues hervorgeht. Die Grenze bietet einen Erkenntnispunkt besonderer Qualität. An der Peripherie sieht man anders und anderes als im Zentrum, das sich oft selbst genügt. Vielleicht stimmt es, dass viele neue Entwicklungen an der Peripherie, an der Außengrenze einsetzen und dass die Kerne neuer Reiche sich an der Außengrenze alter Reiche bilden. Man kann aus dieser Eigenschaft der Peripherie und der Grenze freilich selber wieder eine Ideologie machen und die Peripherie zum wahren Zentrum, die Marginalität zum Eigentlichen stilisieren, die Grenze als der Ursprungsort des Originalen und Originellen, das Hybrid als das Superiore. Kapitel 5: Die Transformation des Raumes und die neuen Grenzen. Den politischen Umwälzungen im östlichen Europa ist die Transformation des Raums, in dem sie sich ereignet haben, gefolgt. Nachdem der eiserne Vorhang weggezogen war, zeigte sich, was Europa war. Ein Kontinent, der ohne Grenzen nicht leben kann. Über die Demarkationslinie von der Ostsee bis zum Adriatischen Meer wächst Gras. Aber die Differenz, die sie in den Köpfen der jetzt lebenden Generation produziert hat, ist noch lange nicht getilgt. Die Mauer scheint ostwärts zu wandern, aus dem Berliner Stadtzentrum an die Oder und von da an noch weiter an den Bug. Die Embleme der Teilung der Welt sind zwar abmontiert, aber nur, um den Emblemen neu geteilter Welten Platz zu machen. Die Freude über den Sturz der Tyrannen und ihrer Befestigungen ist mancherorts übergegangen in die Leidenschaft für die Errichtung neuer Grenzanlagen. Nun, da die Zeitschranke, die Ost und West getrennt hatte, niedergerissen war, konnten die unterschiedlichen Zeiten erst aufeinanderprallen. Die alten Autoritäten waren gestürzt, also musste man sich neue suchen. Jeder durfte endlich sagen, was er immer schon sagen wollte, also durfte man auch zum Massaker aufrufen. Auf die große Einheit, die im Kampf gegen etwas zustande gekommen war, folgte rasch die Vielheit altneuer Rivalitäten. Im Europa der Selbstbestimmung griff die Feind- und Fremderklärung um sich. Die Entdeckung des eigenen war ohne die Verdammung des anderen offenbar nicht zu haben. Die Toleranz, die man so lange gefordert hatte, sollte nun nur noch für einen selber gelten. Wir waren die Augenzeugen nicht des Verschwindens der Grenze, sondern ihrer Metamorphose. Europa, das entstanden ist, ist nicht das Grenzenlose, sondern eines, das hoffentlich lernt, mit seinen Grenzen auf eine humane Weise zu leben. Oder auch nicht. Der eiserne Vorhang war so einfach, wie der Zustand, den er fixierte, elementar war. Das geteilte Europa war übersichtlich. Über Touristen wurden Akten geführt, auch wenn sie sich nur für harmlose Sehenswürdigkeiten interessierten. Nie zuvor war so viel Intelligenz und Kraft in Feindbeobachtung investiert worden. Zur wechselseitigen Belagerung hatten Disziplin und Präzision gehört. Das Management des Ausnahmezustandes beruhte auf der Einhaltung von Regeln des Entweder-Oder. Die Grenze, die durch Nachkriegseuropa ging, war die dem Ausnahmezustand angemessene Grenze. Sie hat unser Leben bestimmt, sie ging mitten durch unser Leben, selbst wenn wir nicht an der Grenze lebten. An ihr teilte sich die Welt, die schwarz oder weiß, gut oder böse, frei oder unfrei war. Wir konnten uns im schwierigen Alltag verlieren, aber was unverrückbar blieb, war die Einfachheit jener Grenze. Der eiserne Vorhang war die heimliche innere Achse Nachkriegseuropas, sein Rückgrat. Diese innere Achse ist verschwunden, weil die Welt, die sie nötig hatte, nicht mehr existiert. Die osteuropäische Revolution hat die klargezogene Grenze unterlaufen und den hermetischen Raum zerfallen lassen, nicht eigentlich gesprengt. Die Vermischung von Reinem und Unreinem hat begonnen. Die ostmitteleuropäischen Revolutionäre waren auf der Höhe der Zeit. Sie hatten das Entweder-Oder, das für die Militärstrategen überlebenswichtig war, längst hinter sich gelassen. Sie waren die Meister der Zweideutigkeit. Ihnen war die Bewegung, von der alles abhing, mehr als das Ziel, das sich von selbst verstand. Sie waren Genies der Taktik, noch mehr aber des Takts. Sie haben der Geschichte der politischen Theorie den lebensrettenden Kompromiss der sich selbst beschränkenden Revolution, Zitat Jadwiga Stanitzkis, hinzugefügt. Sie waren souverän genug, sich auch mit den Generälen, den Peinigern von einst, den verhassten Kreaturen an einen Tisch zu setzen. Sie haben den Mächtigen den Weg in den Rücktritt eröffnet und dem Zerfall der alten Ordnung eine Form gegeben. Sie haben das in der Geschichte Menschenmögliche getan, dem Prozess, der im Gange war, ihre Stimme zu leihen und ihm die Chance abzugewinnen, die sich nach so viel Scheitern endlich bot. Sie haben ein Wunder zustande gebracht. Die Entstehung einer neuen Staatenwelt, die nicht aus dem Krieg geboren wurde, und einen Systemwechsel, in dem es fast überall ohne Aufstand und Terror abging. In dem Europa, das in die Zeit nach der großen Grenze entlassen ist, ist alles in Bewegung geraten. Das Verschwinden der Mauer konstituiert einen anderen Raum. Von Berlin nach Posen sind es jetzt etwas mehr als 2 Stunden Fahrzeit. Es gibt die Grenze als Zone des angehaltenen Atems, der Einschüchterung, der Umstellung der inneren Zeituhr, der Demütigung durch das Beamtenpersonal nicht mehr. In Hegir Shalom, Cheb und Skorzelec kann man noch die Ruinen der bürokratischen Reiseerschwerung besichtigen. Helmstedt ist bloß noch ein Parkplatz oder ein schönes Städtchen, von dem nur ältere Reisende wissen, dass es einmal mehr war. Grenzschleuse zwischen den Welten. Der Raum, in dem wir arbeiten, uns erholen, studieren, leben, wird anders und damit auch die Welt in unserem Kopf. Der Tourist, der etwas erleben will, geht in die nächste Nachbarschaft, nicht unbedingt nach Übersee. Nachdem man New York schon gesehen hat, kann man sich endlich Prag vornehmen. Man ist dort jetzt nicht mehr ausschließlich als Tourist unterwegs, sondern aus Arbeits- und Geschäftsgründen. Das steigert die Ansprüche an ungehinderte und praktische Kommunikation. Die Grenzüberschreitung hat pragmatische Gründe, nicht gut gemeinte. Es gibt etwas zu tun. Man lernt sich kennen, einfach so, beim Einkaufen, beim Studieren, im Urlaub, auf der Arbeitssuche. Eine exotische Zone, über die Urteile und Vorurteile geherrscht haben, löst sich auf und es bilden sich neue Urteile und Vorurteile. Es entstehen neue Wirtschaftsräume. Man merkt es auf der Autobahn, man merkt es an der Beschleunigung des innereuropäischen Austausches, an den Lkw-Kolonnen aus Polen, Skandinavien, Südosteuropa, die auf dem Berliner Ring aufeinandertreffen. Grenzländer werden wieder zu Achsen intensivierten Menschen- und Güterverkehrs. Das feinste Barometer für die Ausbildung des neuen Raumes ist wahrscheinlich die Warenzirkulation, die millionenfache Vermittlung von Allerweltsgegenständen, die Bewegung der Händler zwischen St. Petersburg und Berlin, zwischen Istanbul und Odessa, zwischen Posen und Rotterdam, zwischen Xinjiang und Kasachstan. Die alten Routen, die Bernsteinstraße, die Seidenstraße, werden wieder in Betrieb genommen. Die Staus an der Grenze, früher am Frankfurter Tor, jetzt in Terespol, Brest, zeigen an, dass das Straßen- und Schienensystem dem gesteigerten Bedürfnis nach Austausch längst nicht mehr genügt. Man muss sich etwas Neues einfallen lassen. Das Block-Europa von einst ist in einen Archipel zerfallen und fügt sich neu. Regionen driften auseinander, andere wachsen zusammen. Die Grenze, die verschwunden ist, kehrt wieder in anderer Form. Das Verschwinden der großen Grenze gibt den Blick frei auf eine Kluft, die nachhaltiger ist als das martialische Bauwerk mit Wachtürmen und Stacheldraht. Am Rande Europas sind in den 90er Jahren neue Grenzen zwischen neuen Staaten mit Abertausenden von Flüchtlingen und Toten gezogen worden. Die Front, die tödliche Form der Grenze, war nach Europa zurückgekehrt. Aber die maßgebliche neue Teilung ist eine andere. Sie drückt sich aus im Digital Gap. Europa teilt sich neu in die Zonen der Hochgeschwindigkeit, des Hightech, der rasenden Beschleunigung und hochverdichteten Kommunikation und jene weiten Zonen, die abgehängt werden, die nicht mithalten können. Ein neues Gefälle deutet sich an. Nun nicht mehr an der Grenze zwischen den Staaten, sondern entlang der Metropolitan Corridors, die Europa durchschneiden. Von den Midlands über die Rheinschiene bis nach Mailand und Barcelona oder von Rotterdam über Berlin nach Warschau und Moskau. Die Globalisierung schafft sich ihr eigenes Territorium, ihre eigene Territorialität mit ganz eigenen Grenzen, die nicht mehr identisch sind mit den Grenzen der Nationalstaaten. Man kann die Grenze sehen, wenn man nachts über Europa hinwegfliegt, etwa von London nach Moskau. Der Korridor glitzert wie eine Perlenschnur in einem weithin verdunkelten Gelände. Vielleicht entzünden sich an den Grenzen und Kanten der Metropolitan Corridors die Konflikte der Zukunft weit mehr als an den wohlinstallierten Grenzübergängen von einst. Man kann schon jetzt einen Vorgeschmack von den Formen und Praktiken der Grenzüberschreitung des 21. Jahrhunderts bekommen, wenn man in das Land des 11. September reist. Europa steht bevor, was dort schon eingeübt und Routine geworden ist. Die neue Technologie der Grenzüberschreitung und Grenzkontrolle mit Biometrik, Kamera, Fingerprint. Es gibt eine neue Stufe von Surveillance, des Durchschleusens, der Kontrolle, des auf Nummer sicher Gehens. Diese fängt nicht erst am Kontrollpunkt an, sondern lange davor, in der Schlange vor dem Konsulat oder der Visumstelle. Wir wissen alle, was der Grund dafür ist. Die neue Lage nach dem 11. September, der einen neuen Kampfplatz mit neuen Grenzen und Frontlinien hat entstehen lassen. Sie verläuft zwischen Downtown Manhattan und Kandahar und zwischen der City of London und Saddam City am Tigris. Kapitel 6: Mit der Grenze leben können, Kultur der Übergänge. Das andere zur Grenze, die abschreckt, ist nicht die Grenzenlosigkeit, sondern die Grenze, die Schwelle, die sich einigermaßen kommod überschreiten lässt. Es geht nicht um das Entweder-Oder, sondern um das angemessene und mögliche Maß von Mobilität. Globalität ohne Mobilität gibt es nicht. Und der wichtigste Verbündete, wenn nicht gar Motor der großen Wanderung, ist das weltweit agierende Kapital. Nomade und Global Player gehören zusammen. Nicht der kosmopolitische Traum, der immer einer der wenigen ist, ist die Alternative, sondern die Grenze, mit der sich leben lässt. Die Grenze macht den Raum, in dem man lebt. In grenzenlosen oder unbegrenzten Räumen lebt es sich schlecht. Die Grenze, auf die wir angewiesen sind, markiert nur den Übergang, den Umschlagspunkt. Sie ist Gliederung des Unförmigen und Formlosen. Grenzen sind Zeichen des Reichtums an Differenz. Grenze ist die Verpflichtung, für das eigene Haus verantwortlich zu sein und die Möglichkeit, anderswo Gast sein zu können. Grenzüberschreitung macht einen Sinn nur in einem durch Grenzen gegliederten Raum. Ohne die Erfahrung der Übergänge wäre Europa ärmer. Der Reichtum Europas bemisst sich nach seinen Übergangslandschaften. Sie sind dort, wo man dazugehören kann, auch wenn man nicht die Sprache des Landes spricht. Sie bringen Kunstwerke zustande, die nur dort möglich sind, wo sich etwas mischt. An der Grenze liegen die Landschaften, in denen das ungeübte Ohr in der eigenen Sprache schon das fremde Idiom vermutet und in denen der Lebensweg eines einzigen Menschen viele Staatsangehörigkeiten durchlaufen haben kann, bevor er zu Ende kommt. Europa hat die Grenzen, die es verdient. Sie variieren von Grenzdiffusion bis Front. Welche obsiegen werden, wird sich zeigen. Aber das wird sich nicht an den Grenzen entscheiden, sondern in den Gemeinwesen, die die Grenzen haben werden, die sie für nötig halten. Wenn wir wissen wollen, wie die Grenzen im künftigen Europa aussehen, brauchen wir nur die Gesellschaften ansehen, die sich durch sie voneinander abgrenzen. Von Gesellschaften, die mit sich selber nicht fertig werden, ist nicht zu erwarten, dass sie dem neuen, komplexeren Europa gewachsen sein werden. Sie hörten Planet der Nomaden von Karl Schlögl.